Du kannst Lava nicht aus Plastikgläsern trinken und du kannst die Massen nicht beeinflussen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, hallo. Es gibt ja Leute, die glauben, sie könnten die Massen beeinflussen, Ja, es gibt auch Leute, die glauben, sie könnten Lava aus Plastikgläsern trinken. ne? Ja, wieso Plastik? Papier? Wegen der Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich noch besser, aber das Lied ist auch schon älter. Wie der andere glauben, sie könnten so hoppla hopp mal eben Kanzler werden oder so. Wenn sie Ja, sich irgendwo das, an da reden Tischen wir gleich noch hinsetzen. drüber. An Tischen wie diesen setzen. Von Träumen. Träumen. Wische von Ja. Träumen. Ja. Damit 4chan nicht den Tisch findet. Ja. Ich bin hier gerade bei Freunden in Unsere der Freundin Kirche. Videochoreografie, Choreografen oder so. Ne? Ja, etwas Diese darauf Taylor geben. Swift-Armbänder finde ich das Geilste. In der Werbekampagne. Diese Okay. Buchstabenarmbänder. Finde ich nice. Ja, war eine interessante Woche. Wer alles dazu Ja. wissen will, kann unseren Stream vom Donnerstag gucken. Deswegen heute nur kurz. Macht's gut. Wir gehen jetzt Pizza essen. Ja, ich meine, ein bisschen hat sich ja schon noch ergeben, auch seit Donnerstag so. Also es scheint sich ja so ein bisschen rauszukristallisieren, dass die Grünen nicht mehr mit der SPD wollen, erstmal. Und die Grün-Gelb-Schwarzen dann eine Koalition schon mal bilden oder so. Okay. Mal gucken, ob der Scholz da noch irgendwas durchkriegt von seinen Vorhaben. Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Ich fände es auch besser, wenn er nicht so viel von durchkriegen würde. Ne? Rentenreform muss jetzt nicht so eben sein, mal so eben hoppla hopp. Zwischen Tür und Angel. Aber das nur als Beispiel. Ne? Ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das, also, es ist nicht, natürlich nicht geklärt, aber ja, man spricht sich sicher auch intern ein bisschen ab oder so. Ne? In Wissing habe ich noch gesehen heute. Der meinte, er wollte seine Aufgabe zu Ende machen, die er angefangen hat. Ja, naja, ist ja Aus irgendwie. christlichen Motiven, irgendwie aus christlicher Pflichterfüllung. Ja, Ich so in hab der Art, fast ne? gekotzt. Ja. Digitalminister wegen Jesus, ja. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Er lässt sich für unsere Sünden ans Datenkreuz nageln. Mit Sicherheit, Da ja. klebt das schon, Nee, ja. da wahrscheinlich ans Gleis, aber. Aber hinterher wird er hochgeladen in die Cloud. Bitte nicht. Ja, Das sind apropos schon so Verkehr. viele. Apropos Verkehr. Hier gibt es einen Verein für Fußgänger. Wolltest du den noch nicht kennen? Verband ist es sogar. Heißt Fuß, glaube ich. Fuß e.V. oder Fußverband. Fußverband. Das ist der Und Quentin Tarantino Ehrenmitglied, oder wie? mit Sicherheit. ja, und die haben sich jetzt gedacht, ja, wenn wir jetzt mal über Rot über eine Ampel gehen, wie so oft, dann möchten wir auch nicht unbedingt Knöllchen bezahlen. Macht ja irgendwie jeder. Ja, aber so ist das, ne? Wenn der Schutzmann da in der Ecke steht und dir keine Knöllchen schreibt, dann schreibt er dir keins. Weil das ist ja wahrscheinlich eher so die Regel, oder? Dass erwachsenen Leuten keine Knöllchen schreiben oder so. Ja, doch, Also das nicht machen für die schon. sowas. Also, Ehrlich? ich kann mich noch Also. erinnern, das hatte ich, glaube ich, ja auch schon mal erzählt, in dem ersten Jahr, wo sie hier die Weihnachtsmärkte da abgeriegelt haben. Da habe ich das in Hannover erlebt, dass es da zum Weihnachtsmarkt so eine Fußgängerampel gibt, wo eigentlich alle Welt andauernd immer rüber rennt. Aber da hatten sie dann direkt diese mobile Polizeistation davor gebaut für den Weihnachtsmarkt. Und dann kannst du dich aber wundern. Das ging ja den ganzen Ja. Tag. Also ich Da haben sie es extra dafür gemacht, bin da dreimal wahrscheinlich. vorbeigegangen und dreimal habe ich das gesehen. Und einmal haben sie sogar so einen nichts verstehenden Mann. Touristen da irgendwie in der Mangel gehabt. Der war total verwirrt und es ging immer nur: You have to pay, you have to pay 10 Euro. You have to 10 pay. Euro. Oh mein Gott, Ja, das geht dann los wieder. also es war so ein verwirrter Mensch. Ich würde mal sagen, dass der wahrscheinlich so aus Spanien oder sowas kam. Und ja, stand halt so ein 2-Meter-Mann Polizist vor dem. Ja, bei so Und einer Situation wie Weihnachtsmarkt, dann kann ich mir schon vorstellen, dann machen sie mal so ein bisschen Exempel oder so, ne? ja, aber da war Statuieren, das ja also eigentlich gerade zeigen. so, dass es erst recht verkehrsberuhigte Zone da war. Ach Also, so, ja, okay. Ist ja super. ja, keine Ahnung. Also, das machen die auf jeden Fall. Wenn die das sehen irgendwo, dann machen die das auch. Ja, also ich gehe auch bei Rot über der Ampel und ja, guckt natürlich nach rechts und links. Ich kann ja auch überall über die Straße gehen. Wenn ich rechts und links gucken kann, kann es Ja, eigentlich. das sagst du eigentlich auch Ja. nicht, aber. Dann sag ich habe die Ampel nicht gesehen oder so. Ich habe die Ampel nicht Ich habe gesehen, zwei sachlich begründete Einwände gegen den Unsinn, weil es geht ja hier eine offizielle Geherlaubnis. Also das heißt, es ist in Ordnung, wenn du bei Rot gehst. Ja, das ist komisch für mich, ne? Also. Nee, ich habe sogar drei Argumente. Also unsere Hingabe zum Papst und was waren die anderen zwei? erstens die Kinder. Argumentum ad Kinderum. Ich finde es doof, das aufzuweichen. Es gibt eh schon genug Leute, die bei Rot rübergehen, obwohl Kinder an der Ampel stehen. Wer das nicht gelernt hat, dem kann ich nicht helfen. Zweites Argument, Argumentum ad Japanum. Ja, dann wird das einfach befolgt. Und dadurch entsteht ein angenehmer, stressfreier Fluss von Menschen, zum Beispiel auf der Shibuya Crossing. Und was ist denn nicht schön mit Stress, aber weil ich nicht über die Ampel gehen kann? Ja, die sind da, der Asiat ist ja da eher duldsam. Der sagt nun, die Ampel ist rot, das hat Buddha oder sonst wer so gewollt. Das ist halt gerade in diesem Moment, an dem ich hier ankomme, so, und dann warte ich den Moment. Aber du musst es erleben, wie gut Tokio funktioniert mit den Millionen von Menschen, weil die sich an Regeln halten. Ja, also über so eine Riesenstraße. Wenn der Rest der Welt auch so funktioniert, ist ja okay, aber sonst. Es rennt ja auch keiner über eine stark befahrene Riesenstraße irgendwie so einfach drüber. Genau, das auch, richtig. Alle auch verkehrserzieherisch geschult sozusagen. Schon häufiger, ich jedenfalls. Und ja, es schockt einen ja nicht, wenn man über die Straße gehen muss. Das ist ja jetzt auch keine allzu schwierige Aufgabe. Ne? Drittens, Argumentum ad Haftung. Ja, das ist ein Problem. Ne? Es gibt eine offizielle Erlaubnis, auch bei Rot zu gehen. Es kommt ein Auto an, bremst einen Moment zu spät, weil es dunkel ist und du schwarz angezogen bist, nimmt dich auf die Haube. Ja. Es war rot für dich, für den war es grün. Wer zahlt? Dann sagst du, ich habe doch die offizielle Geherlaubnis, wussten sie das nicht? Und dann sehe ich hier schon wieder so einen leicht ideologischen Einschlag. So, ja, alle haben offizielle Geherlaubnis, eigentlich überall. Das heißt, du hast jetzt mit deinem Auto überall zu bremsen, weil du sonst im Zweifelsfall die Schuld hast. Ja, sie haben das hier beschrieben, so mit als Vergleich mit dem grünen Abbiegepfeil. Den gibt es bei uns jedenfalls auch mittlerweile ziemlich selten noch. Aber es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich da richtig dran erinnere. Und wenn, ja, weiß ich nicht, ob es dann nur für spezielle Situationen gelten sollte. Das haben sie so genau irgendwie nicht beschrieben hier. Ach so. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Könnte natürlich sein, dass es nur, keine Ahnung, ne, bei welchen Situationen das dann sein kann. Erinnert euch noch? Ich habe ja auch von der Schlafampel erzählt in Hannover. Nee, kenne ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ja, das Konzept ist ja quasi auch, dass die Ampel dann irgendwann ausgeht, wenn weniger so. Autos da sind, damit man dann einfach so rübergehen kann und nicht mehr. Ja, dann ist es aber ein Zebrastreifen in dem Fall. Und dann gilt ja das schon im Endeffekt, oder? Nee, ist es ja eigentlich nicht. Nee. Wenn die Ampel aus ist, dann kannst du ja die Straße überqueren, aber Vorrang hast du dann nicht. Beim Zebrastreifen hast du ja Vorrang. Ja. Ich meine, wie wäre es, wenn wir einfach vernünftigen Menschen sind? Wenn Kinder da sind, gehen wir nicht bei Rot. Wir gucken ordentlich rechts und links, bevor wir gehen. Und wenn es halt regnet und nass ist und ich bin ganz in Schwarz und die Autos fahren schnell, dann passe ich halt vielleicht eine größere Lücke ab. Ja, du weißt ja die bösen Grenzfälle. Die Autos fahren 65, die Kinder sind irgendwie 11,5 und wissen es eigentlich schon genau besser. Ja, nee, gehst, aber... Dann nicht und dann hast du ein bisschen doch... Ja, genau, das Ding, bei der, Haftung, das Ding ne? bei der Schlafampel war, glaube ich, auch, du konntest drücken, wenn du wolltest. Aber ansonsten man geht sie wieder halt, an, oder was? Genau, dann wird die Ampel halt rot, aber ansonsten, also rot für die Autofahrer und grün für dich, aber ansonsten war die Ampel für dich halt aus, was also bedeutet, dass du die Straße überqueren konntest, hattest aber keinen Vorrang, ne, also halt eben nicht den Zebrastreifen. Ja, und so eine das wäre dann aber halt eben auch keine Ordnungswidrigkeit gewesen, weil wenn die Ampel aus ist, dann kannst du die Straße halt auch so überqueren. Der und Phil van Dau hat eine gute Frage. Wie ist das denn mit den Schildern, wo die durchgestrichenen Messer drauf sind? Kann ich da trotzdem mein Messer mitbringen? Ja, das kannst du ja auch. Da gibt es ja 1000 Ausnahmen für. Oder wenn die Kasse aufsteht in dem Laden und keiner guckt, habe ich dann eine offizielle Mitnehmerlaubnis. Weil das hat ja keiner geguckt. Ja, komm, ja. Das sind aber jetzt wirklich schlechte... aber es fängt doch bei den kleinen Sachen an. Ja, das sehen wir doch. Woher kommt denn dieser ganze kulturmarxistische Quatsch? Die Frage ist schon nach der Haftung. Wenn ich über eine Straße gehe und da ist weit und breit kein Auto, dann ist einfach niemand, hat da irgendeinen Nachteil davon. Das stimmt normalerweise, ja. Ja, Ich sag ja, bisher ist das auch so, du übernimmst die Verantwortung darüber, dass du die Straße querst, und fertig. Ja. Wir brauchen keine offizielle Geherlaubnis, sondern wir haben die Möglichkeit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du rübergehst. Und wenn da ein Polizist steht, ist es vielleicht der falsche Zeitpunkt. Und wenn da ein Kind steht, ist es vielleicht der falsche Zeitpunkt. Dann ist es vielleicht der falsche Zeitpunkt, genau. Und deswegen bin ich ja auch der Meinung, man sollte das halt eben, ja, also... Ich meine, die Leute müssen das selber halt entscheiden dann. 10 Euro ist das auch eine Strafe. Falsche Zeitpunkt ist. 10 Euro, also, ist das überhaupt eine Strafe? 10 Euro ist mehr, ist das nicht mehr so eine Erinnerungsgebühr oder so. Ja, weiß ich nicht. Das kommt auch an, wenn du Bundestagsabgeordneter bist, spürst du das nicht. Wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, ist das ein Tag. Schon. Boah, würde ich sagen, ist trotzdem. Ja, oder doch allein die Sache, das dass du, ich meine, Strafe, wenn ich über die Straße gehe, dann will ich ja auch, dass mein Leben sich fortsetzt schneller. Und ich da nicht kostbare Zeit verliere. Und genauso will ich dann auch nicht mit irgendwelchen Polizisten darüber diskutieren, dass ich jetzt 10 Euro zu zahlen habe. Also das ist dem gemeinen über die Straße Geher bei Rot. Ja, wie gesagt, es wird auch wenig kontrolliert. Das ist eine hohe, sehr hohe Strafe, diese 10 Euro. Also der Lebenszeitverlust. Ja, das ist schon eher. Der macht sich richtig bemerkbar. Ja. Wissen Sie, was ich verdiene in der Stunde? Ich sage dann Afuera, wenn ich da über die Straße gehe. Ich rufe ganz laut Afuera, damit mich auch alle Autos hören können. Und wissen, dass sie mich bisher nicht überfahren. Ja, sowas kontrolliert doch jedenfalls keiner, der nicht irgendwie Sternchen braucht auf der Schulter oder so. Nee, das machen die schon. Du hast ja auch normalerweise, also... Habe ich noch nie nicht, erlebt. Immer noch so ist, noch weil... nie erlebt. Noch nie. Never ever. Noch nie gesehen. Ich bin ja am Stadtrand groß geworden und da gibt es dann so einen Stadtteil hier Polizisten und der macht den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwie zu Fuß durch die Gegend zu gehen und irgendwelchen Leuten vom falschen Straßenseite hier Fahrrad fahren und über die Straße gehen und so irgendwelche Knöpfe. Ja, Polizei ist Ländersachen, machen die es bei euch so, bei uns nicht. Ne? Also. Ja, bei euch hat das keinen Sinn mehr. Wahrscheinlich. Also in besseren Vorstädten kann man sowas noch versuchen, aber bei dir da... Ja, wahrscheinlich ist das einfach. Ja, so gut ist die Vorstadt da auch nicht gewesen, aber gut. Und dann haben sie vielleicht auch mal was Richtiges zu tun und müssen nicht nur solche kleinen Sachen da verfolgen. Und die haben sogar dem Exhibitionisten immer schon sein Knöllchen geschrieben, den wir da hatten. Da gab es nämlich so einen, der ist immer nackt Fahrrad gefahren. Naja, der kann da jetzt easy eine Frau sein, dann juckt sie ihn nicht mehr. Ja, also Herr Buschmann hat gesagt, das wäre gar nicht so, dass das dann egal ist. Weil der hat gesagt, der hat ja noch die Genitalien dann und es geht ja um die Genitalien. Hä? Ja, es gibt noch Frauen, die männliche Genitalien zeigen, können Exhibitionisten sein. Das hat er so behauptet, ja, von der Woche. Irgendwas an der Logik will nicht für mich, aber. Ja, Logik wäre ein Thema. Logik ist ein Werkzeug des Patriarchats. Das ist wahrscheinlich wieder so dieser Gegensatz zwischen the letter of the law, ne, und intent of the law, also das, was im Gesetz drinsteht, wortwörtlich, und das, was damit bezweckt werden soll, denke ich mal. Weil was im Gesetz drinsteht, ist ein Mann. Ne? Steht da drin, nicht ein Penis oder so. Und Herr Buschmann meint dann, dass ein Mann in diesem Sinne jemand mit einem Penis dann wäre. Also wäre interessant, wie das dann die Gerichte sehen, aber werden wir ja wohl herausfinden, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich wird es dann lustige Präzedenzfälle geben. Ja, aber der Typ hat jedenfalls auch niemandem wehgetan, muss man ganz ehrlich sagen. Und der hat sich auch nicht vor irgendwelchen Leuten entblößt, sondern der ist einfach gerne nackt Fahrrad gefahren. Und die Luft kitzelt so schön. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein. Also war halt vollkommen egal. Und beim Fahrradfahren siehst du ja auch nicht so den. Also wenn es danach gehe, wäre Herr Buschmann ja auch auf, weil ich habe da nichts gesehen von dem. Dafür haben sie ihm Knöllchen gegeben. Haben die immer angehalten, ihm Knöllchen gegeben und ihm gezwungen, die Unterhose anzuziehen. Ja. Ach, das schon, ja. Freedom for the Dong oder so. Ja, ist die Frage, ist das wirklich Exhibitionismus dann gewesen oder ist es einfach der war halt nackt Fahrradfahren? Das ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Ja, also sicher, wenn das jetzt wirklich stimmt eigentlich, wenn es Exhibitionismus wirklich wäre, dann wäre es ja auch eine Straftat. Dann könnten sie mir nicht ein Knöllchen dafür geben. Und er ist ja jetzt nicht auf Leute zugefahren, hat einen Propellermann gemacht. Oder? Nö, die werden das wahrscheinlich irgendwie als Ordnungswidrigkeit dann halt, ne? Also. Katze mit Fliege braucht auch keine nackten Leute auf Rädern. damit wäre das Thema, glaube ich, auch mal durch. Ja, aber ganz im Ernst, der Typ hat auch niemandem irgendwie geschadet. Und das ist Ja, aus meiner Sicht sicher. auch nicht sexuell, wenn man da einfach ein bisschen nackt Fahrrad fährt, also. Ja, und irgendwelche Kinder schützen tut man auch nicht unbedingt, ne? Nö. Wenn die was sehen, da werden die Kinder auch nicht gerade von tot. Absolut nicht, ne. Tja, also ich gebe rot, ob die das erlauben oder nicht, ist mir eigentlich egal. Hey. Ich bin nachts, fahre ich auch mit dem Auto manchmal bei rot. Boah, du bist krass Ja, unterwegs. das würde ich jetzt auch nicht Original, machen, weil wegen der Geschwindigkeit einfach. Aber. Gangster. Naja. Ja. Also ich Je gehe auch nachdem, wie regelmäßig bei übersichtlich Rot es über ist, die ne? Ampel. Aber kommt halt Eben. immer drauf an. Bei der Schlafampel muss ich ja nicht. Wenn ein Kind da steht, dann gucke ich mal Die ganz gerne schläft, ab und ja. bleib stehen. Was so, jetzt pass mal auf. Ich Genau, zeig so dir macht man meinen es als Trick. erwachsener Mann. Lifehack. Ich mache mich mal bei deiner Mama beliebt hier. Höflich anrede. Sieht's mich bitte nicht so an. Du exkludierst mich damit. Okay. Ernsthaft? Ja, es gibt viele Wege, irgendwie mit seinen Dämonen umzugehen. Man kann zum Beispiel eine Kolumne bei der Taz schreiben, wie Simone Dedeaivi, die ja den regelmäßigen Zuschauern nicht unbekannt ist. Unsere Autorin wird immer öfter gesiezt, ohne es zu wollen. Ein kritischer Blick auf das Sie als verstecktes Abgrenzungssignal. Für einen Menschen in meinem Alter ist schon dieser Zweisatz irgendwie völlig unbegreiflich. Ich meine, dass das heute nicht mehr so ist mit dem Siezen, wie als ich ein Kind war. Oder als ich irgendwie Ja, ich glaube, jemand das spielt Mensch vor allen war. Dingen im beruflichen Kontext ja am ehesten noch eine Rolle, sozusagen. Wenn du dich mit dem Chef duzt und wenn der dich dann plötzlich sieht, dann weißt du, da ist was nicht in Ordnung, ne? So zum Beispiel. Also da werden mit dem Sie kannst du natürlich eine Distanz schaffen, halt einfach. Aber ob das jetzt, Ja, lass mich raten. Ihr das gefällt nicht das ja halt eben verursacht auch halt, nicht, ne? dass man irgendwelche Machtgefälle oder so sind das doch wahrscheinlich. Oder ist doch hier so Kultursiezismus oder so. Ja, hier, von der Simone her. Es gibt viele Wege, Menschen zu zeigen, wird sie nicht dazugehören. Siezen ist einer davon. Siezen ist als Ausgrenzungstool so beliebt, weil sich das Sie als angeblicher Ausdruck von Respekt und Wertschätzung tarnt. Wie hinterhältig von diesem Sie, ey. Der Hieb Und das knallt sagt dem ausgerechnet, gegenüber. Simone, Und sie drückt vor allem aus, dass man sich nicht so gut kennt. Das hat ja nichts mit Wertschätzung oder Respekt zu tun. Also, ich biete dir meine Zu an, das, weil ich den wertschätze. ja, das heißt, du schätzt Simone nicht wert, weil, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich geduzt, ohne zu Ja, fragen. boah, ja gut, könnte man natürlich so drehen, ne? Aber ich, wie gesagt, ich gehe davon eher aus davon, dass man sich nicht so gut kennt, eigentlich, wenn man sich sieht. Der Dan schlägt vor, dass sie ab jetzt Dumone heißen soll. Dumone Dedeaivi klingt auch nicht schlecht. Und das sie ist weg. Der Hieb knallt dem Gegenüber nicht direkt vom Kopf. Er trifft von der Seite, passiv-aggressiv. Denn eine formale Anrede ist im informellen Rahmen, schafft vor allem eins: Distanz. Ich Formale glaube aber Anrede in diese, einem informellen Rahmen, glaube wo ich da, genau ist das? da war aber diese fleißige Berliner Schnauze, die du ihr da andichtest, hat sie auch nicht verdient. Also. Ich verstehe. Ich meine, entweder du bist informell, dann ist es du wahrscheinlich, es sei denn, du kennst die Person nicht. Und aus Respekt dir gegenüber Ja, sie meint jetzt wahrscheinlich sieht was sie in der dich. Freizeit oder so, dann im Fitnessstudio, der Typ hinter dem Tresen oder so, wenn er dich dann sieht, plötzlich. Das ist Ja, passiert. das ist sein Job. Ja, auch, ne? Klar. Ich meine, es Aber kommt halt das auch ist darauf so eine an, wie man informelle Situation erzogen manchmal, ist. ne? Ich meine, das ist so eine informelle Situation, in die man da kommen kann und wo man dann gesiezt wird. Ja, aber ich finde das auch gar nicht unangemessen. Also. Ich meine, dann sagt man, du kannst mich Simone nennen. Ja, zum Und dann Beispiel. reagiert er dementsprechend. Entweder oder, je nachdem. Es gibt ja auch Leute, die haben die Vorgabe zu siezen einfach. Ich habe in einem Laden für Technik gearbeitet. Ich hatte die Vorgabe, die Kunden zu siezen. Immer. Ja, normal. Ja. Also, ja. Siezen ist hier eine Verweigerung von Verbindung. Es sagt, du bist kein Teil der In-Group, du bist sie. In einer Welt, in der ich selbst von Ikea geduzt werde, will das schon was heißen. Ja, und das ist eben deine Brille. Du hast nicht nur mit Menschen zu tun, die in deiner Welt leben. Ja, du hast mit anderen sozialen Schichten zu tun. Du hast mit anderen, auch mit Umständen zu tun, in denen gesiezt wird. Ja, wenn du zum Rechtsanwalt gehst, wirst du gesiezt. Oder auch beim Arzt erstmal wirst du gesiezt, weil das einfach so ist. Ja. Ein Dienstleister hat dich nicht zu duzen, einfach so aus dem Blauen raus. Der kann dir das anbieten und du kannst das annehmen. Und ihr könnt das gerne machen, wenn euch das beiden passt. Aber grundsätzlich verstehe ich nicht, warum du glaubst, dass du an solchen Grundfesten irgendwie rütteln kannst, ohne dass Sachen A, kaputt gehen, und B, warum? Du bist eine Person irgendwo in Berlin. Was interessieren mich die Gedanken von einer Person irgendwo in Berlin zu so einem Thema? Das ist es wie immer. Ihr versteht die Natur des Menschen nicht. Ihr versteht sie einfach nicht. Ja, du duzt dich mit jedem und am Ende hast du dich dann mit dem in die Haare und musst dich dann weiter duzen oder was? Und ärgerst dich womöglich hinterher darüber, dass du das jemals angefangen hast. Also, ne? Dann manchmal möchte man ja auch Leute auf Distanz halten. Jetzt nochmal. Das sagt sie jetzt auch. Mhm. Besonders auffällig ist das im Netz. Wer dich in den Kommentaren sieht, will dir nichts Gutes. Nichts Gutes? Sondern dir erklären, warum du keine Ahnung hast von nix. Auch die Online-Formulierung diese Dame funktioniert so. Noch nie in der Geschichte des Internets hat jemand oder irgendwas, das eine Frau geschrieben hat, kommentiert, die Dame hat recht und ich habe viel von dieser Dame gelernt. Die vornehme Bezeichnung Dame wird ins Spiel gebracht, um darauf hinzuweisen, dass dieser Text von einer Frau geschrieben wurde. Das ist frech, oder? Das ist frech. Aber ich das ist schon echt frech. Und so. Ihr schreibt aber auch Penisträger irgendwo hin und so ein Kackdreck, so Deppenwörter, um von Männern zu reden. Tut mir leid, kann ich euch nicht helfen mit. Dame ist, ja, ihr versteht nicht mal, wie rhetorisches Fechten funktioniert, habe ich das dumme Gefühl. Und natürlich, es kommt, also ich kenne es ja aus meiner eigenen Twitter-Geschichte, es kommt ganz drauf an, ob ich jemanden sieze. Ja? Wenn mir jemand dumm kommt, dann sieze ich den. Also online sieht im folgenden Diskurs. Entschuldigung, Mama. Ja, ich sag mir, online sieht sich normalerweise niemand, sozusagen warum, ne? Und wenn jemand darauf besteht, dann hat er Pech gehabt, sozusagen. Also online möchte es eigentlich nicht, ne? Im wahren Leben schon, klar. Manche schreiben einen an mit sie oder so. Ja. Gut, muss man sich ja nicht dran halten als andere Seite. Mäß folgt auf diese Dame etwas, was der Autorin die Kompetenz abspricht. Ich selber bin unter Dutzenden aufgewachsen. In meiner Familie haben sich alle geduzt. Ach, echt? Als Kind und Jugendliche war ich du auch unter Kommilitoninnen und Freundinnen. In der Familie haben sich auch alle geduzt. Man sich. Das ist aber ungewöhnlich. Dann das Genossen-Du und das Kollegen-Du am Theater. Wir duzen junge Menschen und solche, die uns nah sind. Ja, Theater, Genossen, Freunde, Kommilitonen, Familie. Das ist alles In-Group. Das sind deine In-Groups, Simone. Und draußen, da außerhalb von deinen In-Groups, da ist das anders. Macht dir Angst, ist aber so. Menschen, mit denen wir was teilen. Das mir nun immer häufiger in sie entgegengeschleudert wird, kann zwei Dinge bedeuten. Ich bin alt oder ich bin eine Außenseiterin. Es ist wohl eher Option 3. Ich bin älter geworden und werde deshalb in Räumen, die zu meinem gewohnten Umfeld gehören, als Außenseiterin angesehen. Ja, ja. Im Fitnessclub wirst du langsam zur Außenseiterin, ja. Das ist klar. Nee, auf Twitter kannst du mit über 40 auch nichts mehr reißen. Das liest keiner, lacht keiner drüber über deine Witze und so. Das ist traurig. Das hängt vom Inhalt Versuch auf. Mal so einen Podcast auf die Beine zu stellen, wenn du über 30 bist, hört sich kein Schwein an. Das ist ganz vergessen. Ja. Verunsichernd bis schmerzhaft ist es an Orten, die entstanden sind, weil Menschen sich zusammengeschlossen haben, weil sie im Alltag anders behandelt werden. An Orten also, in denen man sich gefunden hat, um gemeinsam anders zu sein. Auf einer feministischen Party oder in schwarzen Räumen. Sind es diese, wo es so dunkel ist? Oh oh. Schwarze Räume, was sind denn? Sind alle schwarz angemalt? Dunkle schwarze Räume? Decke, schwarze. Dunkle Räume? Oh ne, es ist groß geschrieben, jetzt verstehe ich. So, Entschuldigung. Achso, ich dachte schon, das wäre so wie die Schlafampel. Also, dass da kein rotes Licht leuchtet und deswegen kann nee, man gehen. Räume von POCs, was? Ne? Sind doch gemeint. Oder nicht? Nach einer Weile mal wieder in den Punkrock-Schuppen zu kommen, in dem man viel Zeit verbracht hat und dort mit einem freundlich skeptischen Suchen Sie was begrüßt zu werden, ist ein harter Burn. Würde mir absolut genauso gehen, wenn ich heute in meine alten Wirkungsstätten zurückkehren würde. Es ist hart alt zu werden, Simon. Tut mir leid für dich, du musst einiges tun. Wenn du nicht mal weißt, was die Realität ist und dann noch alt werden, das ist schon ein hartes Brot. Besser, wenn die Jugendlichen, die da drin sind und arbeiten, auch ein bisschen ne, Anstand haben oder so. Ey, Olle, was willst du denn hier? Vielleicht ein bisschen anders, ne? Es gibt so viele Erzählungen darüber, dass Menschen im Alter konservativer werden. Und da draußen sind genug Leute, die darauf warten, dass ich endlich aus meiner rebellischen Phase rauswachse. Da muss die eigene Szene oder Community ja nicht mitspielen. Ältere Leute in einem queeren Laden sind nicht automatisch die Eltern, die irgendwer mitgebracht hat, sondern vielleicht einfach alte Queers. Wir legen alle unsere Identität und unsere Marginalisierungserfahrung nicht ab, sobald wir 40 sind. Ich habe langsam das Gefühl, dass die wirklich nicht mit dem Altwerden zurechtkommen. Ja, das mit dem 40 werden war ein schweres Ding, das glaube ich auch. Ja, ist es auch, aber ich meine, ja, sicher. Die sind das, sie, also ist so ein, das Kind mit den großen Augen, das weint, das davor steht und sagt, warum bin ich alt geworden? Was ist das, Realität? Ja? Fleeting, ne? Ich meine, ich hätte auch gerne einen Schuppen hier irgendwo in der Nähe, wo ich mal einmal im Monat tanzen gehen kann, weil die meine Musik spielen. Und da nicht nur Kinder sind. Aber das gibt's halt nicht. Pech gehabt. Ja? Bluetooth-Kopfhörer auf und beim Putzen tanzen. Scheiß drauf. Wir sind weiterhin auf Schutzräume angewiesen. Viele von uns hat das Leben irgendwie eingeholt und der Alltag mit Lohnarbeit und Sorgearbeit lässt vielen kaum Raum. Ich bin definitiv keine von den coolen Kids mehr. Aber ich bin immer noch cool. Also sieht's mich nicht von der Seite an. Aber ich bin immer noch cool. Oh nein, das steht da. Ich bin immer noch cool. Ich bin immer noch cool. Oh Gott. Hilfe, Simon, was soll ich denn da sagen, ey? Du, Mon, Entschuldigung. Komm mal auf die Realität klar. Ponyhof und so. Ich Carlo von Tiedemann, als er 70 wurde, hat er gesagt, ich fühle mich jung, einfach jung. Ja, ja, genau. Ah, jung. Einfach jung. Ja, so war es ungefähr. Ja, aber es ist nun mal die harte Realität, auch wenn du in Berlin wohnst, wirst du älter und die Subkultur gehört nun mal jungen Leuten zu großen Teilen. Und du kannst dich vielleicht in Ecken zurückziehen oder so. Aber du wirst nicht die Hauptrolle spielen, um mal in einem Theatervergleich zu bleiben für dich. Ja, also die ganze Gesellschaft wird älter und Ältere verlieren auch den Kontakt zu den Jüngeren. Immer stärker, je älter sie werden. Ne? Das finde ich auch nicht schön unbedingt, beides nicht, ne? Aber ist eben so, oder ich bitte auch nicht, weil ich finde es nicht toll, dazuzugehören, jetzt zu dem alternden Teil der Gesellschaft, aber ja. Ja, aber du wolltest auch nicht mit deinen Eltern rumhängen, oder? Ja, aber als du 20 warst. Ja, nee, also natürlich nicht, ne? Also es ist ja auch klar, ist ja Verständnis, habe ich auch Verständnis für, ist schon klar. Das ist, ja. Ich meine, wir sind halt langweilig. Ich meine, wie oft kriegen wir hier gesagt, wir reden zu langsam und solche Sachen. Okay. Nee, das ändere ich immer nicht. Man will ja auch was, formulieren können. Ja, ich habe das mal so mehr oder weniger spaßeshalber mitgebracht. Wir können ja mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Ich fand es doch auch echt schwierig, was er so erzählt hat. Und es ist vor allen Dingen so ein typisch öffentlich-rechtliches Ding. Also er kommt von Höchstgen auf Stöckskin, hat irgendwie ein beleuchtetes Thema aus 5 verschiedenen Perspektiven und so weiter. Jetzt bist du gemutet, Mamon. Kommt zu keinem vernünftigen Schluss, aber leider finde ich, weil ja, weil wie gesagt, es ist ein bisschen durcheinander halt. Es muss nicht unbedingt aus allen Perspektiven beleuchtet werden, so ein Thema. Ich glaube, aus allen Perspektiven, also lass mich raten, die andere Perspektive ist, Zensur ist doch auch irgendwo gut, weil die Leute... Dieser Aspekt Verbraucherschutz und so, ja genau. Verbraucherschutz. Ja, sozusagen. Ne? Also, Verbraucherschutz. Das ist alles unter Verbraucherschutz. Das habe ich vor ein paar Jahren schon gelesen, dass wir das Zensur so nach dem Motto zum Verbraucherschutz überall führen wollen. Und dann ist es ja auch so gekommen. Ne? Tun ja sollte das irgendwie gut für uns, wenn sie da die bösen Wörter rausstreichen oder so. Dabei interessiert das wirklich niemanden außer die Politik eben. Ja, und Skobel, ja, was bleibt ihm übrig? Er verteidigt das eben, ne? Also, wie ist das? Wir können ja mal ein bisschen reingucken. Wenn du so das ganze Ding ist 17 Minuten. Das ist ziemlich lang, ja. Ja, oder mal auf diese aber das Fazit vielleicht mal anhören, oder wie? Ja, zum Beispiel. Das sind ja schöne Kapitelmarken. Fazit. Genau. Kapitelmarken. Demokratie streiten wir. Das Fazit statt nicht sogar eins steinigen, davon schon gewesen? Was? Wie, das ist jetzt hier Fazit. Okay. Ah ne, das war Zeiten ändern. Okay, das hat geleckt irgendwie. Du warst mit dem Mauszeiger noch drüben. Sorry. In einer Demokratie streiten wir, statt uns zu steinigen, weil jemand den angeblich falschen Glauben hat. Wir kommen immer wieder zurück auf die grundlegenden Wertvorstellungen einer Demokratie, zu der die Menschenrechte und damit auch die freie Meinungsäußerung gehören. In einer Demokratie streiten wir nicht mit Keulen, sondern wir streiten mit Argumenten. Zu behaupten, das darf ich nicht sagen, nur weil man Kritik befürchtet und Widerspruch, das ist letztlich nicht nur feige, sondern auch naiv. Eine Schutzbehauptung. Zumal man faktisch jederzeit mit der Möglichkeit von Kritik eben rechnen muss. In einer Welt mit diesen Meldestellen und Blasphemie-Paragraphen und Politikerbeleidigungsparagraphen sehe ich das ein bisschen anders als der Herr Skobel. Ja, definitiv. Ja, aber ich habe schon eine gute Vorstellung davon, ohne es jetzt gesehen zu haben, nachdem was Mamon gerade meinte. Das klingt wirklich wieder wie ja, so das übliche Blabla. Ne? Also, dann sagen die Leute, man könnte überhaupt nichts mehr sagen, aber in Wahrheit wollen die ja nur diskriminieren und die Menschenrechte. Und ja, das ist ganz wichtig, dass wir Meinungsfreiheit haben. Das ist ganz wichtig, genauso wie diese Bundestagsdebatten immer. Ja, das ist ganz hohes Gut und konstituierend für das ganze Wesen hier und so weiter. Aber, ja, genau, die Worte sind blumig, ne? Die Absicht dahinter ist ein bisschen, oder die dann durchscheint, ist nicht mehr so schön blumig sozusagen. Uns fehlt ein wirklich wichtiges Faktum, was er sicher vielleicht vorher irgendwo nochmal rausstellt, ist bei Demokratie jetzt der Teil der Bevölkerung, die gemeinhin von den anderen als Nazis bestimmt werden, denn mitgemeint. Oder sagt er, hat er... Nee, hier geht es jetzt um Menschenrechte. Und ich denke mal... Ja, aber die hat dann jeder. Ja, aber die sind ja dagegen, gegen die Menschenrechte. Und wir sind ja nur dafür, dass wir dagegen sein sollen, dass die dagegen sind. Mit Konsequenzen und so, sagt er ja. Also, das würde ich mal vermuten. Und ja, also die Antwort auf diese Frage, ja, was ist denn das, was du irgendwie sagen willst, was du nicht sagen kannst, ist immer das, was dir wichtig ist. Im Zweifelsfall ist es immer das, was dir wichtig ist zu sagen, weil an dem Moment, wo du dann schon an dem Punkt dann bist, wo du das Problem hast mit dieser Kritik oder bla bla, da ist es ja dann eh schon zu spät. Also, ich muss ja nur sagen, eine gewisse öffentliche Person ist ein Mann und schon habe ich den Salat nach der neuen Rechtslage. wenn man ja, mir und auch unterstellt, da dass ich das eher abschneidend hat ja betrachte. der Herr Busch, ja genau, hat der Buschmann halt eben noch hinzugefügt, dass das ja nur, wenn es böse gemeint ist. Ja gut, aber in einem Podcast, in dem wir uns über Kulturmarxismus aufregen, wenn ich da sage, diese Person ist ein Mann, dann glaube ich, wird man mir das übel auslegen. Ja, und Sicherheit. Ja, es ist also wieder genau das gleiche Problem. Man sagt den Leuten, ja, ist doch egal. Und das ist quasi genauso wie wenn er hier sagt, so ja, aber muss man schon damit rechnen, dass das dann irgendwie tralala. Und Wie ist wird dann das auch überhaupt so, ja, begründet? hättest du Wie halt nicht das aus negativen Motiven irgendwie machen sollen, dann wäre das ja wird auch das denn okay gewesen. begründet? Ist das eine Strafe oder einfach nur eine festgelegte? Oder ich meine, ist ja kein Schaden entstanden oder so, wenn du das jetzt Ja sagst. doch, der Schaden ist ja an der Person entstanden. Dann ist ja dann Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das, ja, das ist ja genau der Grund, warum das irgendwie früh, also eigentlich auch nur für den Staat gegolten hat, solche Sachen, weil. Nur der hat ja auch irgendwelche Aus, also nur bei dem sind ja auch irgendwelche Auswirkungen zu befürchten. Wenn der Staat mich als falsche Person führt, dann kann das schon mal irgendwie auch negative Sachen bedeuten, vielleicht irgendwie Kosten oder was weiß ich, ne? Aber wenn das irgendwelche Privatleute machen, dann hat das ja keine negativen Auswirkungen. Also deswegen, Ja, naja, ne? mit Sicherheit. Ich meine, Privatleute sind alle wirklich Privatleute, die irgendwas, also an dem Punkt, wo du irgendwie ein Geschäft betrittst und irgendeine Dienstleistung da erfragst, das ist ja genau die Geschichte mit dem Hausrecht und so. Das sind ja Privatleute, die da gegenüberstehen. Das ist ja genau das, warum sie da meinen, das da regeln zu müssen, beziehungsweise sagen, ja, das ist ja alles schon geregelt und ist ja alles gar kein Problem. Ja, aber nur weil der dich falsch bezeichnet oder so, oder dass jemand anders erzählt, dass du da warst und ausgesehen hast wie ein Mann oder so, Ja, aber das Problem ist ja an der Stelle, wenn die Leute sagen, nee, passiert ja du kommst nichts. hier nicht rein. Das ist ja das, was sie Naja. nicht haben wollen. Naja. Das ist Denn aber ein anderer häufig gibt Fall es irgendwie. tatsächlich bessere Argumente und bessere Einsichten als die, die man gerade selber hat. Ja, das ist nicht nur Ja, häufig der sicher. Fall. Ich würde mal sagen, das ist immer der Fall, weil ich meine, du hast ja nie die perfekte Einsicht in alles. Gut, ich meine, der Mann hier ist Philosoph, also der denkt sich wahrscheinlich Ja. wirklich, dass er oder irgendwelche Leute die perfekte Einsicht in alles haben. Aber. Ja, ich meine, für einen Argumenteaustausch ist ja auch schön, es ist auch nichts gegen zu sagen, ne? Nur das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn die Leute mal ein bisschen über die Stränge schlagen, dass dann da irgendwie gelöscht wird, zensiert wird und so weiter. Ne? Also das ist ja eine schöne Beschreibung eben ja in der Wirklichkeit, die nicht so richtig existiert, beziehungsweise nicht gemeint ist hier mit dem Problem. Ne? Die steht ja nicht im Zentrum. Der Argumenteaustausch ist nicht das Problem, Ja, sondern der eben die Witz ist ja Beschränkung. auch eigentlich dieses Verfassungsgerichtsurteil, was ja schon ein paar Jahre alt ist, was der OPEX ja immer gerne zitiert hat, ist ja so, dass sie eigentlich auch festgestellt haben, dass eben für dieses Meinungsfreiheitsrecht das gerade nicht gegeben ist, dass das irgendwie eine besondere Wichtigkeit haben muss, jetzt, was da gemeint wird, oder dass es besonders friedlich alles formuliert werden muss oder so. Sondern oder überhaupt stimmen muss, ne? Also die sagen da ja eigentlich, dass es vollkommen egal ist, wie das jetzt beschaffen ist, das, was da gemeint wird. Das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ja, deswegen bin ich auch der Meinung, dass da irgendwie an der Form rum kritisiert wird, wo früher mal der Inhalt, also das ging von Tommy Gottschalk aus und so die ganze Diskussion. Da hat er das so aufgehängt. Ja, und aber früher ging Ach es immer um die so. Inhalte sozusagen, ne, habe ich gesagt. Also, wenn es jetzt um den Negerkuss geht oder so, dann will ich doch über das Törtchen sprechen oder so, das Schaumtörtchen, aber doch nicht über Schwarze. Das hat damit irgendwie gar nichts zu tun, weißt du? Also da wird eben über die Form, wird Ja. irgendwie auch auf deine Gesinnung geschlossen und so weiter. Das ist alles gar nicht richtig, das ist nicht logisch, nicht Ja, zusammen, das ist nicht nicht, ja. logisch, ja, aber wir wissen auch, Ne? welcher Logik das folgt, auch wenn die Logik nicht logisch ist. Das ist ja Ja, genau. diese Annahme liegt ja dem Ja, nur da wollen zugrunde. eben Leute die Form bestimmen, wie wir zu reden haben, sozusagen. Und Ja, dem Ganzen liegt ja das die ist eben Annahme beeinflusst, zugrunde, ne? dass das ja wirklich eine Auswirkung hat. Also, dass wirklich irgendwelche Menschen hier ein anderes Leben leben, wenn die Leute nicht Negerkuss sagen. Und witzigerweise ist es ja so, dass kein Mensch mehr Negerkuss sagt, so richtig. Und die Leute natürlich hier deswegen auch kein anderes Leben führen als vorher. Ja, eben. Und er sagt ja irgendwie bessere Argumente. Und seine ganze Elfenbeinturm-Schickeria ignoriert das größte Argument von allem, nämlich die Realität. Die ignorieren die Vornamen der deutschstämmigen Täter in Berlin, Die ignorieren die Vorgänge in Neukölln. Die ignorieren die Demonstrationen in Hamburg. Das wird alles ignoriert, weil sie sich im multikulturellen irgendwie Besitz der besseren Argumente wähnen, wie dieser Mann. Es ist so schade, den habe ich auch mal sehr geschätzt. Ja, so wie den ganzen Sender. Wenn es darum geht, die Form bestimmen zu wollen, dann wähnt man sich in der besseren Moral vor allen Dingen, würde ich sagen. Und das ist ja doch irgendwie auch fragwürdig, ne? Ja, und das wird ja auch nicht komplett ignoriert, das wird halt alles so ziemlich ignoriert. Ne? Aber es gibt ja auch die Leute hier wie den Bürgermeister da von Neukölln, der hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Diese Probleme, ja. Und der ist ja. Ja, aber was haben sie denn zum Beispiel mit Sarrazin gemacht? Ja, den haben sie doch gesteinigt für genau diese Sache. Ja, ich wollte ja auch nicht sagen, dass das jetzt komplett falscher Einwand war oder so. Ich wollte es eigentlich nur ein bisschen ergänzen, weil im Endeffekt wird daran ja auch klar, dass diese Wahrheiten ja von vielen Leuten da wahrgenommen werden und das Problem eigentlich auch so ist, dass es halt so viele Lücken hier gibt, wie er gerade hier meint, von wegen, ja, aber keiner weiß es ja genau. Und deswegen man ja eigentlich gerade darauf kommen muss, dass es besonders wichtig ist, diesen Leuten zuzuhören, die da irgendwelche abweichenden Ansichten haben von dem, was man irgendwie so gemeinhin irgendwie hört. Vor allen Dingen, wenn die Leute halt irgendwie ja auch diese Erfahrung da gemacht haben auf einem Level, dass, also wie halt dieser Bürgermeister, dass man, oder jetzt hier der von Tübingen hier, der Palmer, oder hier Sarrazin war ja auch hoher Staatsbeamter da in Berlin. Und es ist ja nicht so, dass es einfach nur irgendwelche Leute sind, die jeden Tag morgens aufstehen, zum Kiosk gehen, eine rauchen und irgendwie die Vorbeikommenden dann irgendwie zu texten oder so mit ihren Ideen irgendwie, wie die Welt funktioniert. Sondern, also da steckt ja schon was dahinter. Ja. Die besten Argumente sind die, die an der Scheune stehen. Das will er uns eigentlich sagen. Wenn ihr wirklich recht habt, werden sich die richtigen Argumente auch früher oder später finden lassen und sie werden sich durchsetzen, auch wenn ihr sie vielleicht gerade in diesem Moment nicht parat habt. Ich meine, die besseren, also bleiben wir bei den Vorkommnissen mit islamistischem Hintergrund. Die besseren Sachen setzen sich in gewisser Weise in manchen Bundesländern durch, die besseren Lösungen für dieses Problem, die Menschen sehen, und ihr wollt sie verbieten. Ja. Demokratie, Skobel, großartig, Dreisatz, ja, 18,36 €. Man stellt sich hin und sagt, das Verfassungsgericht hat aber entschieden und deswegen sind uns jetzt leider die Hände gebunden oder so. Und das ist ja alles unredlich, wenn jetzt jemand sagt, dass man irgendwie da was entscheiden sollte, von der Politik her oder solche Dinge. Auch das ist menschlich. Also, darf ich nicht mehr sagen, was ich denke? Ich hoffe, ihr habt nicht diesen Eindruck und macht eine andere Erfahrung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wie auch immer die aussehen, sie zeigen, dass ihr sagen könnt, was ihr denkt. Ob es immer richtig ist, ist eine andere Frage. Ja, wir können sagen, was wir denken, aber wir können das nicht immer in der Form tun, in der wir das tun möchten. Das ist genau das, was ich meine. Natürlich, jeder kann seine Meinung sagen, vielleicht auch mit Kontra und so weiter. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass immer, dass die Form nicht gestattet wird, die manche Leute eben sich da aussuchen. Das wird ja auch moderiert, wegmoderiert ohne Ende bei den Sendern. Ne? Und die moderieren da vielleicht auch nicht nur Sachen weg, die jetzt wirklich irgendwie ein sachlicher Kommentar zu irgendwas sind oder so. Aber... Nee, das sind sicher auch Schimpfereien dabei, ne? Aber ja, nun. Ja, aber ist das auch denn so schlimm? Also ich meine, die Leute sind auch als Schwurbler beschimpft worden oder sonst irgendwas. Ich meine, die Beschimpfungen kommen ja von der Seite auch. Ne? Da könnte man ja auch mal sagen, irgendwie, ich bin auch beleidigt worden oder so. Wieso muss ich jetzt wegen Beleidigung an einen Politiker bezahlen? Der hat doch auch alle Leute beschimpft, da war ich dann dabei. Ne? Also irgendwie ist das ein bisschen einseitig, finde ich. Ne? Ja, ich habe diese Woche auch gesehen, das haben wir jetzt aber nicht dabei, hier der Sinan hat was Lustiges gefunden, hier von Sinans Woche. Und zwar war das so ein Kommentar jetzt wegen der Trump-Wahl, kommen wir natürlich auch gleich noch zu dem Themenkomplex, aber jetzt mit Medien und Meinungsfreiheit und so, die hatten da von Vogue geredet. dass irgendwie die Woke-Bubble, genau war die Formulierung, also beim öffentlich-rechtlichen NDR Info war das, glaube ich, hatten die so eine Kachel gemacht, wo sie irgendwie mit Woke-Bubble geschrieben haben, so nach dem Motto, dass das jetzt abgewählt wäre, die Woke-Bubble. Und da haben sich dann halt die üblichen ÖRR-Zuschauer durch tierisch drüber aufgeregt, weil das Wort Woke natürlich ganz böses rechter Kampfbegriff ist. Na, also wenn das Das war sogar ein schon richtig krasser Titel irgendwie, wenn ich Redakteuren so beim mit. Öffentlich-Rechtlichen auffällt, dass das wohl irgendwie einen Ausschlag gegeben hat, diese ganze Woke-Geschichte in dieser Wahl. Und zwar nicht zu dem Gunsten von den Leuten, die das halt gut finden. Und man regt sich dann trotzdem noch darüber auf, dass das irgendwie angesprochen wird. Also das war schon richtig wild. Also das war schon echt wild. Und die sind ja sogar noch eingeknickt von so den Leuten und haben das dann weggelöscht und stattdessen den Beitrag nochmal gepostet irgendwie mit. Da hieß es dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, ah ja genau, Arbeiterschicht irgendwie. Trump hat irgendwie mit Arbeiterthemen irgendwie da überzeugt. Das haben sie dann quasi die Woke-Bubble Abwahl zu Arbeiterthemen umfunktioniert, damit die Leute sich nicht mehr drüber aufregen. Weil das Argument war quasi, dass diese Woke-Themen halt die Leute nicht interessieren, nur irgendwelche Leute da interessieren vom Elfenbeinturm. Und halt irgendwelche Leute, die halt für ihr Geld arbeiten gehen, das halt nicht super wichtig finden, dass jetzt in sämtlichen Bundesstaaten irgendwie die Frauen abtreiben können. Das ist ja eigentlich auch immer sowas, was. Stichwort Framing und so. Die Wenn Frauen lassen sich auch wirklich immer wieder verwirren von diesem Blödsinn. Ne? Und lassen die. sich da wirklich die Stimmen immer abkaufen, auch von den. Ja, das war ja jetzt gar Also, nicht so extrem. Also. das wird immer wieder so massiv versucht. Ne? Und ja, gut, die Stimmen, die das dann auch gut finden, Ja, auf die jeden Fall kriegen auch vorgespielt. jetzt zu dem Naja, Punkt sorry. nochmal, dass ja das immer so gesagt wird, dass es um Abtreibung geht, aber im Endeffekt ist es ja so, dass ja noch nicht mal in allen diesen Bundesstaaten jetzt irgendwie ein einheitliches Recht gilt, weil das war jetzt gerade diese Entscheidung von diesem Supreme Court, dass das halt eben nicht mehr der Fall ist. Also, dass die sich halt ihre eigenen Gesetze machen können. Und ja, dann sollen halt die Leute, die das nicht gut finden, dann halt in einen anderen Staat ziehen oder so oder sich halt damit arrangieren. Und die Gesetze dann halt ändern, wenn sie es ändern wollen oder so. Aber es wurde ja auch immer nur so hingeframed, als ob das so ein ganz oder gar nicht Thema irgendwie wäre. Ja, du brauchst ja im Prinzip nur für die Abtreibung selber in einen anderen Staat zu fahren, 2, 3 Tage Ja, oder wobei so. sie das ja teilweise auch versucht haben, halt mit irgendwelchen Gesetzen, dass das dann, also da haben Achso. sich da auch welche hervorgetan und gesagt, wir machen das gleich so illegal, dass es auch illegal ist, irgendwie dafür woanders hinzufahren oder so. Wie man das durchsetzen kann, ob man das durchsetzen kann, das ist eine andere Frage. Ja, Ist im allerdings amerikanischen berechtigt. Recht, aber probiert wurde das schon, das auch halt. Also deswegen, kann man jetzt nicht so einfach sagen, dass es dann so einfach ist, aber ja. Also ja, es war jetzt halt nur so ein Beispiel von vielen, wie das halt immer hingeframed wird, um dann irgendwie da so ein Komplettding irgendwie draus zu machen. Und der Robert Habeck, der eine Rede Ach, darf gehalten, ich dass mitte. wir einen kurzen Ausschnitt haben. Achso, das Und der mitzuteilen. klingt dann so. Sie bedeutet nicht, dass eine künstliche Intelligenz die Algorithmen so steuert, dass die gesellschaftliche Meinung manipuliert wird. Das bedeutet Meinungsfreiheit nicht und es wäre naiv, es zu verwechseln. Also die Regulierung von Algorithmen von X oder TikTok durch die Anwendung der europäischen Rechtsnormen ist zentrale Aufgabe. Wir können, und das hätte ich vielleicht an diesem 9.11. nicht unter den 6.11. gesagt, wir können den demokratischen Diskurs nicht in die Hände von Elon Musk und chinesischen Software legen. Wer macht das so Militärisch. besser als du, ey? Wer macht das so besser als ihr? Sie bedeutet. Ja, Algorithmen, das sind so kleine Tiere, die immer rumfliegen und mit so Laken drüber gezogen, ne? So kleine Geister oder so. Ja, wahrscheinlich. Algorithmen, Algorithmen, Höre Algorithmen, ich die das bösen Algorithmen. jetzt in dieser Ditsche Algorithmen. Sprache. Das sind so kleine Tiere, Oh. Ingo. Die Algorithmen. Da sitzen wir ja eins, da ist wieder eins. Da Reine Algorithmen, Ingo. ist wieder eins. Die so ganz klein, der Herr Kager darf mal. Und das dürfen wir nicht in die Hände von diesem Trump legen, da. Und diese anderen So steht er in 5 Jahren dann auch irgendwo im Bademantel. Ich war Wirtschaftsminister, Ingo, Wirtschaftsminister, ganz zuerst, dass er Ditschi Wirtschaftsminister war. Erhobene Zeigefinger sind sehr beliebt bei mir. Das erhobene Zeigefinger, das erinnert mich ein bisschen an Erdogan, der macht das auch ganz gerne mal. Oder Rüdiger. Mhm. Rüdiger? Der Fußballer. Der macht auch den Finger hoch. Ja. Ich hätte fast gesagt, der Schauspieler, aber Schauspieler, Fußballer ist ja eh fast dasselbe. Heutzutage, Operettenkram. Da ist kein Hölzenbein mehr, kein Rubesch. Ja, ich denke mal, dass das ein wesentlicher Teil seiner Kanzlerschaft oder seines Sieges sein werden wird, die Zensur auf den Plattformen. Ne? Ja, seines Sieges, also die würde ich jetzt nicht prophezeien. Seines Siegeszuges. Aber ich habe ja auch direkt dazu eine Antwort von, ja, in unserem wöchentlichen Katja Adler Sim-Segment. Katja Adler, FDP-Abgeordnete, hat ja auch dieses Buch oder rückwärts DDR geschrieben und aus dem zitiert sie jetzt hier: Im Sinne des Machterhalts und Ausbaus der SED mussten Informationen über Ereignisse, die das Regime in ein kritisches Licht gerückt oder in ihrem Machtanspruch gar bedroht hätten, unbedingt vermieden werden. War eine Veröffentlichung auch aufgrund der Konkurrenzsituation zu den Westmedien unvermeidbar, wurden sie im Sinne der eigenen ideologischen Interessen umgedeutet, denn der Klassenkampf wurde auch medial ausgetragen. Das hat sie da also in ihrem Buch geschrieben. Und dazu sagt sie dann noch: Wer Linken und Grünen die Kontrolle über unsere Medien überlässt, verliert die Kontrolle über seine Meinungsfreiheit. Ja, hat es richtig gesagt, würde ich sagen. Ja, ja. Hat man ja gesehen in den USA, wo Zuckerberg zugegeben hat, zum Beispiel die Handarbeiten-Laptop-Story auf Wunsch der Regierung gedrosselt zu haben. Dann weiß man auf einmal Sachen nicht. Und ich habe es ja auch schon am Donnerstag gesagt, wie wäre die US-Wahl ausgegangen ohne ein X, das Elon Musk gehört? Das immer noch hier den blöden, wie heißt er? Jack Dorsey. Jack Dorsey, der alles macht, der sich für alles bückt, ohne Anlauf, ohne Vaseline. Ja. Mit Anlauf, ohne Vaseline, so. Ja, und wenn das ist ja, was die EU im Endeffekt will. Ja. Ich meine, was die EU damit gemacht hat, mit ja, erst hieß es irgendwie Copyright und so weiter, und jetzt geht es da um ganz andere Dinge. Ja, das ist auch so eine Nummer. Das ist aber nicht Artikel 13 jetzt, ne? Artikel 13 ist ja was anderes. Das ist nochmal was anderes, ja. Wir machen ja selten englische Videos, aber ich denke, er spricht so langsam und so deutlich, dass man eigentlich auch als jemand, der nicht so viel Englisch versteht, da ganz gut mitkommen kann. Und ich finde es eine wirklich, wirklich beeindruckende Rede, muss ich sagen. Als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay, Gamergate hat gewonnen. Am Ende dann doch. Hat das nicht geputscht, ja. Ja, ich weiß es nicht, aber ich meine, das sind alle unsere Forderungen. Und ich meine, das ist ja nur ein Video, er hat noch anderen Themen, die wir beobachten. Steht er da, 2022, Dezember. Ach, ist ein altes, okay. Ja, ist ein altes, ja genau, deswegen habe ich das hier auch nochmal von der Seite genommen. Okay. Weil es ging halt diese Woche rum mit dem Kommentar, jetzt hier, jetzt sagt er dies, das und jenes, und wurde auch teilweise in Community Notes. Ich habe es auch nur auf Twitter gesehen, ja. Dazu geschrieben, dass das schon älter ist. Aber ist trotzdem gut. Ah, die haben es auch neu veröffentlicht. We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here is my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as child exploitation and promoting terrorism while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year calling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital bill of rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you and God bless America. Ja. Ja, wo muss ich unterschreiben, um Amerikaner zu werden? Ja, es scheint ihm relativ wichtig zu sein, ne? Ja, gut, Elon hat ihn gecoacht, würde ich sagen, ne? Auch so ein bisschen. Aber ich weiß immer noch nicht, von wann das ist, weil es steht ja hier ganz klar 2024 drin. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, gute Frage, ne? Weil, aber es ging auf jeden Fall um die Wahlen jetzt. Wird auf jeden Fall ein paar Wochen alt sein, weil er hat ja gerade noch von Biden. Ja gut, es ist ja eigentlich auch die Biden-Administration, oder? Ja, aber er hat auch Biden-Kampagne gesagt. Ist noch nicht neu und irgendwie die. Ja, also wenn er Biden-Kampagne gesagt hat, dann kannst du eigentlich auch nicht von 2022 sein, weil da gab es auf jeden Fall noch keine Biden-Kampagne. Also. Aber also er hat eigentlich alles angesprochen, was wir schon seit Jahren hier trommeln und hat für alles irgendwie vernünftige Lösungen vorgeschlagen. Gab es nicht schon 2020 eine Biden-Kampagne oder 2019? Ja, aber das ist ja hier, wenn, dann von 2022 oder jetzt von irgendwann. Ja, das ist auf jeden Fall neuer, weil halt hier die das waren, ich denke mal, dass das die Facebook-Leaks waren, auf die er Bezug genommen hat. Ja, okay. Ja, guter Punkt, ja. Aber 22 würde ja auch passen dann, ja, von der Zeit her, am Beginn der Wahlkampf sozusagen. Ja, vielleicht ist diese Policy Initiative von dann, aber ja, das Video ist wahrscheinlich aktueller. Ja, whatever. Ja, was er also aufzählt, diese Verstrickung und Verbindungen der Leute und so weiter, das ist ja wie in Europa. Ne? Und, ja, wenn NGOs fördern, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ja, und auch dieses, dass dann Volker Wissing vielleicht, keine Ahnung, zu Google geht oder zu irgendwem, nachdem er halt einen Haufen Verkehrsdaten eingesammelt hat. Ja. Und dass da ein 7 Jahre Bann draufstehen soll, dass du zu so einer Datenkrake gehst, wenn du halt genug Dateneinsicht hattest, sozusagen staatlicherseits. Finde ich auch eine gute Sache. Der will alles wissen. Was beim Volk so los ist. Nur aber ich meine, wir haben halt solche Leute nicht, die sowas sagen. Das ist ein bisschen traurig. Also, ja, aber wer wundert sich noch, dass sie dann gewählt werden? Ne? Wer soll sich darüber wundern, wenn man sowas hört? Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt man wird auch nochmal kritisch sehen, was er da gesagt hat, aber also, prinzipiell kommt das doch den Leuten entgegen. Ja, was mir hier schon aufgefallen ist, ist das Wort Domestic, was da ein paar Mal gefallen ist. Ich meine, klar, auf der einen Seite kann er sich natürlich schlecht mit Gesetzen anderer Länder beschäftigen oder so, aber die Plattformen sind natürlich, die bei ihm da ansässig sind. Also ich habe ihn jetzt zum Beispiel so verstanden, weil bei Misinformation und Desinformation ging es ja auch um Domestic. Und heißt für mich so ein bisschen so nach, ja, wir sperren dann aber gerne trotzdem noch andere Sachen, die uns halt nicht gefallen, die halt nicht Domestic dann sind. Nur die anderen Sachen, die von uns sind, sind halt eben nicht okay. Und ich habe aber gelesen, dass er schon der EU gedroht hat, sozusagen. Ja, genau, das habe ich jetzt gesehen. Ja, also sein Vizepräsident hat gedroht. Oder so rum, ja, genau. Genau. Lass mir die NATO fallen, ja genau. Ja, das mit der NATO ist irgendwie das Standardding bei denen. Ja. Ihr seid blöd zu uns, ja. Müssen wir die NATO kündigen. Es wirkt wohl, gell? Ja klar, also wenn denen der Arsch dann auf Grundeis geht, also denen ist gut, uns halt. Das wir verstehen, weil eine gute Idee wäre das auch nicht. Ja. Ich habe schon gedacht, der Scholz hat auch nur einen Sack gehauen, damit er sich mit dem Trump sich irgendwie umgeben muss. Oder so. Nee, glaube ich nicht. Nein. Ja, aber ich finde, die machen da einigermaßen ernst. Ich finde es ja gut, sozusagen. So, also hier war ja bei so einem Podcast halt, und hat zu lauter Zeug geredet und eins davon war halt eben auch diese Geschichte hier mit Ah nee, wo war's? Ja, Thierry Breton, der Name ist ihm halt nicht eingefallen, aber er hat halt irgendwie gesagt, ah ja, hier steht es genauso. Leader, I forget exactly which official it was within the European Union. What sent Elon Musk a threatening letter that basically said, we're going to arrest you if you platform Donald Trump. Ja, ich glaube, das war auch nicht so richtig das will ich gefangen nehmen. Das war ja, also die Drohung war, glaube ich, dass Twitter dann irgendwie in der EU nicht mehr ausgespielt wird oder so. Wer war das denn nochmal? Digitalkommissar oder sowas? Ja, Thierry Breton. Breton, genau. Der Bretone wahrscheinlich. Ein Funktionär, wie er im Buche steht. Ja. Ja, das ist ja die EU oder der Laden ist ja voll davon, ne? Machen dauernd so komische Sachen. Aber er sagt ja weiter unten auch, was sollen wir mit einer NATO, wenn in Teilen der NATO keine Meinungsfreiheit herrscht? Das finde ich auch interessant. Also die sind voll auf dem Zug irgendwie. Ja. Ich hoffe, er hat keine Bremsen. Ja, den Westen schützen damit Ja. auf jeden Fall, das ist aus meiner Sicht auch auf jeden Fall eine gute Idee. Aber dann darf er halt nicht so viel von Domestik reden, weil ich weiß nicht, ob es ihm schon aufgefallen ist, der Westen besteht nicht nur aus Amerika. Und das wäre mir eigentlich auch ganz lieb. Aber er sagt es ja eigentlich hier. So, what America should be saying, if NATO wants us to continue supporting them and NATO wants us to continue to be a good participant in this military alliance, why don't you respect American values and respect free speech? It's insane that we would support a military alliance if that military alliance isn't going to be pro-free speech. American power comes with certain strings attached. One of those is respect free speech, especially in our European allies. Die sehen ja, dass hier auch alles von dem roten Kraut überwuchert ist, wie bei den Marsianern. Ja. Die sehen das ja auch, dass Europa sich kaum aus dieser Umklammerung der Postmoderne befreien kann. Ja, sagt er auch, Deutschland soll Ukraine Aufbau bezahlen. Aus welchen Gründen auch immer. Warum auch immer, ne? Weil wir haben es ja. Wir sind ein reiches Land, habe ich die Woche auch wieder gelesen. Die sollen mal in unsere Innenstädte gucken, die Gut, Arschlöcher. in der Beziehung wäre er mit dem Scholz ja wirklich einer Meinung. Ist das so? Ich glaube nicht, dass er sagen würde, dass wir dafür zahlen Der sollen. Scholz wird Der der Scholz hat ja Nachfolger eine von Notlage. Zelensky, ich sag's euch. Eine böse Notfallsituation, deswegen wir den Dingens hier Ja, da ging es ja nur aufheben um. müssen. Da ging es ja nicht ums Wiederaufbauen. Nee, das Jetzt nicht. noch Nee, weiter das. Krieg führen. Ach so. Ja, Wiederaufbauen ist doch irgendwie, bringt doch Geld ein, dachte ich. Ja, Putin hat Trump ja wohl schon die kalte Schulter gezeigt zu allem Möglichen. Gibt es da nicht Achso. den Marshallplan, sondern den Marie-Agnes-Strack-Zimmermann-Plan? Oh mein Gott. Den Oma-Courage-Plan. Und Ja. alleine mit den ganzen Silben in dem. Die machen einfach eine Steuer auf die Druckereien, die das dann ausdrucken müssen und jetzt auch für die Wiederwahl hier. Damit bezahlen wir dann den Ukraine-Aufbau. Über das. Ja, sicher. Steuern immer gut. Die hat auch jemand Ja. eine ganz gute Theorie, was jetzt passiert und das scheint sich auch zu decken mit dem, was Frau von der Leyen hier in einem kurzen Clip auch sagt. Nämlich schreibt hier der Brennpunkt UA, die New York Times meldet, dass Trumps Team bereits die Executive Orders zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen unterschriftreif hat. Sie sollen am ersten Tag seiner Amtszeit unterschrieben werden. Die USA wird die Förderung von LNG und Öl massiv hochfahren, damit sein Staatsdefizit zurückfahren. Saudi-Arabien wird zusätzlich den Weltmarkt mit Öl schwemmen. Der Ölpreis wird stark fallen, Russland dadurch die Finanzierung seiner Kriegsmaschinerie entzogen, was gut für die Ukraine sein wird. Die EU wird LNG aus den USA kaufen, das Handelsdefizit dadurch verringern, Trump zufriedenstellen, wahrscheinlich dadurch angedrohte Zölle vermeiden. Willkommen in der neuen Realität. In der neuen Realität. Das ist Ja, also absolut realistisch. Realität 9. Was schließen wir daraus? Ja. In der neuen Realität, ja. Ja, absolut realistisches Szenario, oder nicht? Also, bin ich schon. Ja, vor allem ein gutes Szenario. Also, Ja. Ja. so viel zum Thema. Die hauen doch bei uns da sicher dann noch irgendwie spezielle Öko-CO2-Dingsbumssteuer drauf. Das hängt dann vielleicht davon Ganz ab, was man vergessen. jetzt wählt. Ja. Hängt das wirklich davon ab? Der Merz hat doch schon so gut wie alles, er hat doch schon gesagt, Kernkraft ist gar nicht so gut und so. Was das angeht, so weggepillt im Moment. Wir haben halt niemanden, der sagt, wenn ich an die Macht komme, nehme ich die Kettensäge und mach hier mal. Es gibt niemanden. Es ist niemand da. Wir müssen das machen, okay. Chris Kanzler, ich Kulturminister, Mammon Verteidigung. Warum bist du Kulturmarxist? Du kannst Kulturmarxist sein. Kultur müssen die Leute alleine machen. Das brauchen wir nicht. Wir machen das, sie wollten doch jetzt auch so 3-4 Ministerien pro Nase machen. Teilen wir das einfach auf. Der Ebel hat nicht so viel Zeit, der kriegt nur ein Ministerium. Können ja noch OPEX nochmal fragen. Sie können eine Familie machen, Ebel. Stimmt, da haben wir auch gute Beziehungen in Asien, das ist super. Okay, wir sind bereit, Herr Bundespräsident. Ich bin euer Herbergsvater. Und sage, hey. Nee, ich sage, lol. Frauenrechte, lol. Sehr lustig finde ich, dass direkt unter Frauenrechte dann gleich mal so ein Trans-Schild ist. Auf dem steht Keep Abortion Safe, warum auch immer. Weil irgendwie ist das schon ein Oxymoron, das Schild. Aber Abortion Access is a human right. Abortion Access is a human right. Access, okay. Zugang zu Abtreibung ist ein Menschenrecht. Mhm. Würde ich so nicht sehen. Abtreibung ist ein Menschenrecht, das hätte ich vielleicht ein bisschen komisch gefunden. Abtreibung sollte gesetzlich geregelt sein, wäre mein Schild. Ja, weil wir haben gerade wieder letztens so eine Forderung doch gehabt, wo sie gesagt haben, also es soll am besten bis zu einem halben Jahr gehen und so. For the mothers. Ja. Okay, Frauenrechte, lol. Was stellt ihr euch unter dem Artikel so vor? Dass jetzt hier irgendwie die Abtreibungsrechte in Frage gestellt werden und dass dann die Bösen, über die lollt man dann, statt Argumente zu bringen. Chris, irgendein Tipp? Ich habe gar nicht zugehört. Was? Unsagbar. Ich wollte wissen, was Frauenrechte lol, ob du irgendeine Ahnung hast, wie die Argumentation laufen könnte in dem Artikel. Die Argumentation, da kommt noch eine Argumentation. Ich dachte, es kommt nur eine Aufzählung von alles ist böse und schlecht und die bösen weißen Männer haben wieder gewonnen und deswegen. Böse weiße Männer ist gut, die kommen gleich im ersten Satz vor. Für kurze Zeit war es ruhig geworden um Andrew Tate und seinen Bruder Trista. Unsagbar. Das ist schon mal gelogen, weil ihr könnt ja nicht aufhören, über diese Leute zu reden. Geht schon mal wieder los. Das sind da Frauenrechte, Andrew Tate, Frauenrechte, Andrew Tate, Frauenrecht. Ein Typ und seine komische Sekte, die er sich aufgebaut hat, und Frauenrechte. Okay, das ist so ein bisschen als Sekte, wenn... und Frauen, die auch mitgemacht haben bei dem ganzen Kram. Na, muss man auch dazu die beiden, sagen, jetzt, aber jetzt kommt's, jetzt Achtung, festhalten. Die beiden prominenten Männerrechtler befinden sich derzeit unter Hausarrest in Rumänien. Männerrechtler, seid ihr noch ganz dicht? Das druckt ihr, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist übelste Propaganda, weil Männerrechtler sind die Jungs nicht. Das sind Arschlöcher, Narzissten und Leute, die andere ausnutzen. Aber das sind keine Männerrechtler, die erstreiten keine... Es ist sehr lustig, also das Wort Männerrechtler kommt noch öfter vor, aber es geht nie zum Beispiel um Kinder oder es geht nur immer um Andrew Tate und... Ach, so ein Scheißartikel ist das, ja. Das ist total... Wieder klar, zuletzt trafen die Tates als Wahlunterstützer für Donald Trump den Satan in Erscheinung. Nach der Wahl schreibt Tate auf der Plattform X an seine 10 Millionen Follower, ich werde nie wieder eine Frau respektieren, niemals wieder, und Frauenrechte, Fragezeichen, lol, in Großbuchstaben. Weil das ja genau das ist, was Trump sagt, ne? Ab morgen müssen Frauen die Brüste draußen tragen und was weiß ich. Ja, das sagt Trump, ja, ne? Das ist auch genauso das, was wofür Republikaner stehen irgendwie, ne? Dass Frauen versklaven, die sind alle so, die haben jetzt alle irgendwie die scheiß Verfilmung von Handmaid's Tale gesehen auf Netflix und glauben jetzt alle, sie seien Handmaiden, während sie in ihrem scheiß Luxus-Apartment rumsitzen, für das ihr Alter arbeiten geht. Aber sie sind ja eine Handmaiden. Spätestens, schon im Wahlkampf, spätestens aber seit Trumps Sieg haben Männerrechtler wieder Konjunktur. Was ist das? Was ist das für ein Artikel, FAZ? In den sozialen Medien, aber auch im Offline-Leben werden Kampagnen gegen Gleichberechtigung und Frauenrechte gefahren. Frauen werden gedemütigt, beleidigt, abgewertet. Männerrechtler fühlen sich, so scheint es, gesehen. Und schwadronieren offen von Vergewaltigung und Kontrolle über Frauen und deren Körpern. Sick. Da gehört kein N hin. FAZ, Korrekturleser, Autor, wer auch immer. Viele sind sich einig, dass die Tate-Brüder ihren Einfluss besonders gut genutzt haben, um Trump zu supporten. Viele. Viele sind sich einig. Wie viele sind das? Du und die Leute in deiner WG? Die Tate-Brüder, ich hab, ganz ehrlich, ich habe den Wahlkampf verfolgt, aber ich habe nicht einmal was von den Tate-Brüdern gesehen. Ihr? Habt ihr Videos von den Tate-Brüdern für Trump gesehen? Von der Nationalität her, glaube ich. Ich habe doch keine Ahnung. Sie sind zwar gerade in eigene Kämpfe verstrickt, haben sich aber trotzdem die Zeit genommen, den Kampf für das Gute zu kämpfen. Lobt ein Nutzer die Tates. Einer. Ist echt, das ist ein beeindruckender Bereich. Das ist schon mal ein Artikel von zwei Leuten geschrieben wert. Lesezeit 5 Minuten. Ein anderer schreibt auf X, Andrew Tate habe besonderen Anteil an Trumps Wahlsieg. Er habe Männern geholfen zu verstehen, dass es in Ordnung sei, zu ihrer Männlichkeit zu stehen. Eine beliebte Rhetorik ist es dabei, Frauen zu erklären, sie gehörten allerhöchstens in die Küche. Einer Frau, die sich darüber beschwert, am Tag nach der Wahl so tun zu müssen, als sei sie nicht gerade in ihren Rechten beschnitten worden. Wie? Der ist ja noch gar nicht im Amt. Schreibt Tate. Und du musst mir außerdem ein Sandwich machen. Ja, Salzmine haben wir noch nie gesehen nach so einer Sache, dass die Leute die Salzmine auch ordentlich ausbeuten. Bla bla bla. Andere haben auch geschrieben, wenigstens schreibt sie irgendwie aus der Küche. Bla bla bla bla bla. Ja, der Streamer John Miller, 123.000 Follower auf X, schreibt über Frauen, die jetzt mit einem Sexstreik drohen, als hättet ihr da ein Mitspracherecht und erhielt 16.000 Likes, das kann wahlentscheidend sein, 16.000 Likes, hätten die Kamala gewählt, wäre ein Swing State vielleicht an sie gegangen. Außerdem teilt er einen Beitrag von E. Jean Carroll, der Frau, die laut einem Gerichtsurteil von Donald Trump sexuell missbraucht und verleumdet wurde, mit den Worten, Menschen, die nicht auf dich hören, wenn du Stopp sagst, scheinen ein Thema in deinem Leben zu sein. Oh mein Gott, es gibt Arschlöcher da draußen, vor allem auch im Internet. Es ist ganz was Neues. Nick Fuentes kommt auch noch vor. Bei weitem nicht hinter jedem Profil steckt ein erfolgreicher Männerrechtler. Viele inszenieren sich als einflussreich. Ja klar, ich habe schon gesehen, wie Männerrechtler sich als einflussreich inszenieren, indem sie einen Blog haben, den sie regelmäßig irgendwie befüllen oder so. Haben zum Beispiel einen blauen Hacken. Jahren, wo sie seit Jahren die Steine hochschieben, den Fels. Ja. Haben zum Beispiel einen blauen Haken, den man auf X käuflich erwerben kann. Klickt man sich durch die Profile, sind die Followerzahlen jedoch oft nur im zwei- oder dreistelligen Bereich. Große Namen wie Andrew Tate werden vielfach geteilt und deren Inhalte reproduziert, wohl auch in der Hoffnung darauf, selbst bekannter zu werden. Gleichzeitig verstärkt dies den verzerrten Eindruck, Männerrechtler seien eine besonders große Gruppe. Männerrechtler, seid ihr irre? Ja, und Trump könnte ein Abtreibungsverbot und der oberste Gerichtshof und überhaupt und sowieso. Fuentes jedenfalls, ein Rechtsradikaler, sagte irgendwie, wir kontrollieren eure Körper, Männer haben gewonnen. Ja, okay. Dann haben wir hier ein Video, Standbild von einem Mädel, das sagt, heute in der Post hat mich ein Mann mit einem Magerhut angesprochen, der ist rübergelaufen, hat mir in die Augen geschaut und gesagt, your body, my choice. Das passiert nicht nur online. Das ist, warum viele von uns so viel Angst haben. Ja. Und danach hat er sich noch ein Paulaner bestellt. Oh Gott, your body, my choice. Frauen sind Besitztümer, steht auf einem Schild auf einer Demonstration. Da sind nämlich zwei männliche Demonstranten gewesen. Zwei. Ich meine, Leute gehen jeden Freitag zum Beten in eine Moschee, wo auch gesagt wird, Frauen sind Besitztümer. Und? Wo ist eure Empörung? Ja, und dann geht der Artikel zu Ende, ohne dass wirklich über Männerrechte gesprochen worden wären. Aber es kommt noch Margaret Atwood, die Autorin des dystopischen Romans The Handmaid's Tale, in dem Frauen als Dienstmägde und Gebärmaschinen versklavt werden, schrieb nach Trumps Wahlsieg auf X, Verzweiflung ist keine Option, sie hilft niemandem. Also es tut mir leid, ich verstehe dieses ganze Derangement nicht, was da irgendwie... Ich verstehe es nicht. Ich meine, der Typ war doch schon mal Präsident. Und ich habe nichts gesehen von diesen ganzen Sachen, die ihr da erzählt. Okay, die Abtreibungssachen haben sich verschärft. Okay, dieser eine Punkt, ja. Ansonsten, wo ist der Faschismus gewesen in den 4 Jahren, den ihr überall seht? Wo waren die Stiefel, die auf das Kopfsteinpflaster? Ach nee, das gibt es in Amerika nicht. Da haben die nicht diesen coolen Sound, wenn die Stiefel dann nachts durch die Straßen marschieren. Wenn wieder einer falsch gewählt hat oder so. Kommt ja ständig vor. Ja, und dann ist der Artikel einfach zu Ende. Und es ging eigentlich nur um Andrew Tate. Und der ist mehrmals als Männerrechter bezeichnet worden, wo ich halt nur sagen kann, Julia Anton, Johanna Dürholz, schämt euch. Weil das hier ist ein Propagandaartikel. Der ist ganz perfide gemacht und ihr habt das Wort Männerrechtler einfach benutzt, um auf ein paar absolute Abschaum, auf einen absoluten Abschaum der Männerschaft irgendwie gemünzt. Die sehen das so. Die haben das nicht anders gehört. Das ist Brunnenvergiftung. Die haben das nicht anders gehört, die glauben das wirklich. Tschüss. Ja, und unsere Medien beschäftigen sich auch nur mit den wichtigen Dingen, was die Wahl angeht, und berichten über einen New Yorker Club, zum gemeinsamen Schreien einlädt nach Sieg von Donald Trump bei US-Wahl. Und der ÖR-Blog schreibt dazu, dass ein New Yorker Club nach dem Trump-Wahlsieg zum gemeinsamen Schreien einlädt. Das ist ZDF heute eine Nachricht von internationaler Relevanz. Ja. Wisst ihr noch, als ein Mord an einem Mädchen nur lokale Relevanz hatte? Genau, und der stand dahinter in der New York Times. Ja, und im Spiegel gab es auch eine Schlagzeile, ne? Was tun, wenn man Angst vor Trump hat? Was nicht irgendwie. War aber hinter der Paywall, leider. Angst vor Trump oder so? Oder nee, das war bei der Süddeutschen, glaube ich. Nee, es war wirklich so, was tun, wenn man Angst vor Trump hat. Dann war das war bei der Süddeutschen, was ich meinte, glaube ich, auch noch. Dann war das zusätzlich wahrscheinlich. Ja, und die Linke in Amerika. Linke in Amerika ist aber auch noch nicht tot, nämlich hier das marxistische Jakobin-Magazin, ne, wo auch so Leute wie die ehemalige Grüne Jugendvorsitzende schreiben in Deutschland. Sagt, fight the right, build the left. Und die treffen sich hier mit Kopftüchern in der Kirche. Church of the Village in New York. Zum Bekämpft die Rechte in der Kirche, die Marxisten. Eric Blanc ist da auch nur zufällig hingekommen. Ist er queer oder wie? Oder was genau? Also, der heißt schon noch Blanc und ist aber weiß. Ich weiß jetzt nicht, da muss schon eigentlich queer sein. Sonst ja, gehört er aus Südafrika und ist ein Ally oder so. Und will auch, dass die... Hast du die rechte Verschwörungserzählung gerade benutzt? Weiße Menschen, die aus Afrika kämen, wären Afrikaner. Ja. Oh je. Yeah. Alles Afrikaner. Du weißt aber, dass der Satans rechte Hand ist ja auch weißer Afrikaner. Und die Rechten machen sich da drüber. Ja, weil der lustig. Ist kulturell orange. New York City Democratic Socialists. Yay! Ost-Berlin Democratic Socialists. Solidarität! Und Natascha Strobel hat auch eine Theorie, nämlich sie meint, vielleicht funktioniert Zentrismus gegen Faschismus einfach nicht. So ein Zufall. Eine Kommunistin, die meint, man darf nicht unradikal kommunistisch sein. Weil das ja nicht funktioniert. Vielleicht muss man einfach einsehen, dass es in der Mitte, in Anführungsstrichen, nichts zu gewinnen gibt. Nee, da gibt es nichts zu gewinnen. Nur im Kommunismus gibt es was zu gewinnen. War das nicht sie auch, die irgendwen wegen seinem Trump-Derangement-Syndrom angepumpt hat auf Twitter? War das sie oder die Kracher? Ich verwechsel ja eh immer. Da hat irgendwer gemeint, so, ich habe schon Angst und irgendwie mache ich mir Gedanken und überhaupt sowieso. Oder, ich bin ja nicht deine Therapeutin. Ach so, ja doch. Ich glaub, musst du mit dir selber ausmachen. Ich glaube, das war sie, ja. Ja, ich glaube auch, das war sie. Sie ist halt immer noch total niedergeschlagen vom Taylor Swift-Konzert, was nicht stattgefunden hat in Österreich. Ne? Von Taylor Swift, die bei den Konzerten nicht live gesungen hat, zumindest teilweise. Habe ich die Woche gesehen von, wie heißt der Typ? Wings of Pegasus auf YouTube. Der hat ja schon länger so Leute entlarvt, die halt Backing-Tracks benutzen, indem er einfach halt sich die Vocals isoliert und sie übereinander legt. Und wenn die halt immer die gleichen Linien ergeben, praktisch auf seinem Analyse-Ding, dann ist klar, dass hier eine Aufnahme läuft. Und das hat er jetzt gerade bei Taylor Swift für die letzte Tour nachgewiesen. Also es sind nicht alle Songs. Bei manchen singt sie auch live, aber dann hat er halt nachgewiesen, das, was sie live singt, geht durch ein Autotune live. Ah, ist das peinlich. Ja gut, mal so viel rumhampelt noch nebenbei, das ist wahrscheinlich eh schwierig zu singen. Kate Bush hat in den 80ern in ihren Konzerten, ist die ans Mikro und hat gesagt, beim nächsten Lied läuft ein Backing-Track, ich werde nicht singen, weil ich mit Tanzen beschäftigt bin. Okay. So einfach ist es. Ethics in Music on Staging oder so. Ja, Freddie Mercury hat beides gemacht, aber das war auch schwierig. Nee. Es geht nicht um das Gefühl. Ich gehe dann nicht hin, ja, um eine meine, Band. Ich meine hier für Natascha und ihre Kommunistenfreunde, dass sie da ihre Freundschaftsarmbänder austauschen können und sich wie besonders gute Feministen fühlen können und sich dann viel Geld dafür ausgeben und immer noch meinen, dass der Kommunismus irgendwie eine gute Idee ist oder so. Aber also den Kanal Wings of Pegasus kann ich wirklich empfehlen. Der macht das sehr fundiert und macht das sehr genau. Und da sind einige echte Kracher dabei, wo er halt die Eagles zum Beispiel, Sachen, wo halt einfach geschmut wird. Und das tut manchmal weh. Und das trifft auch Kiss zum Beispiel, die mag ich ja auch ganz gern. Haben vieles nicht mehr live gemacht. Juhu, die Antifa ist da. Jetzt was Ernstes, ja. Ja, es passt eigentlich noch genau in den Komplex von eben, weil wir hatten ja vor ein paar Wochen, hat uns ja der niedersächsische Verfassungsschutz aufgeklärt über die Antifa und die Ursprünge davon und so. Und sie haben ja dann irgendwie geschrieben, so in einem Absatz, dass ja die SPD mit der KPD da irgendwie gekämpft hätte oder so, also jetzt zusammen. Und das ist eigentlich Fake News, wie hier ein Autor im Demokratiedialog Ausgabe 2 2018 hier eine ganze Geschichte von der Antifa hier schreibt. Und das geht hier los mit einer kommunistischen Initiative für eine Einheitsfront von unten. Und er schreibt, eine Saalschlacht im Preußischen Landtag nahmen die Führung der KPD am 25. April 2023 zum Anlass, in der Parteizeitung die rote Fahne einen an alle Klassengenossen gerichteten Aufruf zu antifaschistischen Aktionen zu veröffentlichen. Die Passivität der sozialdemokratischen Parlamentarier während eines Angriffs der NSDAP-Abgeordneten auf die Fraktion der KPD anklagend, rief die Zeitung Sozialdemokratische Arbeiter dazu auf, als rote Einheitsfront der Faschistisierung Deutschlands Einheits zu gebieten. Und er schreibt weiter, wenn schon hiermit damals die Bezeichnung antifaschistische Aktion Verwendung findet, mit der eine vorgeblich neue Phase des antifaschistischen Kampfes eingeleitet werden sollte, waren derartige an die sozialdemokratische Basis gerichtete Appelle alles andere als neu. Schon seit beinahe einem Jahrhundert gehörte die sogenannte Einheitsfront von unten zum strategischen Repertoire der KPD. Ziel dieser Strategie sollte es sein, die sozialdemokratische Klientel zur KPD hinüberzuziehen, um dieser zu einer Massenbasis für die revolutionäre Errichtung Sowjetdeutschlands zu verhelfen. Ja, lieber, lieber Verfassungsschutz, ne, so viel zum Thema, ja, nee, hier eventuell unter Umständen gibt es da auch irgendwelche verfassungsfeindlichen Dinge da dran, aber natürlich nicht nur. Und hier Kampf gegen Faschismus und so, ja, da habt ihr es. Das ist nämlich die Strategie gewesen. Doch statt einer ernsthaften Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem sozialistischen Flügel der Arbeiterbewegung, die von den kommunistischen Internationale, in Klammern Kommentaren, vorgegebene und für die KPD als deren deutscher Sektion bindende Strategie entgegen. Bereits 1928 hatte der 6. Weltkongress der Kommentaren im Rahmen einer in Anführungsstrichen ultralinken Wende, ich auch sehr schön, die sogenannte Sozialfaschismusdoktrin für verbindlich erklärt, welche die Sozialdemokratie als entscheidenden und am schärfsten zu bekämpfenden politischen Gegner brandmarkte. Da sie deren Kader mit der Bourgeoisie im Bünde stünden, die revolutionäre Radikalisierung der Arbeiterschaft verhindere, als einzige Kraft, die sich nicht in irgendeiner Art an der sukzessiven Errichtung der faschistischen Diktatur beteiligte, begriff die KPD sich selbst, genau. Faschismus wurde als kommunistischer Perspektive gedeutet, als ein vielfältige Form umfassendes Abwehrmittel der herrschenden Klasse in der krisenhaften Endphase des Kapitalismus. Auch so ein Begriff, der heutzutage bei sämtlichen TikTok-Influencern hier von Sophie Passmann und weiß ich nicht was geführt wird, als Versuch der Bourgeoisie, die nahende kommunistische Revolution zu verhindern. Da habt ihr es nämlich, die SPD war der schlimmste Feind von der antifaschistischen Aktion. So viel zu dem Thema. Zusammenarbeit. Okay. Ja. Ist ja nicht, als wenn ich es nicht ein bisschen verstehen könnte. Scheiß SPD. Ja, es geht ja natürlich noch viel länger, halt bis heute und so. Aber das reicht halt eben schon aus. Das war jetzt das, was mir vor allen Dingen nochmal wichtig war. Ja, also, wenn man schon als Verfassungsschutz irgendwie Aufklärungsarbeit betreiben will, dann sollte man das vielleicht mal mit dazu schreiben. Und um das jetzt nochmal abzuschließen mit unserem Was macht die Linke jetzt nach Trumps Wahl? Hier haben wir Brianna Wu, ehemals GEMA-Gate-Feind. Und sie sagt, das Beste, was wir normalen Demokraten, DM, machen können, da ist damit aufhören, diese Scharade hier, dass wir so tun, als würden wir Kommunisten respektieren. Die wählen nicht. Die sorgen dafür, dass normale Menschen uns hassen. Es ist Zeit, sie, ja, was heißt ruthlessly? Gnadenlos. Gnadenlos, genau. Gnadenlos auszuschließen. Und das Schönste, wählt die Grünen. Diese Partei ist für Erwachsene. Also sie meint die Demokraten. Also sie sagt, die Kommunisten sollen die Grünen wählen in Amerika. Okay. Machen sie sowieso. Oder umgekehrt. Ja gut, ich meine, hier gibt ja diese Dreierbande von den, die sind doch die Democratic Socialists, oder? Ganz offen. Also ich denke, die meint sie auch, solche Leute wie AOC und Ilhan Omar und solche Leute. Ja, nee, das wäre auch was für die CDU eigentlich. Ne? Schmeißt die ganzen Wokies raus, muss der Polenz halt aufs alten Teil nochmal zu den Grünen gehen. Ne? Zahlt er halt da Mitgliedsbeitrag, ist vielleicht auch weniger. Ja, ich meine, Polenz ist ja wahrscheinlich nicht so das große Problem. Nee, aber es gibt genug Leute, die zu Grünen oder zur SPD, das habe ich ja vor Jahren schon mal gesagt, am besten wäre es, wenn der rechte Flügel der SPD zur CDU geht und der linke Flügel der CDU geht zur SPD. Und dann hätten wir irgendwie wieder halbwegs vernünftige Fronten. Daniel Günther, Hendrik Wüst. Ja, so Leute müssen dann halt zur SPD gehen. So rechtslastige SPD-Mitglieder, linkslastige CDU-Mitglieder, meinst du, die werden mal glücklich auf der anderen Seite? Das kann ich mir ja auch nicht vorstellen. Naja, die geboren, aber der Bürger hätte wieder Kontur. Du hattest mir das weißt doch mal erzählt. Es geht doch darum, ich will ja dem Bürger helfen, nicht dem Politiker. Mann, du hattest das doch mal erzählt. Das wusste ich ja gar nicht. Das war ja mal im Stream, wo du gemeint hast, dass der hier unser Gesundheitsminister mal bei der CDU war. Ja, habe ich gelesen, genau. Ja, das war auch her. So. Der hat das ja gemacht. Ja. Der hat den Wechsel ja vollzogen. Genau, kannst du heute keiner mehr vorstellen. Weil er mit einer hinteren Bank gesessen hat und so, ne? Ja, es gab ja so Fälle, Verheugen damals. Erinnere ich mich noch dran, hier Schilly. Stimmt, der ist auch gewechselt. Der von Grünen zur SPD gegangen ist. Ja. Ja, also gab schon immer mal so Sachen, wo Leute eingesehen haben, auch einfach. Als wir noch Kontur hatten in der Politik, haben die gemerkt, okay, mit diesem Block CDU zum Beispiel oder SPD erreiche ich nicht das, was ich will. Oder bei den Grünen, ich darf hier mein Law and Order nicht machen, also gehe ich lieber zur SPD. Ja. Also ist ja auch ehrlich und finde ich auch völlig in Ordnung. Ansichten ändern sich. Ich bin das beste Beispiel dafür. Früher war ich bei den Grünen ein Jahr lang. Ich war dumm und jung und links. Ja, in England ist das ja sogar so, dass die Leute dann da teilweise während irgendwelchen Sitzungen plötzlich aufstehen und sich in eine andere Fraktion reinhocken oder so. Wenn sie da irgendwie den Übergang machen wollen. Churchill hat, glaube ich, auch dreimal gemacht oder so. Dreimal gleich. Ja. Ich meine, was ist er, Wissing oder was? Wahrscheinlich. Ja, apropos, die Kommunisten sollen zu den Grünen gehen. Mit euch, für euch. Meine Bewerbung als Kandidat für die Menschen in Deutschland. Aber er hat doch immer gesagt, sie euch, in euch und so. Wir müssen eigentlich auch mit ihnen. Und durch uns, für uns. Mit euch, für euch. Nee, mit uns, für uns. An euch. Wenn drei Deutsche versammelt sind, ist Robert unter ihnen. Genau, mit ihnen, für ihn. Oder? Wahrscheinlich. Mit ihnen, für ihn. Für sie. Oder halt jemand von einem Trusted Flagger oder einer anderen Institution. Was guckt er denn so? Guckt er denn so? Das ist das Standbild, mit dem wir mit den Typen verkaufen wollen. Danke, schon abgelehnt. Ja. Ich finde auch die damit zusammenhängende. Die damit zusammenhängenden Videos sehr lustig. Erstaunliche Erfindung eines 60-jährigen Klempners. Sag das nicht auf Englisch. 70 unbelievable aviation moments caught on camera. So. The true scale of modern nuclear weapons. Aber was ist das, was man nicht auf Englisch sagen soll? Enjoy your meal und I am Catholic. Okay. Ja, enjoy your meal. Ja, sagen wir bei den Grünen auch nicht mehr. Da sagen wir, schmeckt genau wie Fleisch. Okay, Robert, überzeug uns. Ich bin hier bei Freunden. Okay, let's go. An Tischen und Wiesen kommen Menschen zusammen. Sitzen Millionen. Ich will nicht mehr. Mach mal aus. Okay. Oh, das böse Elbenseil, es brennt. Er hat also auch den Anita Sarkeesian Teleseminar mitgemacht, wo es heißt. Alter, aber sowas von. Und er ist geschminkt bis zum Anschlag. Guck dir das mal an, die Augenringe, alles schön weggepudert. Ah, künstlich. Das ist Color Correction im Nachhinein, was sämtliche Gelb rausgenommen aus dem ganzen sämtliches. Stimmt, jemand meinte, das wäre das gleiche Color-Grading wie in irgendeinem Film, ne? Er hat das Grün rausgenommen, glaube ich, aus dem ganzen Bild. Ja, ein bisschen. Jedenfalls. Irgendwer meinte, das wäre das wie das Color-Grading in irgendeinem bekannten Film. Ich habe es vergessen. Es ist nur Rot und Blau in dem Bild. Ist kein Grün. Irgendwie No Country for Old Men, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber das ist eben der Tisch nicht von Freunden, sondern von seinem Videographer oder so. Ne? Er hätte auch einen Fotograf und so. Also es ist ja nicht so, dass er das nicht professionell machen würde. Auch wenn das irgendwie so lapidar hier aus der Hüfte geschossen aussieht. Ne? Er hat sein Satanismus-Baby-Opferschreien nicht schnell genug abbauen können, deswegen. Ja, aber was sagt in der Küche? Warum belügt? Weil das jemand... Warum belügt mich der Mann gleich im ersten Satz? Was? Ich meine, ich verstehe, was sie machen wollen. Jeder hat eine Küche und so und jeder hat einen Tisch und so, morgens beim Kaffee, bla bla bla. Ich bin einer von euch, hello, fellow kids. Aber das ist halt verlogen, weil wir alle wissen, es ist ein Set oder halt, ja, wie gesagt, die Küche von seinem, vielleicht, ja, was weiß ich. Wenn ich an Tische denke, die man kennt von Diplomaten oder so, ja, wenn die sich treffen mit 50 Leuten, da sind das viel größere Tische. Das ist nicht so ein Tisch, das ist ein ganz anderer Tisch. Die Küche von meinem Freund George. Der Psycho, der bringt mich drauf. Wenn das jetzt zurückfährt, ist es einfach in so einem Ikea-Laden, weißt du? So eine Küchenkombination Bolle. Ich bin eine Küche von meinem Freund zum letzten Mal, Habeck. Wir sind nicht Ihre Freunde hier und wir wollen jetzt Feierabend machen. Soll denn der Habeck einen rauswerfen, Ihren Hürden? Habeckström. Habeckström, Schluss, kaputt. Ja, und es fehlt immer eine Schraube, auf jeden Fall. Ja, und natürlich hat der Oskar recht, wenn er fragt, oder angibt, dass ich die falsche Frage gestellt habe, warum belügen uns Politiker überhaupt, ist eigentlich die richtige Frage. Aber wir sind schon so abgestumpft, Oskar. Es gibt viele Gründe. Geld. Eigentlich immer Geld. Und natürlich, weil es euch beunruhigen könnte. Oh. Ja, sie müssen ja ansonsten immer die besseren Argumente haben, das geht ja gar nicht, ne? Wir haben schon 7 Sekunden von dem 9-Minuten-Video geschafft. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist halt die Anita Sarkeesian-Masche, dass man erstmal lauter offensichtlich wahre Dinge sagt. Ne? Also so wie viele Menschen sitzen an einem Tisch und wenn sie an einem Tisch sitzen, dann trinken sie Kaffee. Und dann open the floodgates for my Bullshit. Transfrauen sind Männer, Frauen, was auch immer. Ja, so geht's grade, was steht gerade an der Scheune? An der Volkshochschule. Beim Kaffee, so. Hören Radio. Lesen Nachrichten in der Zeitung oder im Handy. Wahnsinn. Ich auch. Ach, du vor auch? 2 Tagen etwa, als die Nachrichten vom dröhnenden Wahlsieg von Donald Trump kamen. Dröhnt. Oder am Morgen von bald 3 Jahren, als Russland die Ukraine angriff und der Krieg nach Europa zurückkehrte. Die Krisen dieser Welt, sie dringen in unseren Alltag vor. Oh. Putin. Ich hätte gern so ein Soundboard, wo man jedes Mal hört, wie jemand Geld in ein Sparschwein schmeißt, jedes Mal, wenn er so einen scheiß Allgemeinplatz abfeuert. Ich werde ganz übel enden, wenn wir die ganzen 9 Minuten kommen. Ich merke das schon. Putins Krieg hat die Inflation, ja. Ach, der hat die Zinsen hier gesteuert in Deutschland, oder wie? Ja. Indirekt. Oder der hat Atomausstieg oder sowas sich überlegt, der dass wir Geld uns das ganze Gas verlassen. Der hat das im Bundestag entschieden, oder wie? Dass wir das uns so machen mit dem russischen Gas. Der hat das entschieden, oder was? Der hat in Peru Radwege finanziert. Putins Krieg hat die Inflation nach Deutschland gebracht und das Leben, ihr Leben, euer Leben, viel teurer gemacht. Nach Trumps Sieg schrieben mir viele Menschen... Alter Schwede, das ist Chuzpe. CO2-Steuer, schon mal davon gehört? Erhöhung des CO2-Preises vorzeitig und nicht erst zum vereinbarten Zeitpunkt, schon mal davon gehört? Atomkraftwerke kaputt gemacht statt weitergetrieben, schon mal davon gehört? Ja, und Nord Stream, Wärmepumpen, Scheiße. Glaube ich, ne? Ach Gott. Sie sind, dass sie sich fragen... was das für Europa, für Deutschland, für unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft, ja unsere Demokratie bedeutet. Oh. Das bedeutet sehr viel, dass du uns hier belügst. Also. Und so. Das bedeutet viel zu vielen Leuten viel zu viel schon. Also, ich weiß nicht, ob das für den Durchschnittsbürger unbedingt so wichtig ist, ob der Trump da regiert oder die Kerre ist so. Also ich muss vielleicht sagen, nicht unbedingt belügst, vielleicht weiß es auch einfach selber nicht besser. Also muss man ja immer noch mal zugute führen. Und ja, der bittere Bruch der Regierungskoalition vorgestern kommt dazu. Eine Koalition, die ich als Vizekanzler, als Minister mitverantwortet habe, deren Entscheidung und deren Streit sicher an etlichen Küchentischen für Debatten gesorgt hat. An einem Küchentisch wie diesem. An dem Küchentisch wie diesem. Da, da, da, da, da, da. Boah. Und da habe ich zu Annalena gesagt, lass uns die Macht ergreifen. Ja, aber Stammtische sind schlecht. Ne? Ja. Küchentische gut, Stammtische schlecht. Stammtische, das ist ja dann so eine In-Group, die andere ausschließt. Da sitzen ja immer die gleichen. Und immer nur Männer. Hey. Oh, alte Weiße mit Korn und Bier. Häufig auch noch das. Ekelhaft. Maskulin. 22 Jahren gesessen und mich entschieden, in eine Partei einzutreten. Weil mich das... was in unserem Land geschieht, etwas angeht, weil ich mich kümmern wollte. Einbringen. Etwas bewirken. Ja. Also was hast du? Hunde, Katze, ne? Tiere, Schweine? Ja, genau. Als seine Bücher nicht verkauft, dann musst du dann irgendwie in die Politik gehen, um das zu werden oder so. Vielleicht war es ja der Versuch. Also. Vielleicht, wenn er sich einen Bart stehen lassen würde, dann würde er ein bisschen männlicher rüberkommen. Vielleicht hilft das bei den weiblichen Wählerinnen. Die sind alle so schon hin und weg. Wie sagt man? Warum seit damals immer? Hat sich die Welt drastisch verändert. Frieden und Freiheit stehen unter Druck, wie lange nicht? Auch bei uns. Deutschland steht unter Druck. Gott, Wim, was ist das? Einfache Sprache, Sendung mit der Maus. Der Robert nimmt den Druck weg jetzt. Der nimmt richtig den Druck weg. Ihr habt alle so viel Druck, weil ihr alleine noch denken müsst. Aber der Robert, der kommt dann und der macht dafür, dass ihr nie wieder alleine denken müsst. Da hat doch keinen Druck mehr. Ist das nicht gut? Oh mein Gott. In dieser unruhigen Zeit stehe ich nun wieder vor einer Entscheidung. Und ich frage mich, welchen Beitrag ich leisten kann, Sicherheit, Selbstvertrauen und Zuversicht zu geben. Wie ich dazu beitragen kann, Sorgen zu lindern. Pastor betreibt es gerade. Um den Arbeitsplatz, einen Kita-Platz, eine gute Schule, eine bezahlbare Wohnung oder bezahlbares Pendeln. Alter, das, was deine Partei gemacht hat, hat genau das verteuert. Mehr Leute ins Land. Mehr Druck auf dem Wohnungsmarkt, mehr Leute ins Land, mehr Druck in den Kitas. Ja, aber Mars, das wäre doch alles in Ordnung gekommen, wenn man diese Umverteilung einfach gemacht hätte. Weil wir haben doch das Geld, das liegt nur bei den bösen Reichen und so, den Leuten, die Besitz haben. Und als guter Marxist weiß man doch, dass dieser Besitz doch das eigentliche Problem ist. Und wenn wir das einfach denen nehmen und es den anderen geben, dann können die sich das doch auch alles wieder leisten. Und dann ist aber doch alles prima. Der Robert hat jetzt die Notfallsituation. Da habe ich aber auch mit Schuld, der Robert. Ne? Schon. Als Wirtschaftsminister ist man doch nicht an finanziellen Notsituationen schuld. Wo kommt man dann da hin? Den finanziellen Not wird er begründet mit anderer Not sein, mit Umständen und so weiter. Das ist ja alles eine Frage der Begründung. Auch Sie oder euch antreibt. Dass wir friedlich zusammenleben, in Freiheit. Dass wir Klima und Natur schützen, dass wir vor der nächsten Hitzewelle oder dem nächsten Hochwasser besser gewappnet sind. Anne Spiegel, hast du zur Ministerin gemacht, die sich darum gekümmert hat, dass man richtig gegendert hat bei der Tut uns leid, dass Leute ersoffen sind, Veröffentlichung. Also hör mir auf. Dass Unternehmen genügend Aufträge bekommen. Dass wir uns nicht immer nur anschreien, sondern normal miteinander reden können. Lol. Ja, weiß ich nicht. Hast du meine Demonstration von deiner grünen Jugend gesehen, Robert? Ja, sitzt du denn aber auch in so einer Trantüte, wenn der dir gegenüber sitzt und labert so daher? Du kannst ja nur anschreien. So nach dem Motto, merk mal was. Ehrlich. Dieses Pastorale, die unterschiedlicher Meinung sind. Furchtbar. Etwas ist ins Rutschen geraten. Die Stimmung im Land ist gereizt, bedrückt. Der Spalt des Populismus ist eingedrungen und der breitet sich aus. Katsching, katsching, katsching. Der Spaltpilz. Der Spaltpilz des Populismus. Katsching, katsching. Ja, und die Algorithmen, ne? Robert, ich denke, Populismus ist so schlimm, weil der die Leute so viele so Mehrheiten dann irgendwie organisiert oder so. Dachte ich. Deswegen ist doch so böse. Oder nicht? Das ist doch nicht gut, wenn er so viel spaltet. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren mit diesem weniger Spalten. Wie wäre das mal? Ja, Mehrheiten sind nicht so. Bei den Grünen kennen die nichts von. Aber er findet seinen Nährboden in allem, um Kanzler zu werden. Oder in der Wirtschaftslage, der Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine, dem Umgang mit Flucht und Migration. In allem, was sich ändert. Und er wird gefüttert von Putins autoritärem Regime, von Trollarmeen und von Bots und von den Populisten hier im eigenen Land. Ja, das sind die Feinde, ne? Haben wir ja gerade festgestellt. Die anderen sind nicht die Feinde, weil das wäre böse zu sagen, das wären die Feinde. Aber das sind die Feinde und das ist auch gut und richtig zu sagen, das sind die Feinde, ne? Aber bitte nicht anschreien. Ja, ist klar, Robert. Wir schreien uns nicht an. Ja. Der meckert halt die Form an, ne? Immer deutlicher wird so, dass die grundlegende Auseinandersetzung unserer Zeit die zwischen autoritärer Macht und liberalen Demokratien ist. Da gehörst du nicht dazu. Du und deine Leute, ihr fordert autoritäre Macht, weil die anderen ja alle böse sind. Also. Ja, ihr verpackt das dann in warme Worte und Betroffenheit. Ja. Aber das macht es nicht besser. Das haben die alle auch schon vorher getan. Genauso wie meine Bewerbung als Kandidat für die Menschen in Deutschland. Habe ich schon geschrieben die Woche über. Das aus meiner Sicht bedeutet das so viel wie, ja, die anderen Leute, die vertreten hier nur das Volk. Aber ich vertrete die Menschen. Ne? Und ja, wenn du jetzt aber nicht willst, dass ich hier irgendwelche Macht habe oder so, dann bist du ja gegen die Menschen, dass die hier eine Vertretung haben. Weil ich bin hier der Kandidat hier, der für die Menschen. Na, das ist eure Denke. Und das habt ihr auch gemeinsam mit euren Leuten, die ihr angehimmelt habt, 68. Die haben es nämlich auch so gesehen, dass sie die einzigen richtigen Menschen sind, die Vertreter vom Volk und von den Menschen. Und die anderen, die Feinde dann sind davon. In dieser Auseinandersetzung müssen wir bestehen. Und wir dürfen nicht davon ausgehen, unsere liberale Demokratie sei auf ewig garantiert. Jeder, der die Grünen kennt, weiß, dass das nicht garantiert ist und dass es ganz schön schwer ist. Wir müssen um und für sie kämpfen. Und dieser Kampf ist nicht irgendwann, er ist jetzt. Ich will nicht hinnehmen, dass Angst und Zorn uns aufzehren. Ich will für eine Gesellschaft einstehen, die Tatkraft und Solidarität miteinander verbindet, in der die Menschen zusammenhalten, zusammen füreinander einstehen. Katsching. Ja, aber das ist eigentlich noch viel, viel zu verniedlichend, dieses Katsching, Katsching, weil das, was er hier gerade sagt, ist ja, die müssen füreinander einstehen, die müssen zusammen sein und so. Das ist ein Politiker, der sowas sagt. Und mit dem sein Weltbild, das bedeutet ja nicht irgendwie, dass ja, weiß ich nicht, er jetzt irgendwie darauf verzichtet, irgendwie, weil das kannst du ja nur machen, Robert. Du hast erstmal nur einen Griff auf dich selber und das, was du tust. Und das ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie auf dein Verhalten jetzt irgendwie anpassen willst oder so. Sondern es ist doch so, dass dieses Ding von wegen so, ja, das funktioniert ja alles, nur dieses Miteinander, wenn wir alle mitziehen, hallo? Und da bist du dann wieder genau bei diesen Leuten, was ich eben schon beschrieben habe, ne? Wenn dann einer sagt, nee, ich möchte es aber so nicht haben, oder wenn das sogar ganz viele Leute sagen, dass sie das so sagen, und die Regeln sind doch eigentlich so, dass uns das hier Recht gibt, und vor allen Dingen haben wir hier eine Demokratie, was bedeutet, wenn wir hier eine Mehrheit haben, die das so sehen, dann sollte das auch so passieren und nicht das Gegenteil davon, und dann stehst du da und sagst, ja, aber hallo, also wir halten jetzt hier alles zusammen und willst du da jetzt ausscheren oder was deinen Teil hier nicht tun oder wie? Das ist aber nicht okay. Das können wir uns aber jetzt nicht hier gefallen lassen. Deshalb habe ich mich entschieden. Deshalb kandidiere ich noch einmal. Erst bitte ich meine Partei um das Vertrauen, sie in die nächste Bundestagswahl zu führen, dann sie und euch, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Viel ist passiert in den letzten Jahren. Sie waren hart fürs Land, hart für viele Menschen. Diese Jahre haben auch mich tief geprägt, geformt. Als Minister, als Vizekanzler habe ich gelernt, wie man Krisen bewältigt. Ich weiß, wie verwoben Entscheidungsprozesse sind und dass man auch menschlich schwierigsten Situationen nicht ausweichen kann. Nee, Robert. Was du und deine Partei und deine Annalena uns beigebracht haben, ist, dass man schwierigsten Situationen ganz fantastisch ausweichen kann. Also, ich sag nur, ja, Visa-Affäre. Also, der wirklich nur mit ihm als Kanzler möchte ich auch ganz gerne ausweichen. Also, würde ich auch was drum geben, sozusagen. Ich habe Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen haben. Für Menschen, fürs Land, für sie und für euch. Ich habe Probleme gelöst, Rückschläge erlebt und mich erzeugt, ja, genau. Probleme. Und dann sagen die Leute, nee, finden wir nicht gut. Und dann stellst du dich hin und sagst, ja, das wurde ja alles schlecht geredet von den anderen. Die sollten das nicht tun können. Die sollten hier nicht schlecht reden. Das geht nicht. Hallo? Das ist aber nicht Verantwortung hier. Verantwortung ist nur, wenn mir das jetzt alles, ja, und ihr alle sagt, das sei es prima. Und das ist doch eure euer Ding gewesen in den letzten paar Jahren, eurer Regentschaft. Ich habe mich daran gemacht, das nächste Problem zu lösen. Ich habe Fehler gemacht. Ich lerne daraus jeden Tag, wie wir alle lernen. Ich habe Demut vor der Größe der Herausforderung erfahren. Ich habe den Mut gefunden, diese Herausforderung anzunehmen. Und ich habe eine neue Kraft gefunden, die Herausforderung noch einmal zu kämpfen. Wow. Alter, die Kraft, noch einmal zu kämpfen. Das ist noch ein Schnitt, damit man noch näher an seinen Augen dran ist. Bei 10% oder was? Wo sind die? 9, 10, 11? Wo sind sie? Ich kann mich noch an die Ansprache von Trump vorhin erinnern. Das dagegen so. Das ist wie so eine Bewerbung, die man nicht haben will oder so. Ja, aber das ist auch irgendwie so, wie sich der große Xi Jinping irgendwie jetzt vorstellt, wie die Schüler im Land über seine Durchlaucht zu reden haben, irgendwie so. Ja, so sehe ich das auch. Seine Vision, die war so wunderbar. Und ja, es gab vielleicht auch irgendwelche Probleme, aber. Ja, und seine Vision, die angeblich auch nicht 100% funktioniert, ja. Die kann da immer irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, unterfüttern, dass das vielleicht zu 60% oder 80% funktioniert. Dann gehen die Leute vielleicht auch mit. Aber so eine Scheiße, 50-50 ist unsere Chance. Das eine ist dann irgendwie so ein Untergang wie mit Adolf oder was? Dankeschön. Brauchen wir nicht. Ne? Finde ich jedenfalls nicht. Eine Kraft in Erfahrung gehärtet. Natürlich, ich kenne die Umfragen. Ich weiß, dass die Ampelregierung gescheitert ist. Eine Kraft in Erfahrung gehärtet. Oh, Alter, in so Drachenblut oder was? Wir haben so viel Erfahrung mit dem Scheiße bauen. Wir sind jetzt gehärtet. Welche Kraft ist denn mehr? Gehärtet aus Erfahrung oder was? Religiös. Alter, schwer. Erfahrung gehärtet, ja. Andere Leute sind noch nicht so trainiert darauf, immer zu sagen, nur schuld sind die anderen, mit ihrem Schlechtreden. Jo. Probleme gelöst, ey. Ich weiß, dass Vertrauen kaputt gegangen ist. Ich weiß, einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten. Ich will ihn mir erarbeiten. Deshalb möchte ich erst einmal zuhören. Ihnen und euch. Geh doch mal wieder Plakate kleben und wuchst wieder, ey. Das meint er ernst, ne? Der macht das, der hat das schon im Frühjahr gemacht, dass er sich mit Leuten trifft oder irgendwelchen Bürger anruft oder so. Naja. Wie finden Sie denn meine Politik? Ach so. Ja. Hau ab, du Strolch. Jo. Erfahren, was Sie umtreibt in Ihrem Alltag, worauf es Ihnen ankommt. Vielleicht komme ich ja auf Ideen, die ich sonst nie hätte. Vielleicht reden wir am Küchentisch. Ich finde es jedenfalls. Hier ist mein geheimes Patent. Das ist der Fernseher, der Energie erzeugt. Ich habe das von einem Verwandten aus Kenia. Kommen Sie, Herr Habeck, das löst all unsere Probleme. Oh, das ist ja schön. Oh Gott. Ja. Ein Rentner hat mir diese drei magischen Boden verkauft. Vielleicht komme ich auf Ideen, die ich sonst nie hätte. Ja, oder wenn du mal einen rauchst oder so. Ne? Ideen, die ich sonst nie hätte, wie vielleicht keine Zensur von irgendwelchen Medien oder so. Vielleicht. Oder, ja, bunte Träume von bösen Algorithmen. Vielleicht keine Quoten in deiner Partei. Algorithmenchen sind das, glaube ich, bei ihm. Die bösen Algorithmenchen. Erfolgen jedes Nachts. Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Warum fordern die nicht eigentlich sofort eine Doppelspitze beim Kanzleramt? Warum nur ein Kanzler? Ja. Durch auch verfolgen Gehalt, ne? Also Deutschland kann sich ja leisten, zwei Kanzler komplett. Stimmen bringen, glaube ich, ne? Können Sie zwei Kandidaten aufstellen und doppelt stimmen auf sie an. Und dann bauen wir am besten das direkt noch. Algorithmus. Bauen wir am besten direkt noch einen, jeder mit muss. Bauen wir am besten direkt noch ein zweites Kanzleramt. Das eine malen wir blau an, das andere in pink. Und der männliche Kanzler muss in das in pink einziehen und die weibliche Kanzler Rex in das in rosa, in blau. Und das sind so Ideen, die du hattest noch nie, die Idee, oder? Robert, gibst du? Die Idee ist neu. Oh Mann. Aber kann das sein, dass er auch ganz schön häufig ich sagt? Ja, da geht es ja um ihn. Also. Naja, ja, okay. Ich kann es nur. Ja, man könnte das vorwerfen, dass es jetzt hier um ihn geht und sagen, warum machst du das überhaupt, diese ganze Geschichte? Ja, das stimmt natürlich schon, aber... Ja, ich fände es auch gut, wenn er dann so ein paar Sachthemen oder so vielleicht mal angerissen hätte. Ja, die Sachthemen, die liefern doch jetzt die Leute so aus dem Volk heraus. Ne? Er ist ein Mann des Volkes. Ja. Oder nee, so. Ein Mann der Menschen. Für die Menschen. Und der geht dann wahrscheinlich auch irgendwo zum... Ja, nun, das macht aber die katholische und die evangelische Kirche schon länger. Da braucht er eigentlich nicht. Mir sich auch noch einmischen, finde ich. Na gut, die Leute müssen ja wissen, wem sie hinterherlaufen. Das ja. ist gut, Mammon. Daran erinnert mich das, an einen evangelischen Priester. Ja, ja, total. Genau das ist es. Ja, danke, Mammon. Dieser danke. Vogel, der hat ja auch so. Der hat auch so einen Schlag. Oder der ist doch klar. Ja, kleine Blumen oder so. Ja, total. Ja, der so Gedanke alles. War einfach nicht in meinem Kopf. Ja. Ich bin nicht durch den Kopf gegangen. Sven, aber Anita, der Hinweis ist gut. Wenn Anita Sarkeesian hier irgendwie bei der evangelischen Kirche wäre, ja. Kreative Schreiben bei der Hochschule in der evangelischen Kirche. Gemeinderhaus. Ist halt schön, Sie laden mich ein und wann immer die Zeit es zulässt, baue ich Küchentischgespräche in meinen Alltag ein, bevor der Wahlkampf so richtig losgeht. Guten Tag, ich bin der Habeck, ich esse mit Ihnen zu Abend, was gibt's denn? Oh, das mag ich nicht, haben Sie das vegan? Ja, was brennt Ihnen auf den Nägeln? Sagen, ach, fangen Sie nicht wieder mit den Ausländern an, bin ich hier wieder bei Rechten? Nee, danke. Ja. Nee, danke, danke. Ja, er sucht sich die ja raus, angeblich nach der Kritik oder so, die sie geäußert haben, glaube ich, vorher. Weiß ich nicht genau. Aber ja, wenn du da anrufst und sagst, ich will nicht mehr. Dann höre ich Sachen, die ich vielleicht noch nie gehört habe. So Sachen wie, ja. Die Wirtschaft besteht nicht aus dem öffentlichen Sektor, vielleicht sowas. Sowas in der Art. Ja. Am Ende beruht Demokratie ja nicht auf uns, den Politikerinnen und Politikern oder den Institutionen, sondern auf Menschen. Auf Menschen, die sich einbringen. Oh. Menschen machen den Unterschied. Nee, das ist auch auf Menschen, die sich nicht einbringen, Robert. Auch Menschen, die sich nicht einbringen. Auf denen ist das mit der Demokratie auch. Die brauchen sich nicht mehr einzubringen, als alle paar Jahre mal ein Kreuz zu setzen und ansonsten ihre Meinung zu haben. Das reicht. Man muss nicht Mitglied in irgendwelchen Parteien sein. Man muss nicht irgendwie ehrenamtlich sich engagieren. Man muss vor allem nicht in irgendwelchen NGOs irgendwie rumhampeln und da irgendwie außerparlamentarische Politik betreiben. Das muss man alles nicht machen, um hier Staatsbürger zu sein in diesem Land. Aber was man machen muss, ist Staatsbürger sein, ja. Das stimmt schon eigentlich, auch wenn du das gerne weghaben wollen würdest. Ein Unterschied. Das beste Programm einer Partei wird das nicht ändern. Eine Regierung, und sei sie die beste der Welt. Wo ihr auch so nah dran seid, ne? Also, beste Regierung der Welt, das ist ja auf ganz kleinen Schlagdistanz. Also, hallo? Wird nicht alle Probleme lösen können. Sie kann am Ende nur Orientierung bieten, Leitplanken. Orientierung bieten, Leitplanken aufstellen. Nein, Robert. Das ist auch alles nicht eure Aufgabe. Orientierung bilden. Ja, hier bist du auch wieder bei der evangelischen Kirche gelandet. Ja. Und nicht in der Politik. In der Pubertät brauchst du Orientierung. Na, Mensch, sag, wie sollte ich denn mein Leben leben? Das muss aber die Politik erstmal für mich regeln. Das hat niemand drum gebeten. Ja gut, außer dein Klientel natürlich. Aber das ist nicht die Mehrheit. Wir sind hier in der Demokratie. Planken aufstellen und Impulse setzen. Aber es sind Sie, es seid ihr, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die unsere Demokratie tragen. Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Ja, Verantwortung, das ultimative, nichts bedeutende Wort in der deutschen Sprache. Ich bin dafür, dass im Duden eingetragen wird, Verantwortung, es hat mal dies und das bedeutet, aber jetzt bedeutet es gar nichts mehr. Wenn Sie wollen. Ja, der Wissing ist wegen seiner Verantwortung geblieben. Ne? Der Wissing hat gesagt, ich mache weiter, um meine Verantwortung wahrzunehmen. Andere hören auf, um ihre Verantwortung wahrzunehmen. Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht meine. Das ist Ihre Entscheidung. Nur Sie können das entscheiden. Ich bewerbe mich als Kandidat von den Grünen für die Menschen in Deutschland. Ich kandidiere als Bürger dieses Landes, der nicht hinnehmen mag, dass Schlechtreden und Populismus uns die Zukunftskraft rauben. Ja, es ist richtig gefährlich, was er von sich gibt. Aber es ist auf jeden Fall ehrlich. Ich bewerbe mich als, ja, als Kandidat von den Menschen, genau, der nicht hinnimmt, dass irgendjemand dagegen ist, gegen den Weg, den ich hier einschlagen will. Weil das ist ja der Weg für die Menschen. Ja. Was meinst du mit gefährlich? Ich kandidiere in dem... Anfängermäßig oder was? Nein, dieses Denken ist einfach gefährlich, wenn er meint, dass er die Menschen vertritt und jetzt hier direkt da diesen Gegensatz aufmacht mit ich bin für die Menschen und das andere sind die Populisten und Schlechtmacher und weiß ich nicht was. Genau das, was ich vorhin meinte. Hat er jetzt quasi in zwei Sätzen, die direkt nebeneinander folgten, ja auch so hergestellt selber den Zusammenhang. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall irgendwie hetzerisch, ne? Aufhetzend oder Stimmung schwürend. Das glaube ich nicht, dafür ist es zu verklausuliert, dass er jetzt irgendwer losrennen würde und da jetzt irgendwas machen würde oder so. Aber das ist ja deren Sicht der Welt einfach. Und wenn der jetzt Macht hätte, dann würde die genauso gebrauchen. Ja. Um seine Menschen da voranzutreiben gegen die anderen. Wissen, dass man Menschen davon überzeugen muss, dass sie einem vertrauen. Deshalb mache ich ein Angebot nach vorne. Wir können nicht einfach hoffen, es würde alles wie früher. Ich mache ein Angebot nach vorne. Hat doch auch keiner gesagt. Wir können nicht einfach hoffen, es wird alles wie früher. Ja, was soll das? Ja, naja, also alles wie früher, was meint er damit? Dass wir eine Wirtschaft da haben, oder wie? Was meint das denn? Nix. Und nicht rumgendern oder so. Vor den Grünen. Ja. Zum Beispiel. Wer Lösung in der Vergangenheit sucht, vergeht sich an der Zukunft unseres Landes. Nach vorne ich heißt... Weiß nicht, früher gab es Diplomatie ja, und heute haben wir nicht mal, mehr so sag richtig. Sag das bei deinen verfickten marxistischen Freunden mit den Lösungen aus der Vergangenheit. Ja. Heute jetzt feministische oder mit den verfickten so. Windmühlen, Lösung aus der Vergangenheit. Leg mich am Arsch, Lösung aus der Vergangenheit. Ich habe nur Lösung aus der verfickten Vergangenheit. Ja, wie ist das mit wo bin die hin? In die 70er Jahre hier, die Troller von diesem Buch hier, Kapitalismus... Böse Buch. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ach, die sie zu jeder Talkshow einladen, ja. Und damit er was von Degrowth erzählt. Ich habe den Namen auch schon drin. Lösung der Vergangenheit. Also die Hermann oder was? Ja. Ihr wollt doch nur in die Vergangenheit. Tja. Finde ich auch. Deutschland muss seine Stärke in die Dienste Europas stellen, damit Europa als Akteur in dieser Welt handeln kann. Die Zeiten für europäische Unentschlossenheit sind vorbei. Oh, das auch noch. Ja, was meint er damit? Verbrenner verbieten, alles regeln. Nee, Armee aufbauen und so, denke ich mal. Nee, das meint er aber auch alles. Also ja, ich kann nicht sagen, dass er das nicht meint mit der Armee, aber die Sachen meint er auf jeden Fall, die ich gerade gesagt habe. Ja, womöglich ist das auch gemeint. In der inneren und äußeren Sicherheit und in der Wirtschaftspolitik. Deutschland muss weiterhin in die Infrastruktur und das Bildungssystem investieren. Deutschland muss beim Klimaschutz Kurs halten. Kein Abwickeln, sondern weitermachen. Sowohl die Klima... Geld ausgeben, das ganze Geld ausgeben und wenn es dann alles entwertet und so und alles verschwindet, dann ist Putin schuld. Ja, haben wir ja schon mitbekommen. Ja, vor allen Dingen hat er vorhin noch gesagt, was der Staat eigentlich tun soll, irgendwelche Leitplanken setzen oder so. Also im Prinzip ist das ja auch gar nicht ganz verkehrt. Nur was haben sie denn gemacht mit ihren... Was machen die für Geschäftsmodelle hier? Zum Beispiel dieses mit dem ESG. Das sind dann irgendwelche Softwarefirmen, die schreiben da die Software für, irgendwelche Zertifizierer unterwegs. Das sind die Geschäftsmodelle, die unterstützen, ne? Aber Dampfrauchen zum Beispiel haben sie ja ultra verteuert, damit das bloß aufhört. Also diese Vaporisierer-Dinger, diese Flüssigkeit so verteuert. 5000% Steuern draufgehauen oder so. Das ist die EU. Also ich glaube eher, dass die EU kaputt geht, bevor sie das macht, was er da denen zuspricht, sozusagen. Ich verstehe. Klimakrise wie auch der notwendige Klimaschutz verändern allerdings unser Leben. Klimaschutz muss für Sie, für euch im Alltag funktionieren. Und er wird nur funktionieren, wenn wir uns um die soziale Frage kümmern. Ja, die ganze Gesellschaft ist mit an Bord. Ne? Und wenn du da irgendwie meinst, so, nee, ich will aber was von meinem Eigentum behalten. Nee, ja, wir müssen uns um die soziale Frage kümmern. Hallo? Kannst du jetzt hier nicht irgendwas von deinem Eigentum behalten wollen? Ja, und wollen sie tun es doch gar nicht. Es gab doch irgendwie die Ansage, dass sie was zurückzahlen wollten von der CO2-Ding, Geld und so weiter. Das haben sie ja immer noch in Planung. Das ist zwar ganz schön komisch, wie sie das vorhaben. Aber es sollte ja passieren. Das war ja auch ein wesentliches Zusatz immer, der genannt wurde, sozusagen nachgefragt wurde, was ist mit sozialen Sachen? Ja, natürlich muss das sozial kompatibel wie ablaufen. Tut es aber nicht. Ne? Das Schöne ist, dass wir jetzt mal wieder einen direkten Vergleich haben, wo dieser ganze Krempel da nicht berücksichtigt wird in Amerika, dann können wir ja gucken, wie sich das auf die soziale Frage auswirkt. Also wie viele Leute dann da reicher werden dadurch, also wohlhabender werden dadurch, dann in die Mittelschicht aufsteigen. Und wie sich parallel Deutschland entwickelt. Aber ja, mit dem guten Habeck'schen Nicht-Schlecht-Reden-Gesetz wird sich da schon niemand beschweren. Ich weiß, wie groß die Sorgen gerade sind. Dass manche von euch am liebsten die Nachrichten ausblenden würden. Das Radio einfach ausstellen. Jetzt redet er mit so den Leuten bisschen, in seiner Partei wahrscheinlich. Ist echt ein bisschen oberflächlich, ne? Das Radio also, einfach gesagt, ausstellen. Das Radio haben schon lange alle einfach ausgestellt, Robert. Ja, eben. Und den Fernseher auch. Das ist nämlich schon lange alles unerträglich in diesem Land. Aber bezahlen müssen Leute die Scheiße natürlich trotzdem. Aber wir sind den Herausforderungen unserer Zeit nicht einfach ausgeliefert. Nur, wir dürfen uns nicht einlullen lassen. Nein, also dann sollte man dieses gesagt. Video nicht das gucken. Das hat er nicht gesagt. Ja. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ja, die Schlange. Oder so. Das hat er nicht gesagt, nein, das kann nicht glaube sein. Mir. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist nicht wahr. Aber wenn du lieb bist, sollst du mal den Pein bei dem Pasta unter den Jucker gucken. Wir dürfen uns nicht einlullen lassen. Wir dürfen uns nicht einlullen lassen. Um Gottes Willen. Ja, ist es wirklich in der Küche oder ist es eine Rückenprojektion? Antischen Releasen. Wie in den Regierungsjahren von CDU, CSU und SPD, wo faktisch alles liegen geblieben ist und nichts ja, gemacht genau. wurde. Die haben alles geregelt, ey. Die haben da durchgegriffen und alles konnten alles durchsetzen und haben es auch gemacht. Also was redet der? Die haben nichts gemacht. Ja, eben. Und die haben sich auch lauter bei eurem Wählerklientel sind ja immer schön fischen gegangen, weil sie gedacht haben, dass das jetzt das neue Ding ist, wo dann alle hingehen. Das ist ja gerade das Problem. Ja, genau, die haben ja haufenweise grüne Themen einfach besetzt, in der Hoffnung, dass sie damit halt ihre Macht erhalten. All das müssen wir jetzt mühsam nachholen. Ja, die letzten 3 Jahre waren schwierige Jahre und ich will ehrlich sein, sie sind noch nicht vorbei. Ich verspreche niemandem das Blaue vom Himmel. Ich verspreche... Das ist schon das Nächste. Ich verspreche niemandem das Blaue vom Himmel. Macht, ja. ne? Nur das Kalte, ne? Wäre ja auch gut, wenn er das nicht tut, weil er hat ja schon seine letzten Versprechungen alle nicht eingehalten. Wie wäre es, wenn du erstmal die fertig machst, Robert, bevor du dir noch größeren Scheiß auflädst? Schreiben wir so tolle Sachen auch in seine Gesetze rein, ne? Und dann berichten sie die eben hinterher. Das hat nicht geklappt. Ja, und ich meine, alles auf Solar- und Windstrom aufzudrehen, ist ja wortwörtlich das Blaue vom Himmel versprechen, weil nur wenn der verdammte Himmel blau ist, fließt da ja Strom. Also... Momentan haben wir Rekordstrompreise durch die Dunkelflaute. Dass wir keine Zumutung mehr erleben werden. Denn es ist die Wirklichkeit, die uns so viel zumutet. Es sind autoritäre Mächte und Mächtige, die Freiheit und Friedfertigkeit verachten. Es ist der Feind, genau. Es ist nur der Feind. Es sind keine dummen Ideen von irgendwelchen Marxisten oder so. Es ist immer nur der Feind. Ostwestafrika oder wie war das? Und der Feind verachtet die Friedfertigkeit. Ja, vor allen Dingen, ne? Das ist auch so ein Ding, ey. Weil er sich nicht hinlegt und sagt, ja, okay, begrab mich, Grüner. Ja. Begrab mich an der Biegung des Flusses. Dass mein Körper kein CO2 mehr abscheidet. Freiheit und Friedfertigkeit verachten, also wer tut denn so? Das ist so hergeholt, ne? Die Menschenwürde verhöhnen. Aber ich verstehe. Ja, wie wir schon gelernt haben, ist er ja die Personifizierung der Menschenwürde. Ich spreche die Dinge offen und ehrlich anzusprechen. Ja, ganz gar bestimmt. Nichts hat er angesprochen, gar nichts. Nichts. Und den Antworten nicht auszuweichen. Gewinnen wir unsere Zuversicht zurück. Handeln wir zusammen und solidarisch. Bestehen wir die Herausforderung. Ich habe mich entschieden, wie ich mich vor 22 Jahren entschieden habe. Um viele Erfahrungen reicher und dennoch mit dem gleichen Antrieb des Anfangs. Für Sie, für euch, mit Ihnen, mit euch. Boah, entscheide dich mal, ey. Also. Ich habe mich entschieden. Ja, ich meine, ich finde das echt ein bisschen größenwahnsinnig. Was denkt der Kerl sich mit seiner 8%-Partei da? Ein bisschen ist glaube ich, stark untertrieben. Also, ja, finde ich doch. Ja, man, der könnte das irgendwie vielleicht dann erst jetzt lostreten oder so. Aber so ein Hype-Typ ist er nur auch wieder nicht. Ne? So. Der Habeck-Zug, das rollt doch irgendwie nicht so richtig gut von der Influenzt das Volk mal eben zur Wahl oder so. Ne, nicht. Ja, und er hat ja die ganzen hippen Promis auch dabei für die jungen Leute. Udo Lindenberg und Wolfgang Niedecken und Campino. Kann der denn schon noch alleine laufen, der Lindenberg? Man munkelt. Ein junger Kumpel. Ich bin jung, ich fühle mich einfach jung. Ja, bevor wir zu diesem Jahr kommen, muss ich nochmal kurz weg. Hilfe. Okay. Ganz vorher. Ja, Mama, ne? Wir könnten ja schon mal ein bisschen lesen. Ne? Ich glaube, er hat den Titel auch gepostet. Baerbock hat am 12.09. Israel-Feinde bewirtet. Die Gästeliste hält sie geheim. Begründung, Sicherheit und Auswirkung auf internationale Beziehungen, sagte Johannes Boje. Und dann so ein nachdenklicher Smiley. Aber mir liegen Dokumente vor, die zeigen, wie der Abend zustande kam, wer intern dabei war. Und dass die Begründung so kaum stimmt. Und dann kommt dieser Ausschnitt, den habe ich schon gesehen. Das ist, glaube ich, die Antwort vom Bundesministerium des Äußeren, die da sagt, wir können Ihnen leider nicht sagen, wer da alles war auf diesem geheimen Treffen, von dem ja wohl nicht nur eins stattgefunden hat, sondern mehrere. Weil das die internationalen Beziehungen des Landes belasten könnte, glaube ich, war. Ich gibt Auswirkungen, nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen ist die. Ja, ich meine, das ist ja so vage gehalten, das kann ja dann praktisch dann stimmen, weil es einfach so eine Sicherheit Auswirkungen auf internationale Beziehungen, das gibt, ne, kannst du jedem Dings zuschreiben, sozusagen. Wenn du dir nur entsprechende Geschichte dazu einfallen lässt, kann alles jetzt auf die Sicherheit auswirken oder ne, eben auf internationale Beziehungen. Aber das ist ja kein Grund, irgendwie. Da müssen sie nicht so eine Scheiße bauen. Es wird dann aber auch nochmal präzisiert ein Stück weiter unten. Da steht dann, unter internationalen Beziehungen versteht man die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland, das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten sowie zu zwischen- und überstaatlichen Organisationen, etwa der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen. Vergleiche, Bundesverwaltungsgerichtsurteil, bla bla blub, Begründung des Gesetzentwurfs. Das heißt also, man hat sich hier schön rausgewieselt, weil man hat halt diese Kanone genommen und hat auf den Spatz geschossen. Nämlich im Endeffekt geht es ja da nur um Leute von NGOs und Ähnlichem. Klar, da kann vielleicht der ein oder andere Staat hat dann einen quersitzen, weil man jemanden da irgendwie zu Gast hatte, den man nicht mag, aber im Endeffekt decken die da wieder die üblichen Leute. Wir kennen ja Namen, die da waren, also unsere allseits verehrte Emilia Röck von hier, Center for Intersectional Justice zum Beispiel. Mhm. So, ja genau, die Frau Dings war mit dabei, hast du genau, schon erzählt. Also du kannst jetzt den Scoop dann referieren, interne Mails belegen, wäre jetzt der nächste Punkt. Wenn du ein bisschen runterscrollst. Ja, die Geheimhaltung war von Anfang an geplant, war Teil des Konzeptes und zwar ausschließlich, damit der Austausch in vertraulicher Atmosphäre stattfinden konnte. Einiges spricht dafür, dass es dann vor allem gegen Israel ging. Baerbock wies in ihrer kurzen Eröffnung des Abends bei Fingerfood, Softdrinks und Wasser auch selbst auf die Vertraulichkeit hin. Wie die Außenministerin vorbereitet wurde, steht hier. Ja. Wenn sowas machst du vielleicht nach 30 Jahren im Amt, wenn du irgendwie dann tatsächlich sicher bist oder so, aber so als junge Einsteigerin und dann direkt zu Geheimgeschichten in mehreren Staaten. Komisch, ey. Königin vom Völkerrecht her. Die Annalena hat dann einen Safe Space gebaut, oder wie das heißt. Ja, da steht hier, die VertreterInnen aus Kultur, Wissenschaft und Journalismus sowie prominente Persönlichkeiten aus den jüdischen, muslimischen und in Klammern deutsch-palästinensischen Communities. in Deutschland zu einem vertraulichen Austausch unter ihrer Moderation ins Außenamt eingeladen. Motto: respektvoll streiten. Gespräch findet auf Deutsch statt, aber einige Gäste werden voraussichtlich auf Englisch antworten. Ist das so wie in Amsterdam letzte Tage? Das ist ja wohl kein Problem für sie, die hat in London studiert, ich bitte euch. Ziele, ja. Geschützter Raum, also wortwörtlich ein Safe Space, für unterschiedliche Perspektiven bezüglich Lage in Nahost, sowie Auswirkungen auf die Doi-Gesellschaft, Vermittlung des Gefühls des Gehörtwerdens, in Anführungsstrichen, der eigenen Position. Wollen Beitrag für empathische Gespräche miteinander statt übereinander leisten. Erläuterung ihres persönlichen Blickes auf Religion und deutsche Politik. Region und deutsche Politik. Für Differenzierung werben, auf Fragen eingehen. Kurze Begrüßung, circa 5 Minuten Schilderung ihrer letzten Reise, persönliche Erfahrungen und deutschen Politikansatz, Hinweis auf Vertraulichkeit. Ja, das haben sie hier schon reingeschrieben. Moderierte Diskussion durch Sie anhand von Themenblöcken und ausgewählten Fragen an die Gäste zum Abschluss. Frage zur Zukunft. Brücken bauen an engagierte Gäste wie geschwärzt. Zusammenfassung und Verabschiedung. Verweis auf D6 für Follow-up. Menschen wieder auf gepackten Koffern in Deutschland. ISR, was ist ISR? Israel und PSE. Palästinensische Gebiete wahrscheinlich. Kein Gefühl der Sicherheit. Leid auf allen Seiten. Offener Hass, antisemitische Gewalt, antimuslimischer Rassismus. Alter Schwede. Das war ja immer alles miteinander. Alles muss alles sein. Migrantenfeindliche Parolen. Angst auf allen Seiten. Ganz bestimmt. Ganz viel Angst. Ne? Die hatten auch alle tierisch Angst da in den Niederlanden. Kommen wir gleich zu. Hate comes from suffering. Oh. Aus Angst folgt weniger Gespräch miteinander. Keine gemeinsame Lösung. Ich glaube, die haben so eine Endlösung, haben die da sich gedacht. Heutiger Austausch, nicht Lösung der Situation im Nahen Osten, aber gemeinsame Diskussion, Motto respektvoll streiten. Essentiell für Gesellschaft und Resilienz der Demokratie. Verlust dieser Fähigkeit stärkt antidemokratische Kräfte. Also ohnehin Gespräche. Stärkung der antidemokratischen Kräfte. Mit islamistischen Terroristen kann man schon sprechen, aber diese AfD oder Leute, die sich über unsere Politik beschweren, das sind Rechtsextreme, da ist Hopfen und Malz verloren. Und nicht einlullen lassen, das ist auch ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Motto heute aber auch, vertraulich streiten. Vertraulich streiten. Das klingt für mich, als wäre wieder so eine Übungsrunde für die UN oder so. Was nämlich die Argumentationen angeht. Warum macht man sowas? Dank im Voraus für Bereitschaft, Mut sowie Vertraulichkeit. Ja. Ja, das ist eine gute Kombination. Training, Vertraulichkeit zu Inhalten und Personen. Gespräch auf Deutsch, aber fühlen Sie sich frei, auf Englisch zu antworten. Ich möchte gern gemeinsam überlegen, wie wir unser Land zu einem machen, in dem sich alle sicher, frei und zu Hause fühlen. Alle. Also jeder, also alle. Guten Tag, ich bin der örtliche Eskimo. Ach nee, darf man auch nicht mehr sagen. Ich bin aus dem Grönland zugewandert. Wo sind denn hier die Robben? Im Zoo. Oh, dann gehe ich da mal hin. Nicht lange, aber. Können Sie mir mit der Harpune helfen? Da muss ich aber mit der Harpune durch die Messerverbots. Ist egal, sie sind eine Minderheit. Sie haben das Recht, eine Harpune zu tragen. Ja, und außerdem kannst du über Rot über die Straße gehen, dann kannst du auch mit dem Messer da über die Zone gehen. Kannst du ja nicht. Wie gesagt, da werden die Migranten ja auch angeschissen und dürfen Ten Juros. Ja, genau. Nun, die sollte man vielleicht bereithalten. Und ich meine, Essenz, respektvoll streiten. Ihr seid doch immer die sagen, wir reden nicht mit euch. Was soll denn der Kack bringen? Ja, respektvoll streiten, das klappt ja normalerweise nicht. Mit diesen Leuten, das stimmt. Wie bei 13 Fragen, wo dann irgendwie fünf Leute mit der gleichen Meinung eingeladen werden, der andere wird ausgelacht. Super, das sind eure demokratischen Formate. Persönliche Eindrücke von der letzten Reise. Ja. Heißt auch Terrorversteherin Alena Jabarine, die über das Abendessen auf Instagram postete, hat die Vertraulichkeitsvereinbarung mit der deutschen Außenministerin gebrochen. Hat das Konsequenzen? Unklar. Er wird nicht mehr eingeladen, aber ich meine, wahrscheinlich zum nächsten Vertraulichen. Ist doch völlig kindisch. Ich habe sogar vertraulich geschrieben. Vergangene Woche war ich Teil eines kleinen vertraulichen Kreises. Zu einem Abendessen mit der Außenministerin eingeladen, ohne ins Detail zu gehen. Während der IGH untersucht, ob Israel einen Genozid begeht, das Westjordanland auf eine ethnische Säuberung zusteuert, wird täglich Zeug, Sternchen in den israelischen Kriegsverbrechen werden, spielt Deutschland keine rühmliche Rolle, ganz im Gegenteil. Bla, bla. Ja, was wolltest du sagen? Sind die so doof gewesen, dass die Handys haben durften? Kriegen wir demnächst auch Mitschnitte, wie hier vom Drachenlord so? Die Telegram-Leaks oder was? Ich meine, oh Gott. Mindestens ein weiblicher Gast scheint Sorge gehabt zu haben, dass der Austausch öffentlich wird. Vielleicht ja auch verständlich. Und dann hier Kommunikation. Ich hoffe, dass dies Frau Sinne ist und unter diesen Voraussetzungen für den Austausch mit der Bundesministerin am Donnerstag bereit ist. An dieser Stelle danke ich auch für die Sensibilität und Brisanz, auf die Frau für die erfolgreiche Durchführung dieses Austausches im Vorfeld hingewiesen hat. Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und stehe für Rückfragen, stehe ich Ihnen weiterhin gern zur Verfügung. Also übrigens, diese Frau Reuk, liebe Leute hier, die braucht ihr nicht schwärzen, weil die ist eine Person des öffentlichen Lebens, A. B, ist ja sowieso schon bekannt, irgendwie, was sie für eine Meinung hat und so. B. Und C, kriegt ja auch öffentliches Geld und wird beauftragt, an irgendwelchen Sachen damit zu arbeiten und so. Mit ihrem komischen Center for Intersectional Justice. Die hatten ja auch damals diesen einen Diskriminierungsreport da irgendwie vorgestellt. Offenbar waren auch Journalisten bei dem Abendessen oder wie man im Amt schreibt, Personen aus der Journalistenszene. Ja, das ist auch eine schöne Formulierung. Personen aus der Journalistenszene. Die stehen im Bahnhof Zoo ganz vorne da, wo die Müllcontainer stehen und warten auf ihre Freier, die Journalistenszene. Ja, die warten auf ihren Mann, der dann vorbeikommt und die neuesten Narrative zum Schnüffeln dabei hat. Wait for me. Hier wurde nochmal ganz besonders um Verschwiegenheit gebeten. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil Journalisten sind ja vor allen Dingen davon, wenn irgendwas rauskommt, was so Journalisten irgendwie denken oder meinen oder so, ne, das, oh Gott, das wäre ja schlimm. War das eigentlich in dem Sinne dann ein Geheimtreffen? Und wenn ja, wessen Deportation wurde geplant? Liebe Frau Pompompunkt, aus der Journalistenszene haben zugesagt. Zwei Leute. Okay. Ich bitte darum, diese Information vertraulich zu handeln. Und nicht zu streuen. Das Organisationsteam berät, ob die Teilnehmer vor dem 12.09. eine Teilnehmerliste erhalten werden, um sich auf einen möglichen Austauschverlauf, der von der Bundesministerin moderiert wird, einzustellen. Dies kann ich aber noch nicht versprechen. Die Begegnung im kleinen Kreis mit einigen wenigen ausgewählten VertreterInnen aus den Bereichen Kulturwissenschaft und Medien, siehe Vorschläge an bei. Achso, das war von oben schon. Von den 13 externen Gästen, würde ich sagen, ne? Externen Gästen sind drei bekannt. Terrorversteherin Alena Jabarine, Emilia Reuk, die noch nie in Israel war, aber in ihrem mindestens antisemitisch konnotierten Statements immer weiß, was Israel falsch macht. Der Musiker Michael Barenboim, der Israel hart kritisiert. Aus der Regierung zwei Plätze in dem Baerbock saß Luise Amtsberg, Grüne, die Menschenrechtsbeauftragte, hält den Mord, Folter, Vergewaltigungsexzess am 7.10. zuerst nur für einen tiefen Einschnitt für Israel. PalästinenserInnen litten unter einem brutalen Krieg. Ja, und dann diese Geschichte mit der Frau hier Alinejad in Deutschland, wo die dieses Hintergrundgespräch nämlich nicht haben wollte. Was ihr da die Amtsberg angeboten hat, die übrigens Islamwissenschaftlerin ist, von Berufswegen. Ja, ursprünglich waren sogar 24 potenzielle Gäste vom Auswärtigen Amt identifiziert worden. Selbst die Namen derer, die nicht gekommen waren, hält die Außenministerin bislang geheim. Also, Ja, auch die übrigen. Im Amt war man von der Idee so begeistert, dass man überlegte, eine Serie mit dem Titel Respektvoll Streiten zu starten. Ja, das wollten sie ja damit. Aber das waren dann mehrere, ja. Und dann UKR, russische Bedrohung. CAC, Politik, Klima, Außenpolitik. FFP, Zukunft der transatlantischen Beziehung. Ja, da fragte sich hier noch, ob dann da Sarah Wagenknecht und Roger Köppel irgendwie mit Gerd Schröder sich respektvoll gestrichen hätten oder so. Ja. Ja, nee, der Banger kommt eigentlich in dem zweiten Satz. Die drei streiten sich dann mit den Witwen ukrainischer Soldaten. Ja. Deswegen respektvoller Streit. Ja. Ja, das ist ein holländischer Artikel, der ist aber diesmal nicht lustig, deswegen lese ich ihn noch nicht mit der Rudi-Carrell-Stimme vor. Geht es um die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam. Das ist einer von den zwei Artikeln, die ich zu dem Thema mitgebracht habe. Beiden ist gemein, dass sie darüber aufklären, wie im Vorfeld bereits unter den Maghrebinern und Arabern in Amsterdam abgesprochen wurde, sich zu verabreden und die israelischen Fans in Empfang zu nehmen. In dem anderen Artikel steht zum Beispiel, dass zuerst sozusagen die Normalos da an dem Bahnhof angekommen sind und die sind dann übel verprügelt worden und einen Zug später sind halt die Ultras angekommen und die haben dann halt zurückgeprügelt und es war wohl halt von Anfang an beschissene Stimmung, weil halt auf der einen Seite hier Maccabi, ich glaube Tel Aviv ist das, gespielt hat und bei dem hier, den anderen waren die Amsterdamer Ajax, die selber als die Juden und als Judenclub und sowas durchaus bekannt sind und auch von rechten Ultras geschmäht werden. Also die hatten kein Problem mit den israelischen Schlachtenbummlern, sondern das waren alles wohl, ja, wie gesagt, die organisierte arabische und in gewisser Weise radikale Belegschaft dort in Amsterdam. Zum Beispiel gibt es inzwischen hier einen Anruf, wo jemand halt einen Soundfile geteilt hat, dass es der in einer Autovermietung für Luxusautos arbeitet oder dem die gehört. Er hat dann gesagt, halt zwischen 16 und 18 Uhr am Hauptbahnhof müssen die israelischen Fußballfans die U-Bahn nehmen. Da fahren 300 Israelis und Zionisten. Da Kämpfer in ganzen Gruppen kommen, zeigen wir, dass wir keine Angst haben. Habe gerade 6 Zionisten gemeinsam vertrieben und Palästina befreit. Und dazu postet er das Bild, was wir hier auch im Anschnitt sehen, von so einem verstärkten Schutzhandschuh. Da sollen Menschen in die Grachten geschmissen worden sein. Morgens wurden noch Leute verletzt. Ich hoffe, die hat man alle wiedergefunden. Israelische oder andere, also egal wer, wurde aufgefordert, einen Personalausweis zu zeigen oder einen Pass, um zu beweisen, dass er halt kein Jude ist. Und wenn er das nicht konnte, ja, wie gesagt, teilweise sind die Leute in die Grachten geflogen, teilweise sind sie von Gruppen, es sind ja immer Gruppen, weil Mut und Ehre sind so wichtige Prinzipien unter den Menschen, die sowas tun. Deswegen kommen sie immer in Gruppen und treten auf Leute ein. Ja, kannst nochmal den anderen Artikel eventuell mit reintun. Aber wie gesagt, hier geht es eher um WhatsApp und dann auch Ausschnitte aus Chats. Tomorrow we will work on them. Also morgen machen wir sie fertig. Wer kann Feuerwerk besorgen? Wir brauchen viel Feuerwerk. Komm in diese Gruppe hier für morgen. Und ja. Also, die Frage ist halt, was lernt Europa daraus? Ich befürchte gar nichts. Die werden noch nichts daraus lernen, wenn es das erste Mal halt nicht mehr gegen zum Beispiel Juden geht, sondern vielleicht auch mal gegen Christen oder Ungläubige oder was auch immer. Ja, vielleicht werden sie es dann begreifen, aber auch das bezweifle ich inzwischen. Wir hatten ja mal diese Meldung aus Südfrankreich, wo irgendwie so eine Gruppe von Leuten in ein kleines Dorf gefahren ist, die gefeiert haben und die sind da auf die Feier und haben angefangen, Leute niederzustechen, weil sie gesagt haben, wir wollten halt auch sowas machen wie die Freiheitskämpfer. Ja. Menschen, auch einfach weiße Menschen. Ja, ich weiß, das ist der nächste logische Schritt aus meiner Sicht. Ne? Klar haben also die Jungs hier, das habe ich jetzt halt auch mehrmals gehört, ja, aber die Maccabi-Fans halt sind auch keine Engel, das stimmt auch. Ja? Die haben Palästina-Fahnen runtergerissen und die haben irgendwann halt auch angefangen, irgendwie böse Lieder über Araber zu singen. Aber auch in meiner Welt rechtfertigt es keine pogromartigen Übergriffe auf Menschen einer bestimmten Ethnie oder Religion. Ja, eben. Es ist völlig abwegig zu sagen, aber die haben ja provoziert, aber die haben ja dies, aber die haben ja jenes. Trotzdem, sowas passiert halt. Ich meine, sollen die doch arabische Lieder da singen? Ich meine, die Leute, die da sind, das sind doch alles Niederländer, oder nicht? Aber das ist doch. Sie haben halt auch auf den Krieg Bezug genommen und haben halt gerufen, die IDF macht euch fertig, irgendwie bla bla bla. Ja, aber nochmal, die Tagesschau hat auch von Fußballkrawallen und Ähnlichem was erzählt, aber es war eben kein Fußballkrawall, weil die Anhänger von Ajax genauso auf die Fresse bekommen haben, weil die halt für diese Leute eben durch ihre unverbrüchliche Solidarität zu Israel halt für die genauso eine Zielscheibe sind. Ja, irgendwann irgendwann kann Israel wahrscheinlich nur noch in Budapest spielen oder israelische Mannschaften. Da muss dann die Gastmannschaft aus dem nördlicheren Europa nach Budapest fahren und da gegen die spielen. Da hat sie halt kein Heimspiel. Pech gehabt. Ist gut für die ungarische Wirtschaft. Oder in Polen vielleicht. Das passiert vor unserer Haustür. Menschen verabreden sich, um andere teils brutal zusammenzuschlagen oder in Kanäle zu werfen. Und es passiert gar nichts. Die Polizei hat sich zurückgehalten. Der israelische Geheimdienst hat der Polizei gesagt, hier, das passiert gerade. Und die Polizei hat sich Zeit gelassen. Und es gibt Augenzeugenberichte, dass die Polizei vor Ort war und nichts getan hat. Und Wilders ist komplett ausgerastet und hat gesagt, ich werde hier, die Bürgermeisterin muss gehen, er will den Regierungschef sofort sprechen, das geht so nicht und überhaupt. Ja. Der König der Niederlande hat gesagt, wir haben den Juden jetzt zweimal irgendwie, haben wir versagt im Bezug darauf, sie zu schützen, einmal im Zweiten Weltkrieg und jetzt nochmal. Ich finde das ein bisschen heftig. Aber ich finde halt, mich hat auch jemand angemeckert, weil ich das Wort Pogrom benutzt habe. Da habe ich dann nochmal darauf hingewiesen, dass Pogrom nicht irgendwie was ist, was nur die Nazis machen. Und dass das auch nicht unbedingt immer in Bezug auf den Holocaust gesehen werden muss. Aber ein Pogrom in Amsterdam ist halt schon irgendwie komisch für einen Europäer, wo das Anne-Frank-Haus steht, gar nicht so weit weg. Aber ich habe gehört, in Hannover ist es auch nicht viel besser. Ja, ich wollte gerade sagen, was du eben schon meintest mit daneben stehen und nichts tun und direkt vor der Haustür. Das ist die perfekte Überleitung zu diesem hier. Dieser David Speyer, das war so ein freier Journalist, der hat auch zu der Corona-Zeit schon alle möglichen so Corona-Demonstrationen gefilmt und seitdem ist er jetzt hier übergegangen dazu, diese Palästinenserbewegung da im Blick zu haben. Da hatten wir ja auch vor ein paar Wochen schon mal was. Und jetzt hat er hier diese Geschichte hier am Samstag gefilmt, die ich auch mal mit Ton abspielen werde. Den Ton mache ich doch ein bisschen lauter, weil es, glaube ich, ziemlich leise. Ich habe in der letzten Rede gesagt, dass wir es nach einer Woche auch in der Realität sahen. Ich habe nämlich gesagt, dass unsere Antworten auf Zionisten nicht weniger als Nasenblutung sein sollen. Also danke, meine Geschwister in Amsterdam. Wir stehen hier nicht in Solidarität mit unseren Geschwistern von dort. Wir behüten diese Tat und warten noch auf unsere Geschwister in Frankreich und in der Türkei und auf deren Reaktionen hoffen, dass sie irgendwann hierher nach Deutschland kommen. Wir hoffen es. Ja, super. Und diese Leute mit einem großen Bagger zusammenschieben, in irgendwie ein Flugzeug laden und über Gaza mit Fallschirmen abwehren. Jeden Einzelnen. Ja, da braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Wir bejubeln diese Tat. Ist das nicht? Das ist doch strafbar. Das ist strafbar. Meinen, ja. Fuck. Das hier ist ein Video, das habe ich heute gesehen. Hier der Niall Ferguson, glaube ich, Geschichtsprofessor, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat hier einen Vortrag gehalten in Oxford und da geht es um, wie die Nazis die Universitäten übernommen haben. Das ist also der Titel von dem Ganzen. Und da geht es auch so ein bisschen mit los und erzählt auch ein bisschen was drüber, aber eigentlich geht es halt größtenteils darum, Parallelen zu ziehen zu heute. Also, dass quasi so Intellektuelle an Universitäten sich so komplett verlieben in so komische Ideen und dafür dann alle möglichen quasi wissenschaftlichen Ideen dann irgendwie entwickeln. Also er zitiert da zum Beispiel halt so ein Papier, wo sie dann irgendwie ausgerechnet haben, wie viel Geld man sparen könnte, wenn man halt das lebensunwerte Leben, in Anführungsstrichen, also irgendwelche Behinderten oder so, nicht mehr weiter durchfüttert, sondern die halt umbringt. Und das gab es halt damals und jetzt, jetzt halt diese ganzen postmodernen Theorien und diese ganze Cancel Culture und so. Und er meint halt, dass er hat wohl auch selber mal da unterrichtet in Oxford und ist dann da damals weggegangen nach Amerika, weil ihm das alles zu schwerfällig war, dieses System da von Oxford, von den englischen Universitäten. Und er meinte, er hat das jetzt richtig zu schätzen gelernt, weil die amerikanischen Universitäten, da kann ja jeder so kommen und dann sagen so, ja, ich mache heute, ich bringe jetzt hier den Leuten was bei über postkolonial, bla bla bla, Transgender, Palästina, Orientalismus, irgendwie Kulturmarxismus. Und in England ist es wohl so, wenn du da irgendwie was anderes den Leuten beibringen willst, dann musst du da erstmal einen Riesenprozess durchlaufen, alle möglichen Leute involvieren, die von denen das okay holen und so. Vorher kannst du da gar nichts machen. Und er meint halt, das wäre im Endeffekt doch das bessere System, weil ja, halt von dem anderen zu viel Mist passiert und zu viel von dieser administrativen Ebene irgendwie Leute, Aktivisten sich da irgendwie in Machtpositionen begeben haben, um dann gegen die Leute irgendwie zu wettern und die da fertig zu machen, auszuschließen und so. Und unter dem Gesichtspunkt ist es halt ein ganz interessanter Talk. Es ist natürlich alles auf Englisch, aber habe ich mir halt heute angeschaut und fand ich ganz gut. Muss man sich auf jeden Fall noch länger Gedanken drüber machen. Das Probleme gehen ja auch nicht weg. Und was mir auch gerade einfällt mit Trump, was Trump da vorhin meinte bei dem Video, was wir uns angeschaut haben, ist ja quasi genau das, was in Deutschland nicht ging. Das ist ja eigentlich genau das, weil er hat ja quasi gesagt, ja, keine Förderung mehr für Hochschulen. Ne, die so einen Scheiß da irgendwie machen. Und das, ja richtig, das war ja genau diese Geschichte, genau, die ja. bei uns ja nur geprüft werden sollte. Und wofür er dann von Elif lebt in Kanada, Stark Watzinger, die Staatssekretärin da gehen musste. Ja, und dann hat sich ja der Bundestag auch mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt und hier jetzt so einen Beschluss gefasst. Also es ist jetzt kein Gesetz, sondern es ist einfach nur so ein, ja, wir nennen jetzt immer Entschließungsantrag oder so, wo sie also irgendwie reinschreiben, dieses und jenes Problem und wir wünschen uns da jetzt diesen und jenen Impuls und so sollte es irgendwie laufen. Und da steht hier jetzt zum Beispiel, und das ist halt das, was die pro-palästinensische Clique da natürlich in Aufruhr versetzt hat, dass sie hier schreiben, die Freiheit des Denkens muss an Hochschulen gewährleistet sein. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert die Wissenschaftsfreiheit mit Verfassungsrang. Dies muss uneingeschränkt auch für Lehrende wie Studierende mit jüdischen Wurzeln, israelischer Herkunft oder israel-solidarischem Denken gelten. Unsere Hochschulen müssen sichere Orte für diese Studierenden und Lehrenden sein. Die ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen muss gewährleistet sein. Antisemitisches Verhalten muss Konsequenzen haben. Deshalb sind Schulen und Hochschulen darin zu unterstützen, weiterhin von ihren rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen oder entsprechende Möglichkeiten zu implementieren. Dazu gehören die Anwendung des Hausrechts, der Ausschluss von Unterricht oder Studium bis hin zur Exmatrikulation in besonders schweren Fällen. Hier wäre es hilfreich, den Kampf insbesondere gegen Antisemitismus verbindlich in die entsprechenden Curricula von Studiengängen aufzunehmen, Lehrende entsprechend zu qualifizieren und flächendeckend Beauftragte gegen Antisemitismus an Hochschulen zu ernennen. Angesichts zunehmender judenfeindlicher Vorfälle, wie zuletzt der abscheuliche Überfall auf den jüdischen Studenten nach einem israelfeindlichen, durch einen israelfeindlichen Kommilitonen in Berlin, fordert der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf die Länder einzuwirken, eine Überprüfung der Hochschulgesetze auf Lücken und Anpassungen im Sinne notwendiger Sanktionsmöglichkeiten durchzuführen. Soweit Landesgesetzgeber dies bereits in Angriff genommen haben, begrüßt der Deutsche Bundestag dies ausdrücklich. Die noch offenen Fragen zum Ausbau des deutsch-israelischen Jugendwerkes, insbesondere vor dem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklung, sind zügig zu entscheiden. Wir fordern die Bundesregierung auf, weiterhin effektiv für die Existenz und die legitimen Sicherheitsinteressen des Staates Israel und so weiter und so fort. Aber das mit dem Hochschulen natürlich. Ne? Das war full bär und hier steht halt auch noch lauter andere Dinge drin. Also jüdisches Leben in Deutschland ist wichtig und richtig und darf nicht bedroht werden und so weiter und so fort. Aber das mit den Hochschulen war natürlich das, wo die gesagt haben, oh nein, das geht ja nicht, weil wenn ihr uns jetzt hier mit Expatrikulation droht, nur weil wir irgendwie die Leute einschüchtern oder so und das Hausrecht durchsetzen wollt oder so, das geht ja gar nicht. Ja, dazu gab es dann hier auch diese Diskussion, wo ich euch auf jeden Fall mindestens einen Beitrag auch noch von zeigen möchte. Und als erstes möchte ich eigentlich von Storch, Frau von Storch, euch zeigen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir stehen heute vor dem Ende der ganz großen Illusion. Trump wieder Präsident in den Vereinigten Staaten und die Ampel am Ende. Ein echter Doppelwumms. Und jetzt das Eingeständnis der ehemaligen Ampelparteien und der Union mit diesem gemeinsamen Antrag zu jüdischem Leben. Ja, der explodierende Judenhass in Deutschland hat etwas mit Einwanderung und mit dem Islam zu tun. Ich kann mich noch gut an Ihre aller Schnappatmung hier erinnern, als die AfD vom muslimischen und importierten Antisemitismus gewarnt hat. Schnappatmung vor allem bei den Grünen. Jetzt lesen wir in diesem Antrag, mit eingebracht von den Grünen, von Antisemitismus, der auf, Zitat, Zuwanderung aus den Ländern Nordafrikas und des Nahen und Mittleren Ostens basiert. Das sind grüne Chiffren für importierten muslimischen Antisemitismus. Die Realität hat sie eingeholt. Und auch der Lösungsvorschlag in Ihrem Antrag geht in unsere Richtung. Zitat, repressive Möglichkeiten ausschöpfen, insbesondere im Straf- und Staatsbürgerschaftsrecht und im Asyl- und Aufenthaltsrecht. Auf Deutsch, muslimische Antisemiten in den Flieger setzen und ab in die Heimat. Tschüss und nicht auf Wiedersehen. Und endlich erkennen Sie an, dass es außer dem von Ihnen mantraartig beschworenen rechtsextremen Antisemitismus auch den gefährlichen von links gibt. Sie nennen das den links-antiimperialistischen Antisemitismus. Und auch bei der Bekämpfung davon nehmen Sie unsere Vorschläge nun auf. Sie wollen das Verbot der BDS-Bewegung prüfen. Da müssen Sie nichts prüfen und das Rad neu erfinden. Unser Verbotsantrag liegt lange schon vor. Dass selbst ein Teil der Grünen inzwischen AfD-Position übernimmt, das nennen wir eine Zeitenwende. Das Problem aller dieser Resolution ist, ihnen folgen niemals Taten. Nur die AfD will umsetzen, was sie immerzu nur fordern. Und das ganz praktisch und konkret. Zum Beispiel keine öffentlichen Gelder mehr an Hochschulen und im Kulturbetrieb für Judenhass und Israelfeinde. Es ist wenig überraschend, dass dieser Widerstand dagegen vom linken Flügel der Grünen kommt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Grünen für Migration, Internationales und Kultur fürchtet, Zitat, die Instrumentalisierung durch rechte Akteure und das gezielte Diffamieren und Untergraben zivilgesellschaftlicher Arbeit. Übersetzt auf Deutsch, die haben Angst, dass die AfD das Thema aufgreift und linke und muslimische Antisemiten ihre staatlichen Futtertröge verlieren. Da kann ich nur sagen, da haben Sie völlig recht mit Ihrer Sorge. In der politischen Linken gibt es einen obsessiven Hass auf den Staat Israel. Für diese antiimperialistische Linke ist Israel ein rassistischer, ein kolonialistischer, ein weißer Apartheidsstaat, der von der Landkarte verschwinden soll. Die Linken hassen Israel, weil der jüdische Staat alles repräsentiert, was Europa mal war und was die hassen. Einen starken Staat, selbstbewusst, national, religiös, bereit, seine kulturelle Identität zu schützen und seine Grenzen zu verteidigen. Diese Grünen haben sich gegen die eigene Resolution ausgesprochen, weil die wissen, dass der Kampf gegen den Antisemitismus heute vor allem die Linke und ihre muslimische Lieblingsminderheit trifft. Es sind keine Rechtsextremen, die Universitäten besetzen, jüdische Richter von Podien vertreiben, sich in Massen hinter den Fahnen von Hamas und Hisbollah auf der Straße versammeln und from the river to the sea skandieren. Das sind Muslime und Linke. Glaubt irgendjemand, dass Juden ohne Merkels Grenzöffnung hier nicht sicherer leben würden? Glauben Sie das, Herr Merz? Glauben Sie das, Herr von Notz? Sie wissen, dass ich recht habe. Man kann die Realität verdrängen, aber die Realität holt einen früher oder später ein. Das ist unausweichlich und das ist nun passiert. Die Zeit der Lügen und Beschönigungen ist vorbei. Die Verteidiger des jüdischen Lebens und die Freunde des jüdischen Staates finden sich heute nicht auf der Linken, sondern auf der demokratischen Rechten, bei der AfD, bei Geert Wilders, bei Viktor Orban und bei Donald Trump, über dessen Wahl sich alle Demokraten in diesem Hause sehr herzlich freuen. Vielen Dank. Aua, aua, aua. Freundlich war das nicht. Ja, nur. So wie es dagegen gesagt hat, auch keiner, ne? Ein bisschen. Ja, das übliche Gekrähe halt, aber ich meine, okay. Nimmt ja auch keiner mehr ernst, oder? Ja. Ja, selbst davon wenig, ne? Ach. Okay. Komm hier. Oh je. Komm hier. Oh, bitte nicht. Ja, guten Morgen zusammen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, lieber Dr. Felix Klein, liebe Ehrengäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sollten diese Debatte mit mehr Würde führen und ich denke, es ist gut, dass jetzt tatsächlich mal eine Muslimin nach dem spricht, was man hier gehört hat. Als Jüdin oder... Als Jüdin oder Jude... Öffentlich erkennbar in Deutschland zu leben, ist zweifelslos gefährlich. Und das ist eine unfassbare Schande. Wir alle kennen die entsetzlichen Berichte und Zahlen jüdischer Bürgerinnen und Bürger. Und angesichts dieser Realität verstehe ich unsere Aufgabe im Deutschen Bundestag, so vielfältiges und lebendiges jüdisches Leben in diesem Land zu fördern und mit aller Kraft und Effektivität zu schützen. Worthülse, Worthülse, Worthülse, Worthülse. Die Bekämpfung von Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft uns alle, und das sage ich eben bewusst als muslimische Parlamentarierin. Gerade deswegen bedarf es einer fraktionsübergreifenden Initiative. Ich schätze es wert und bedanke mich, dass sich die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP auf einen Antrag einigen konnten. Wir sehen die Bedrohung jüdischen Lebens. Und wir bekennen uns bedingungslos zum Schutz eben dieses Lebens in Deutschland. Und das bringen wir mit dieser Resolution zum Ausdruck. Sehr geehrte Damen und Herren, als Mitverhandlerin begrüße ich es, dass wir den lebendigen jüdischen Alltag hierzulande mit dem Bekenntnis zur Einhaltung jüdischer Feiertage anerkennen. Dennoch möchte ich betonen, ich hätte mir deutlich mehr Maßnahmen vorstellen können, um jüdisches Leben in der Gegenwart zu stärken. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir uns bei der Antisemitismusbekämpfung stärker unserer Einwanderungsgesellschaft bewusst geworden wären. Zum einen haben die meisten Menschen jüdischen Glaubens eine sogenannte Migrationsgeschichte, und zum anderen leben wir alle in einer Einwanderungsgesellschaft. Wie frech das ist, ne? Framing. So übel frech. Das ist so, ja, ihr regt euch immer darüber auf, dass diese Leute im Land sind, aber guck mal, die Juden, die sind auch eingewandert. Und ich denke, die findet ihr gut. Also beschwert euch doch nicht mehr über die ganzen Arschlöcher, die eingewandert sind und die hier gefährden. Oder was soll das jetzt bedeuten? Also. Zirkelschluss. Ja, also was Frau Cador hier herausgearbeitet hat, ist, dass die Leute gar kein Problem damit haben, dass Leute einwandern ins Land. Leute haben ein Problem damit, wenn die einwandern und sich wie Säue verhalten. Der nachhaltige Schutz jüdischen Lebens gelingt nur, wenn wir alle Gruppen mitdenken. Das betrifft gerade auch muslimisch-migrantische Milieus, die mitbezogen oder mit einbezogen und mitgenommen werden müssen, in dem Bewusstsein, dass auch sie marginalisiert sind. Zugleich müssen wir antizipieren, dass außenpolitische Krisen innenpolitische Konsequenzen haben. Diese Perspektiven sind in dem Antrag aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigt. Ja, wenn man außen nach innen holt, dann hat außen auch innenpolitische Konsequenzen, ja. Wären aber dringend geboten. Seit über 20 Jahren setze ich mich wissenschaftlich, pädagogisch, politisch und auch privat für die Bekämpfung von Antisemitismus und den muslimisch-jüdischen Dialog, gibt es nämlich kaum, ein. Es ist für mich selbstverständlich, dass Wissenschaft und Forschung eine zentrale Rolle spielen und gestärkt werden. Ja, würde ich gerne wieder die Gang einblenden, wie sie hinterherläuft und sagt, ja, warum gibt's den denn nicht? Wer hat den, warum wollen die denn nicht kommunizieren? Gegenwartsforschung zu jüdischem Leben gewünscht, ja, sie kam leider nicht zustande. Und selbstverständlich können wir als Politik nicht darüber entscheiden, was Antisemitismus genau ist. Wir verweisen auf eine Definition, das haben wir ja gerade auch gehört, die übrigens durch die KMK in den Bundesländern längst verankert ist und auch im Bundestag Beschlusslage war. Aber sie wird von unterschiedlichen Seiten sehr unterschiedlich verstanden. Und hier befinden wir uns in der öffentlichen Debatte. Ich verstehe die maßgebliche Orientierung an der IRA-Definition so, dass natürlich Kritik an israelischem Regierungshandeln und am dortigen Militär möglich bleibt und nicht als antisemitisch gilt. Die deutsche Staatsräson bezieht sich ja auf das Existenzrecht des Staates Israel. Sie stellt keiner Regierung einen sogenannten Blankoscheck aus, wie immer wieder fälschlicherweise behauptet wird. Es braucht offene und sichere Debattenräume in unserer Gesellschaft, in denen Menschen zusammenkommen und ehrlich, umfassend, empathisch und undogmatisch miteinander umgehen können und auch diskutieren können. Vor allem junge Menschen, meine Damen und Herren. Ich möchte einen weiteren kurzen Aspekt betonen. Die Prävention kommt in diesem Antrag zu kurz. Es bedarf breiter, zielgruppenorientierter Sensibilisierungs- und auch Bildungskampagnen, um Antisemitismus strukturell zu bekämpfen und Menschen zusammenzuführen. Diesen Kampf gewinnen wir nur, wenn wir alle Menschen in diesem Land mitnehmen, ob mit Zuwanderungsgeschichte oder nicht, ob muslimisch oder nicht, ob links oder nicht, ob rechts oder nicht. Antisemitismus tritt man, wie jedem Extremismus, am ehesten dadurch entgegen, indem man ihm seinen Nährboden entzieht. Und gerade aus diesem Aspekt ist das Demokratiefördergesetz dringender denn je, meine Damen und Herren. Hat sie gerade gesagt, wir brauchen Geld? Hat sie gesagt, wir brauchen mehr Geld? Das Demokratiefördergesetz, ja, das entzieht den Nährboden. Ne? Wenn wir irgendwelche NGOs damit finanzieren, dann entziehen wir denen den Nährboden. Ganz bestimmt. Ja. Hm. Ja, also... Jetzt wünsche ich mir, wenn Trump da reinkommt und sagt, Lamia, you're talking trash. It's wrong. Ja. We have to defund the NGOs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade nach dem gestrigen Tag stimme ich diesem Antrag als starkes Zeichen der Solidarität mit Jüdinnen und Juden zu. Diese Resolution kann aber nur Ausgangspunkt sein für weitere gesellschaftliche Aushandlungen. Und dazu lade ich uns alle herzlich ein. Vielen Dank. Ich lade uns alle herzlich aus. Ja, wer einlädt, muss er bezahlen, ist klar. Ich lache uns alle sehr herzlich aus. Wahrscheinlich. Helge! Helge! Helge! Na gut, wenn du darauf bestehst. Ich bin die Stimme unserer Zuschauer. Es ist ja noch relativ früh und wir haben nicht mehr so viel. gelingt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Frau von Storch, wenn eine Partei doch, wie wir wissen, die deutsche Schuld in den Nationalsozialismus regelmäßig relativiert, sollte man in einer Debatte zu Antisemitismus mit mehr Demut und mit weniger Selbstgerechtigkeit und Doppelmoral auftreten. Warum habe ich gesagt, du sollst ja eine Helga abspielen? Tut mir schon leid. Ich wollte es euch ersparen, nur fürs Protokoll, ich wollte es euch ersparen. Aber was war jetzt antisemitisch bei der Storch? Habe ich da irgendwas verpasst? Naja, dass ihre Partei den deutschen Schuld regelmäßig bla bla. Ja, genau. Sondern auf der Metaebene, ne? Ja, da hat doch irgendwann mal Vogelschiss einer gesagt und meinte das natürlich ganz anders. Aber genau. Ja. Das täte dem Thema. Eine bittere Ironie der intensiven Debatte über diesen Antrag, diese Resolution ist ja, wenn er ja, als Thema jüdisches Leben und die Sicherheit von Jüdinnen und Juden hat, dass wir, wenn wir ehrlich sind, oft allzu wenig über Jüdinnen und Juden und die Sicherheit von Jüdinnen und Juden gesprochen haben. Wenn wir aber heutzutage von Staatsräson reden, sollten wir daran erinnern, dass im damaligen deutschen NS-Staat Vernichtung und Verfolgung von Juden Staatsdoktrin war, von Massen von Organisationen und Millionen von Menschen getragen, geduldet und exekutiert unter ihnen. War das die Zivilgesellschaft, Helge? Mein Urgroßvater als Kriegsgerichtsrat im sogenannten Osteinsatz. Daher sollte vielleicht die Debatte über diese Resolution uns auch zu denken geben, ob wir, wenn wir über Antisemitismus sprechen, nicht allzu oft über nicht-jüdische Befindlichkeit sprechen. Darüber, wie wir gut dastehen in der Debatte. Darüber, was die oder die Formulierung in welcher Wählergruppe auslösen könnte, was aber wohl kein Kriterium sein kann, wenn es um den Schutz von Jüdinnen und Juden geht und um diese Perspektive. Und wir sollten auch weniger vielleicht über Antisemitismus-Definitionen streiten und mehr über die reale Lage von den Opfern von Antisemitismus, von Jüdinnen und Juden sprechen. Das wäre doch ein Anfang, den wir mit der heutigen Debatte machen könnten. Nee, sprich mal über Täter. Es geht also, nennen wir es beim Namen, um allzu viel Instrumentalisierung und damit werden wir der Lage von Jüdinnen und Juden in diesem Land und weltweit nicht gerecht. Wenn wir das aber so sehen, dann gehört zu unserer Souveränität auch Kritik zu benennen. Kritik etwa, die, wenn sie ernst zu nehmen ist, Fragen mit. Also er spricht doch von Instrumentalisierung. Ist das vielleicht Instrumentalisierung, ist darunter vielleicht zu verstehen, wenn ich dann direkt auf antimuslimischen Rassismus komme? Ist das vielleicht Instrumentalisierung, Helge? Eventuell? Betrifft wie das Zusammenspiel von Kunstfreiheit, Förderpraxis und Regulatorik in der Praxis in den Kommunen. Mit der Frage werden wir uns auseinanderzusetzen haben. Darüber hinaus wiederum erleben wir, wie viel Sorge, Verunsicherung und auch Aufregung empfunden wird von Menschen mit arabischem, nordafrikanischem Familienhintergrund oder solche, die enge Verbindungen in palästinensische Gebiete haben, weil sie angesichts von einigen Passagen in dem Antrag das Gefühl haben, unter pauschalierenden Antisemitismus Generalverdacht gestellt und stigmatisiert zu werden. Und wenn wir ja, du mal in Ihrem heiligen Buch steht das aber irgendwie schon so drin. Und vernimmst du auch dieses laute Schweigen nach den Angriffen auf jüdische Menschen in Amsterdam? Dieses immer, wenn irgend sowas passiert, höre ich dieses laute Schweigen, wo niemand sagt, nee, nicht in unserem Namen, nee, jetzt gehen wir mal auf die Straße und sagen, wir als Muslime wollen diesen ganzen Scheißdreck nicht, höre ich nie. Aber Onkel Helge weiß es besser. Schönes Standbild übrigens. Hinweise ernst und sehen sie als Auftrag, künftig dann noch präziser und genauer zu formulieren, weil es ja in unser aller Interesse nicht sein kann, wenn wir umfassend gegen Antisemitismus kämpfen wollen, dass es sich dann im Diskurs reduziert zu einer Diversitäts-, Islam- oder Migrationsdebatte. Doch, Helge, lass uns das mal, solange bis das Migrationsding vom Tisch ist, schon mal erstmal darauf reduzieren. Räumen wir das erstmal ab und danach können wir uns dann auch gerne wieder komplett um den rechten Antisemitismus kümmern. Weil dann gibt es ja auch außerdem keinen mehr. Wie wäre das da? Ja gut, den gibt es natürlich auch noch. Aber diesen großen Batzen, den könnte man doch schon mal vom Tisch fegen, Helge. Wie wäre es damit? Das wäre auch eine gute Lösung. Vom Tisch fegen? Meinst du etwa, man soll ihm was antun? Ne, ich meine das so wie unter so einem Stapel. Ich kenne Leute wie die. Auf dem Tisch. Es geht aber auch in anderer Hinsicht weiter. Und darauf hat Hanna Pfeiler hingewiesen. Denn es ist allzu übliche Praxis, politische Opportunität, unsere eigenen, auch parteipolitischen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Dann zum Beispiel allein nur auf Antisemitismus von rechts zu gucken oder anderen Antisemitismus zu benennen, anstatt vor der eigenen Tür zu kehren. Und meine eigene Tür ist der linksprogressive Raum. Und es ist eine tiefe und bis zum heutigen Tage nicht zu leugnen Schande, dass diejenigen, die antraten, zu erinnern an die Geschichte des Nationalsozialismus, dann auch solche waren, die jüdische Institutionen attackierten, verbal oder physisch, oder die etwa in Flugzeugen Menschen mit israelischer Staatsangehörigkeit oder weil sie als Jüdinnen und Juden wahrnahmen, selektierten. Dies ist unerträglich und dies ist eine Frage, der sich auch, und das ist wahrscheinlich die zentrale Frage, intellektuelle und kreative Milieus werden stellen müssen. Also gucken wir, dass wir weniger Instrumentalisierung bedienen, dass wir weniger politische Opportunität bedienen und weniger das Thema Antisemitismus zum Spielball unserer Selbstdarstellung nehmen und gucken wir, dass das im Mittelpunkt steht, was im Mittelpunkt stehen muss. Die Sicherheit und der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und weltweit. Ja, das steht so im Mittelpunkt von so WhatsApp-Gruppen, habe ich gehört. Ja, das war ja jetzt eher enttäuschend. War ja nicht richtig unterhaltsam. Also. Ja, nicht geliefert, der Helge. Puh. Jetzt gibt's noch den Armin. Oh Gott. Willst du mich sterben sehen? Von Armin Laschet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als der 7. Oktober passierte, das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit 1945, habe ich gedacht, wenigstens in der Frage wird es jetzt Einigkeit geben. Man kann über einen Nahostkonflikt diskutieren, man kann über die Besetzung der Regierung Netanjahu diskutieren, man kann über den Sechstagekrieg diskutieren, man kann über Zwei-Staaten-Lösung diskutieren, aber Mord, Ermordung, Vergewaltigung, das kann doch niemand ernsthaft gutheißen. Habe ich gedacht. Aber wenn ich allein die Kollegin sehe, Frau Preißler, die auf die Demonstrationen geht, nur mit dem Schild, Rape is no resistance, Vergewaltigung ist kein Widerstand. Ja, die wird von der Polizei geschützt. Das ist etwas, was scheinbar nicht sagbar ist bei bestimmten Demonstrationen. Und das ist es, was diese Debatte jetzt so wichtig macht. Und da mischt sich auch links und rechts plötzlich. Das stimmt nicht mehr, das Raster. Natürlich versucht die AfD, ihre Politik gegen Muslime und gegen insbesondere gegen Muslime hier an diesem Punkt zu spielen. Ja klar, wir haben das doch gehört, Frau von Storch. Hätten Sie mal was gesagt zu den rechtsradikalen Umtrieben, wäre das glaubwürdiger gewesen. Das ist okay. Und Frau Dagselin, das war auch nicht viel besser, jetzt von der Linken hier sich an der Ampel abzuarbeiten. Da haben wir genug Gelegenheit diese Woche. Aber es geht heute um was Größeres, also um die Ampelregierung. Wirklich, Frau Dagselin. So, das ist das. Aber ich zitiere mal jemanden, der völlig, bitte? Wollen Sie jetzt eine Zwischenfrage stellen, dann würde ich Herrn Laschet fragen, ob er die zulässt. Aber so wird es kein Dialog. Stellen Sie eine Zwischenfrage. Möchten Sie eine stellen, Herr Brauner, machen Sie es. Ja. Herr Laschet, vielen Dank für die Erlaubnis, eine Zwischenfrage stellen zu dürfen. Sie waren Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Davor waren Sie Minister für Integration in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat die größten Probleme mit dem Islamismus in Deutschland. Wann bekennen Sie sich endlich dazu, zu Ihrer politischen Verantwortung, den Islamismus und alle Kreise dort in Nordrhein-Westfalen immer wieder verharmlost zu haben, Kontakte mit islamistischen Kreisen auch gesucht zu haben und auch die CDU nicht abgegrenzt zu haben gegen islamistische Kreise in Nordrhein-Westfalen? Das ist Ihre Verantwortung, Herr Laschet. Das war jetzt keine Frage, sondern bleiben Sie ruhig stehen. Sie müssen jetzt hier stehen bleiben und die Antwort ertragen. Nordrhein-Westfalen hat eine große muslimische Gemeinschaft. Ich habe gemeinsam mit den islamischen Gruppen in Nordrhein-Westfalen, mit den Verbänden, eine Resolution gemeinsam erarbeitet zum 9. November, wo sie sich bekannt haben zur deutschen Verantwortung. Der jetzige Ministerpräsident und der Chef der Staatskanzlei hat nach dem 7. Oktober mit allen islamischen Verbänden gemeinsam eine Erklärung gegen Antisemitismus abgegeben und gemeinsam mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde eine Moschee besucht. Und im Gegenbesuch haben die Muslime danach die Synagoge besucht. Das hat in keinem anderen deutschen Land stattgefunden. Sie müssen die friedlichen Muslime mit hineinnehmen in diesen Prozess und sich von den anderen abgrenzen, wie das Frau Kador eben beschrieben hat. Tja, und was ist nun die Realität mit dieser ganzen Geschichte? Also, dass sie da ja DTIP zum Beispiel mit im Boot haben und die haben jetzt letztens 40-jähriges Bestehen gefeiert und da war auch einer da von der nordrhein-westfälischen Regierung. Und hat da auch zwei, drei kritische Töne angeschlagen. Aber ansonsten natürlich, ja, hier ist ja so schön, dass ihr jetzt eure Imame auch in Deutschland ausbilden wollt und so. Meine Meinung dazu kennt ihr ja schon. Und ja, also die unterschreiben natürlich diesen Wisch und die haben das ja auch unterschrieben, da die DTIP. Aber wir hatten ja auch diese Quelle, dass die Order, die sie da aus Ankara kriegen, natürlich eine ganz andere war. Zu diesen ganzen Sachen. Ja, ich meine, das sind jetzt in Deutschland, Holland auch rechte Nazis, also ein rechter Islamhasser gibt, also Nazis im Prinzip, dann heißt das ja nicht, dass jetzt in dem Fall das nicht so richtig sichtbar war, dass man nicht jetzt mal über die reden sollte, die man da gesehen hat. Finde ich jedenfalls. Ne? Also auf jeden Fall zu dieser Geschichte mit den Muslimen, die unterschreiben einfach jeden Wisch, den die Ungläubigen da hinlegen, das ist auch, denen doch scheißegal. Ja, sicher. Und dann gehen sie eine Synagoge besuchen. Also ich bin mir ganz sicher, die würden uns alle super gerne eine Synagoge besuchen, aber ob das den Leuten, die da besucht werden, so gefallen würde, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Man sieht schon gemäßigte Leute, die auch mal miteinander klarkommen und so weiter, sich versuchen abzustimmen, aber ich weiß nicht, ob das die Mehrheit sogar ist, nur die eben nicht so sind, die haben auch ihren Aktionsradius oder so. Die sieht man auch, sind auch sichtbar. Also diese so Antwort ist absolut unzufriedenstellend, Herr Laschet. Ja, also, das stimmt. Sie haben mir meinen Wisch unterschrieben. Ja, das ist so richtig. Ich bin doch ein deutscher Beamter hier und Sie haben es doch unterschrieben. Also. Ich dachte, der wäre in Brüssel auch gelandet. Ja. Nee, das hast du verwechselt wahrscheinlich mit irgendwem. Kann sein, ja. Der ist immer noch im Bundestag. Der haben wir Bundestag. Und deshalb ist das eben keine Schwarz-Weiß-Frage. Und jetzt sage ich Ihnen mal von der anderen Seite des Spektrums. Ich zitiere jemanden. Igor Levit, großer Pianist, der sich, glaube ich... Alter Schwede, Levit, der alte Extremist. Ich meine, was hat der denn Wertvolles beizutragen? Ich bin total gespannt. Ich zitiere Igor Levit, ja. Ja, pass mal auf, ja. Grüner definieren würde. Er sagt... Ich habe mich immer stark gemacht für Menschen, die Opfer von Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder sonstigen Menschenhass waren. Nun muss ich erleben, dass einige von denen, denen ich mich jahrelang nahe fühlte, zum Thema Judenhass schweigen. Oder sich sogar denken, vielleicht ist das ja begründet, vielleicht ist da etwas dran. Und das ist jetzt die andere Seite des Spektrums. Nämlich, er sagt, es gibt einen komplett verdrehten, moralischen, bankrotten Teil der progressiven Linken. Auch das gibt es. Und deshalb war das Wort falsch vom eingewanderten Antisemitismus. Ach Mensch, Armin. Ja, woran hängen die das denn auf, ihren antiimperialistischen Ansatz? Woran hängen die das denn auf? Ja, die hängen das auf an diesem ganzen Edward Said, Orientalismus, Kulturmarxismus, Palästinenser, sind die Unterdrückten, Unterdrücker, Unterdrückte, Kram. Und wenn die jetzt hier nicht im Land wären, dann würden die es genauso machen. Und nur weil es linksprogressiven Antisemitismus gibt, heißt das ja nicht, dass wir an dem islamistischen Antisemitismus vorbeigucken müssen. Ich weiß nicht, was er da genau in seinem Kopf hatte, aber rausgekommen ist gequälter Mist. Ja, also die Linksprogressiven haben wahrscheinlich das nicht unterschrieben, die anderen haben das unterschrieben. Also sind die natürlich die größere Gefahr. Weil jemand, der es unterschrieben hat, der kann ja kein schlechter Mensch sein. So ist es. Antisemitismus war immer hier auf der Rechten. Seit 1945 hatten wir... Da hat sich wahrscheinlich ein T-Shirt aufgezogen, wo drauf steht Die Israel. Und weil das Deutsch ist, sind die super integriert, oder wie? Immer Antisemitismus. Und Synagogen sind nicht erst durch Polizei geschützt worden nach dem September 2015. Sie sind seit den 50er Jahren, und das ist ein Skandal an sich, immer geschützt worden, damit nichts passiert. Erstens. Zweitens gab es immer einen antisemitischen Antisemitismus von links, der jetzt plötzlich offenkundig wird, wie Igor Levit das beschreibt. Dann gibt es auch einen eingewanderten Antisemitismus. Natürlich gibt es den, wenn auf der Sonnenallee Süßigkeiten verteilt werden am Tag des Massakers vom... Hat er nicht gerade noch gesagt, dass es den nicht gibt? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich spule noch mal 30 Sekunden zurück. In den 50er Jahren, und das ist ein Skandal an sich, immer geschützt worden, damit nichts passiert. Erstens. Zweitens gab es immer einen antisemitischen Antisemitismus von links, der jetzt plötzlich offenkundig wird, wie Igor Levit das beschreibt. Dann gibt es auch einen eingewanderten Antisemitismus. Natürlich gibt es den, wenn auf der Sonnenallee Süßigkeiten verteilt werden am Tag des Massakers vom 7. Oktober. Das ist doch völlig unstrittig, dass es den gibt. Und zum Vierten, und das haben wir wahrscheinlich wirklich überschätzt, gibt es diesen akademischen Antisemitismus. Leute, ich habe die Lösung. Wir schicken einfach eine Erklärung an alle Haushalte in der Sonnenallee. Und die sollen die alle unterschreiben. Und dann noch eine Synagoge besuchen. Wenn es schön macht. Das wäre doch die Lösung, oder? Dass nach einem Erinnerungsseminar an der Universität die jungen Leute, Deutsche, ohne Einwanderungsbiografie, sich vor das Auswärtige Amt setzen und schreien, befreit Palästina von Deutschlands Schuld. Das ist mit anderen Worten Höckesprech, Schlussstrich. Und das ist nicht akzeptabel. Und deshalb müssen wir, glaube ich, aus den Klischees herauskommen. Wir müssen sehen, dass es plötzlich ganz neue Fronten gibt. Die Spiele der belgischen Nationalmannschaft in der Nations League können nicht in Belgien ausgetragen werden, weil keine Stadt die Sicherheit garantieren kann. Und die Spiele finden jetzt in Ungarn statt. Das passt nicht in unsere Kategorien, aber man muss es mal benennen. In manchem europäischen Land gibt es diese Gewaltprobleme, in manchem nicht. Und wir müssen in der arabischen Welt... Und es ist vollkommen klar, warum die nicht in Belgien spielen können. Ja. Aber Türken-Armin tut halt so, als gäbe es den Elefanten im Raum. Das liegt halt daran, weil es in Ungarn keine Linksextremisten und keine Rechtsextremisten gibt. Das ist der Grund bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich genau, ja. Ja, ich meine, Linksextremisten und Rechtsextremisten hat es schon immer bei uns gegeben. So, da ist aber das Problem nicht so eskaliert. Also irgendwas muss ja neu sein. Hm? Armin. Ja, ich meine, da ist auch schon einiges passiert. Ich sag nur München, ne? Also hier bei der Olympiafeier. Ja, das waren aber auch Araber, ne? Ja, das waren auch Araber, aber die waren ja auch solidarisiert damals mit der linken Szene. Hat auch gerade der Oscar Wilde-Fan im Chat hat auch nochmal das Buch von der Bettina Röhl empfohlen. Das kann ich auch nur bestätigen. Die Raff hat euch lieb, genau. Das ist das nicht gerade sehr dünne, aber sehr interessant zu lesende Buch, wo sie da die ganze Korrespondenz von Ulrike Meinhof mit ihren Rechtsanwälten. Krass. Da unter anderem drin ausgewertet hat, weil das hat sie ja bekommen. Sie ist ja die Tochter von Ulrike Meinhof. Ich erinnere mich noch an den Song. Die Raff hat durch die Jute. Dass plötzlich Länder, die bei den Abraham-Abkommen mit Israel diplomatische Beziehungen aufnehmen, nun auch den Holocaust in ihre Schulbücher übernehmen. Plötzlich Schülern beibringen, was Holocaust war, um damit zur Versöhnung beizutragen. Und auch darüber müssen wir lauter reden. Das alte Schwarz-Weiß stimmt nicht. Wir müssen neue Bündnisse finden gegen Antisemitismus und Menschenhass. Ja, aber Armin, es gibt doch genug Leute, die wissen das alles. Und die finden das gut. Die finden das gut, was da damals in Deutschland passiert ist. Und da gibt es auch nicht wenige Leute Und da gibt es viel mehr Leute außerhalb von diesem Land, die das gut finden heutzutage. Oh Mann. Ja, ich finde, man sollte solche Gruppen nicht so unreflektiert nebeneinander einfach stellen und sagen, das ist dasselbe. Also. Ist nicht. Ja, das war's davon. Ja, Armin. Mensch. Da haben wir nichts zu lachen, ne? Nein, doch. Oh. Die Tagesschau ist zum Propagandasender verkommen. Ein Artikel auf den Nachdenkseiten, der zum großen Teil ein Interview mit zwei ehemaligen ÖRR-Mitarbeitern ist. So ist es hier ausgedrückt. Ziemlich heftig. Aus meiner Sicht leider ein bisschen zu Russland-lastig, also im letzten Drittel geht es vor allem darum, wir sollen irgendwie Russland nicht mehr so böse darstellen und überhaupt Russland ist doch gar nicht so schlecht und so. Das hat mich ein bisschen, ja, negativ gestimmt hierzu, aber ist ein gutes Interview, was halt die Entlarvung von dem angeht, was im ÖRR läuft. Nach wie vor und zunehmend, sagt zum Beispiel Herr Bräutigam, kommentierende Untertöne dort, wo absolute Sachlichkeit herrschen müsste. Unsaubere, wertende, tendenziöse Wortwahl, Machthaber statt Präsident, Regime statt Regierung. Ungerechtfertigter, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, hier sind wir schon wieder bei Russland und so weiter. Sätze in saumäßigem Deutsch. Voller grammatischer Fehler und schwachsinniger Sprachbilder. Deutschland ist gut aufgestellt, auf gleicher Augenhöhe, die Lage spitzt sich zu, die Wirtschaft brummt. Auch an gegendertem Unfug fehlt es nicht. Die Tagesschau kreierte sogar den Begriff GewerkschaftsmitgliederInnen. Nehmen wir an, ein ÖRR-Mann würde sagen, dass sie viel zu einseitig sind und in Wirklichkeit der Journalismus von ARD und ZDF höchsten Qualitätsstandards entspräche. Was würden sie dem entgegnen? Und dann sagt der Herr Bräutigam, er möge seinen rotzfrechen Versuch unterlassen, unsere Mitwelt für dumm zu verkaufen und meinen Verstand zu beleidigen. Wer seine Nachrichtensendung ausschließlich aus dem Material transatlantisch genormter westlicher Nachrichtenagenturen zusammenkleistern und bewusst darauf verzichten lässt, auch die andere Seite zu hören, bevor über Konfliktfälle berichtet wird. Der mag Intendant sein, ist aber kein Gesprächspartner über sauberen Journalismus. Wahrscheinlich würde ich dem Typ aber gar nicht antworten. Als transatlantische Tröte wäre er kaum satisfaktionsfähig. Aber als Nachrichtenflaggschiff und damit auch als Aushängeschild für einen guten Journalismus galt mal die Tagesschau. Wie ist das heute? Das war einmal. Der Kahn fährt heute unter Billigflagge und mit Schlagseite nach Steuerbord, aber unverdrossen auf Kriegstreiberkurs. Die Tagesschau ist zum Propagandasender verkommen. Sie ist ein äußerst wirksames Institut der Indoktrination. Der Erkenntniswert ihres Nachrichtenangebots orientiert sich am Kaloriengehalt einer Salatgurke. ARD aktuell bedient 11 Millionen Kunden täglich mit informationeller Hämorrhoidensalbe, die nun wirklich nicht jeder braucht. Wer Ohren hat zu hören, okay, der höre. Ich möchte mal kurz unterbrechen. Und die haben sich über Sprachbilder aufgeregt. Ja. Das ist ja niedlich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der schaue. Ich hoffe für ihn, dass er sich dabei auch keine schweren Wahrnehmungsschäden und mentale Störungen einfängt. Die Gefahr besteht nämlich für chronische Tagesschau-Konsumenten, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk begnügen. Und so weiter und so fort. Wer daran Spaß hat und über diesen Russlandwinkel hinwegsehen kann, ist ein unterhaltsames Interview. Ja, die beiden haben das schon ein Buch auch zum Thema gemacht und glaube ich auch bei KenFM oder was, eine Serie, glaube ich, auch gemacht. Immer wieder die Tagesschau einmal so pro Woche, glaube ich, kommentiert. Okay. Immer gut, auch immer gut. War meistens gut, ja. Ja, das Buch heißt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist am Ende, aber ein Ende ist nicht in Sicht. Ja. Das passt. So viel dazu. Ja, schön. Ja, und apropos Medien und so, ihr könnt euch ja sicherlich noch erinnern, dass es bei Axel Springer mal diese Aussage gab von so einem Herrn, dass man fest an der Seite der LGBTQ-Community stehen würde. Und das war ja damals so ein bisschen der Auslöser, warum zum Beispiel die Judith Bassert und auch der Ralf Schuler dann da sich entfernt haben von Axel Springer. Und jetzt haben sie hier so ein Video gemacht, Selbstbestimmungsgesetz, Psychologin spricht Klartext, Ausrufezeichen. So toxisch ist die LGBTQ-Community, Ausrufezeichen. Mit Penis und zwei Köpfe größer und das sollen Frauen jetzt akzeptieren. Wenn der Wind sich dreht, dann dreht Springer sich auch, ist doch klar. Naja, finde ich schon ganz schön krass. Also ich meine, so lange ist ja auch noch nicht her. War das vor 2 Jahren oder so? Ja, ungefähr. Wusste ich gar nicht geblieben, die Judith. Hätten wir auch mal jede Woche was von. Ja, weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Ja, ich mal, Arbeit begraben, ja. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall hier, das ist halt ein Interview mit dieser Dame, die man hier sieht. Also die Dame ist natürlich für die Linken, die uns zuschauen, die Dame, das ist die hier links im Bild und nicht rechts im Bild. Und das ist also, wie der Name schon sagt, eine Psychologin. Und ja, die sagt das im Endeffekt ganz klar. Und die sagt auch, dass mit diesen Gutachten, dass diese Gutachten halt wichtig sind. Also sie haben sich immer darüber aufgeregt, dass die Gutachten so entmenschlichend waren und die eh keiner braucht und so. Und die sagt also ganz klar auch wieder, dass die Gutachten halt wichtig sind und dass es auch wichtig ist, da nicht nur ein Gutachten zu haben, weil gerade heutzutage mit dem Internet halt die Leute ganz genau ja, oder vertausche ich das jetzt mit einem anderen Interview, was ich gesehen habe, ich weiß es nicht genau, aber dass halt eben das wichtig ist, dass diese Gutachten halt sind. Und ja, im Endeffekt diese ganzen Dinge, die man da jetzt irgendwie meint, die würden alle nicht zutreffen und es gäbe ja auch halt jede Menge Leute, die, was ja ignoriert wird, die diesen Weg jetzt wieder zurückgehen. Und diese ganze Transaktivistengruppe meinen halt alle, die gibt's gar nicht oder die werden ein bisschen gekloppt oder weiß ich nicht was. Ja. Ja, schön, das habe ich auch gesehen, glaube ich. Und sich da. Ja, hat sie berichtet, dass eben doch sich ganz schön viele Leute dann damit unwohl fühlen und zurück möchten und so, dass das alles schwierig wäre. Ja, für die Leute möchte der Trump wohl eine Möglichkeit geben, zu klagen, dann gegen die Ärzte, die sie umgebastelt haben oder so. Also in Amerika ist da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ne? Ja, und hier gibt es ein bisschen Gossip. Auf jeden Fall noch nicht klar oder so. Also der Christian Schmidt von Alles Evolution Blog schreibt hier, ein Jurist mit guten Verbindungen zu den Justizministerien erzählt mir, dass man dort in heller Aufregung sei, weil eine große Zahl, in Klammern bisher männliche Häftlinge, von dem Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch gemacht hätten, um in die Frauengefängnisse zu kommen. Könnte da ein Journalist mal nachfragen? Fragezeichen. Und hier der Till Randolph Amelung hat sich darunter gemeldet und meinte, er würde der Sache mal nachgehen. Also bin ich da mal gespannt, was dabei so rauskommt. Und auch das ist was, was zur Sprache gebracht wurde vor 2 Wochen im Bundestag, als es die Ampelkoalition noch gab und ein gewisser Herr Buschmann noch der Justizminister war. Und da wurde er gefragt von der AfD, was denn jetzt mit den Häftlingen wäre. Und er hat halt eben gesagt, das sei alles gar kein Problem. Es gäbe ja schon die ganzen Regelungen und das Selbstbestimmungsgesetz ändert ja überhaupt gar nichts an den Regelungen und die Regelungen werden einfach angewendet und da hat ja früher auch nichts dran gehindert, die Regelungen anzuwenden. Und deswegen bräuchte man sich da also keine Sorgen machen. Und dann werden wir mal schauen, was da draus wird. Toi, toi, toi. Achso, ja, ich hatte letzte Woche erzählt, dass in der Schweiz die das durchziehen würden mit der Rente. Das heißt, dass jemand, der sich von Mann zu Frau umbenennt, dann früher Rente bekommen kann. Und das ist wohl auch so. Allerdings ändern sie auch gleichzeitig die Rentenbezugsjahre. Also das ist irgendwie jetzt die Frauen auch demnächst mit 65 erst in Rente gehen können. Das heißt, das ändern sie so, dass es gleich wird. Und dann ist es wiederum egal, ob man Mann oder Frau ist, wenn man Rente bezieht. Ja, aber bis dahin ziehen sie das erstmal durch, ne? Der Mann hier konnte sich umbenennen, beziehungsweise wie soll man sagen, titulieren und dann tatsächlich ein Jahr früher Rente bekommen. Ein Jahr, okay. Immerhin. Die FDP-Krise? Wort Kreises. Kreises, Wort Kreises. Genau, das ist ein Strategiepapier von Jungliberal-Kapitalistisch. Das ist halt so eine Untergruppierung von den jungen Liberalen, die sich ursprünglich mal die jungen Libertären nennen wollten und wo sich dann alle tierisch aufgeregt haben. Und das war jetzt quasi so der Kompromiss, dass sie sich jungliberal-kapitalistisch nennen dürfen. Okay. Und die haben hier so ein Strategiepapier aufgelegt, jetzt vergangene Woche. Das Hauptding, was sie meinen, ist, dass die FDP ein Vorfeld kultivieren sollte und die ganzen, also auch innerparteilich den Leuten erstmal beibringen sollte, was liberal überhaupt bedeutet. Weil das ist halt Liberalismus, Ideologie halt nicht vereinbar ist mit so sozialistischen Staatsideen, was hier die Herrschaften, die natürlich libertär unterwegs sind, natürlich so sehen. Und sie stellen hier also fest, dass auch unter FDP-Regierungen wohl dass die Staatsverschuldung überproportional steigen würde und dadurch, dass man halt dieses klare Profil nicht hat, weil man immer probiert, es einen irgendwie recht zu machen und jeden Trend irgendwie mitzunehmen mit diesem, na, dass man halt sagt, das ist halt alles liberal, so ist einfach alles, was gerade modern ist, liberal und das sorgt dann dafür, dass sie halt keine Stammwählerschaft entwickeln und weil sie keine Stammwählerschaft entwickeln, sind sie halt ständig vom Aussterben bedroht sozusagen. Na, weil, ja, wenn du halt diese Leute nicht hast, dann musst du natürlich auch immer damit rechnen, dass dann die, die sich da mal zu dir hin orientiert haben, sich dann direkt wieder anderweitig orientieren. Was ja sicherlich auch nicht so ganz verkehrt ist, aber ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass man sich da wirklich dann so auf eine Auslegung irgendwie einigen können wird. Da stellen sich, glaube ich, so Leute, die das immer meinen, alles ein bisschen einfach vor. Und auch was so diese Libertären angeht, also auch wenn man davon natürlich 5 Leute fragt, haben sie natürlich auch 5 unterschiedliche Ideen, was ja auch erstmal okay ist. Und die ja wahrscheinlich selber auch sagen würden, naja, das ist dann halt, wir sind ja auch der Meinung, dass nicht alle Leute der gleichen Meinung sein müssen, weil sonst wären wir ja nicht, es ist ja eine von den Tugenden, das Individuum hochzuhalten. Aber mit sowas ist es natürlich dann auch wieder schwer, so eine einheitliche Linie zu finden, ne? Und dann irgendwie zu sagen, wir haben hier ein Vorfeld, was diese Linie dann auch irgendwie vertritt und irgendwie alle dann zur Ordnung ruft, die davon dann abweichen wollen oder so. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass das nicht so ganz einfach wird, nicht so ganz realistisch ist. Meine Meinung dazu. Ja, aber doppelt auch nicht. Also weder in der eigenen Partei noch beim Wähler wird das wirklich ankommen. Ja, sie vergleichen das halt auch mit den Grünen, weil bei denen ist es ja halt so, ne, sie haben halt ihre Leute, die alles bis aufs Blut verteidigen, was da irgendwie von denen verzapft wird. Und das ist ja auch definitiv so. Und das ist auch ein Unterschied zu dem, was bei der FDP los ist, weil, also, da gibt's vielleicht die Leute, die alle sich drüber freuen, dass, ja, da gibt's sicherlich irgendwelche Lindner-Fans und so. Und der kann auch ganz gut reden und so. Aber mit Kritik spart da keiner, ne? Also, dass es da irgendwie Leute gibt, die sich irgendwie groß zurückhalten, sehe ich eigentlich nicht so. Es wird sich eher ständig darüber aufgeregt, dass man so viel dran auszusetzen hat an allen möglichen Dingen. Also ja, so das gegenteilige Problem. Und da stellen sie sich halt so vor, dass man das für eine liberale Strömung halt auch so machen könnte. Dass man da auch die Leute hat, die dann halt immer wieder sagen, nee, der Mises hatte aber recht. Oder so. Und bei dem Millet sieht man ja auch im Endeffekt halt, dass, also der sagt das ja auch, ne, also das ist ja gerade, und das ist sicherlich auch eine richtige Erkenntnis, dass, wenn Millet sagt, dass man sich halt zu sehr darauf verlässt, in diesen Kreisen zu sagen, so, ja, die Dinge, die wir uns so überlegen, die sind halt objektiv einfach eine gute Lösung und deswegen wird das ja jeder dann auch erkennen, dass es irgendwie eine gute Lösung ist. Aber damit verkennt man halt, dass es natürlich diese ganzen Utopisten alle gibt, die dann aber trotzdem halt meinen, dass ihr Sozialismus eine bessere Idee ist und das andere einfach nur Egoismus und so weiter und so fort. Und die das dann einfach so hinframen und wenn man dann selber keine Leute hat, die da halt immer mal drauf pochen und dann immer mal sagen, nee, wir stehen aber auch hinter unseren Ideen und wir opfern die nicht hier für jeden zeitgeistigen Bullshit irgendwie. Das auf jeden Fall, also der Teil von dem, was man ändern sollte, sehe ich schon so. Ich halte es nur für relativ utopisch zu glauben, dass es halt wirklich so ein Vorfeld sich dann da wirklich entwickelt, was dann ja, jetzt auch über einen längeren Zeitraum halt wirklich so geschlossen halt ist. Ne? Also dafür ist dieses Individuum-Bereich, da muss man wirklich so viel akzeptieren, dass es dann da ganz unterschiedliche Leute halt geben wird. Und da wird dann halt auch wieder die Kritik dann sein, dass die dann nicht alle so die reine Lehre vertreten. Also das sieht man ja auch bei so Leuten wie diesem Herrn Krall, den ich auch für einen ziemlichen Windbeutel halte und der ist ja auch so dem Namen nach libertär und hat sich ja bei der Werteunion ist dann auch sofort weg, als irgendwer mal gesagt hat, nee, dies, das und jenes so und so und das war dann sofort wieder alles zu viel und verkehrt und dann und bei solchen Leuten kannst du da halt auch nichts machen. Ne? Also. Und wir haben ja schon mal gesehen, wie das eine FDP-Generation versucht hat, weil nichts anderes war ja Projekt 18, ja, Guido Mobil und der ganze Kram. Da hat man ja versucht, eben so eine Wählerschaft auszumeißeln, aber ja. Das glaube ich nicht. Das war nicht so, also vielleicht war ich da auch noch zu jung, aber ich meine, das war nicht so, wie die das jetzt meinen. Weil welcher Wahlkampf war denn das? 2009, oder? Mit da 18. Müsste ich auch nachgucken. Ja, das muss ja so gewesen sein, weil da hatten sie ja ein gutes Ergebnis danach. Und dann war 2013 und dann waren sie futsch. Ja, also für mich war das auch so eine Freibier- und irgendwas-Partei. Ich habe die früher in Wahlkämpfen nie wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass es das ist, was sie meinen. Geht wohl um 2002. 2002, okay. Ja, und das habe ich hier jetzt kurz nochmal reingenommen, da hat man nämlich noch gar nichts zu. Das geht hier um die Neuwahlen und unsere Wahlleiterin. Und die hat ja so ein bisschen befürchtet, dass jetzt so Neuwahltermin sehr nah am Jahreswechsel da so einige Probleme verursachen könnte. Und ja, so ein Jahreswechsel kurzfristig ist natürlich schon so, dass viele Leute auch gerade in Behörden und so, ne, Dann, ja. Doch, dann kamen die Polen und haben uns ein Papier geliehen oder was. Urlaub haben oder so. Aber die Sache mit dem, die Sache mit dem, mit dem Papier, weiß ich gar nicht, ob die das jetzt wirklich so gesagt hat. Ich habe da eigentlich mal nur Reaktionen drauf gehört, auf die Papiergeschichte. Und die Papierindustrie hat sich ja auch schon. Ja. Hat sie gesagt im Interview, oder? Ja, ich meine, ja. Du meinst ja. Ja. Habe ich jetzt nicht parat, hier kann ich gerade nicht raussuchen. Okay. Weiß ich nicht. Ich kann aber nicht so. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Aber es soll auf jeden Fall diverse Probleme geben. Einmal auch irgendwie mit der Post oder so, wo ich meine, aber denke ja, ich meine, gut, die haben über Weihnachten viel zu tun, aber wir reden ja auch nicht von Paketen oder so. Wir reden ja von einfach normalen Post. Und ich glaube, die hat jetzt zu Weihnachten nicht unbedingt mehr zu tun als sonst. Und Briefe sind ja jetzt auch nicht so richtig groß. Also wenn da jetzt mehr Briefe irgendwie auffallen, wenn die Sortiermaschinen und die Austräger, die, denke ich, nochmal mitbekommen. Also sie hat einen Brief geschrieben an den Scholz, unwägbare Risiken. Unter anderem hatte sie es auch mit Papiermangel begründet. Es sei eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wirklich das Papier zu beschaffen und die Druckaufträge durchzuführen, heißt es in dem Brief. Also ich glaube, es ist auch so, dass es 60 Tage dauern darf, bis nach der Vertrauensfrage oder was. Und, aber die Vertrauensfrage selber, die kann ein bisschen dauern. Das ist nicht so richtig festgelegt, glaube ich. Ja, natürlich. Habe. Also ich meine, er muss ja gar keine Vertrauensfrage stellen. Müssen nicht, ne? Stimmt. Und die anderen können aber auch eine Vertrauensfrage stellen, oder wie war das? Ja, diese negative Misstrauensvotum. Konstruktives oder was, ne? Misstrauensvotum, ja. Aber das Problem bei der Sache ist ja, dass ja dann sich wer anders wählen lassen muss. Also Friedrich Merz müsste sich hinstellen und sagen, ich will Kanzler jetzt werden, wählt mich. Und dann... Ja, dann will die AfD ihn und dann ist er der Kanzler des Teufels oder so. Das ist das Problem, ja. Tja, und das haben ja auch Leute angemerkt. Ist das ein Problem oder ist das ein gemachtes Problem? Ich weiß ja nicht, naja. Dass jetzt auch eigentlich ja noch mehr Anträge jetzt auch im Bundestag waren, die alle zurückgezogen worden sind jetzt von der CDU. Und dass die halt jetzt durchaus hätten durchgehen können, wenn man ja jetzt halt die CDU und die AfD und die FDP da alle zugestimmt hätten halt. Dann hätte man da jetzt halt noch Anträge jetzt auch von der CDU verabschieden können. Aber Merz hat halt keinen Bock, sich von der AfD da irgendwas zum Wohle des Landes, seine eigenen Anträge abnicken zu lassen. Damit seine Partei Linke nicht irgendwie in Karren fährt. Und das ist halt auch eigentlich nicht in Ordnung. Stichwort Demokratiegefährdung und so. Ja. Ja, aber hier auf jeden Fall will jetzt die Union die Wahlleiterin in den Innenausschuss vorladen und dann halt da nochmal nachfragen und sicherstellen, dass ihre ganzen Einlassungen da auch alle akkurat und richtig sind. Ja. Ist das ihr Ernst? Man so sagen, ja. Weil berufen worden ist sie ja von Nancy. Ich meine, das mit der Wahl auf die Schnelle oder zu Neuwahlen, das ist ja jetzt keine neue Regelung. Das gab es ja auch in Zeiten, in denen es noch keine Computer gab oder so. Ja, also ich habe schon ein gewisses Verständnis dafür. Ja, ein bisschen schon. Dass jetzt diese Weihnachtszeit natürlich nicht ideal jetzt liegt, weil im Urlaub sind da sicherlich viele Leute und ich weiß auch nicht, ob man die einfach so dann beamtentechnisch da irgendwie dann wieder zurückholen kann, damit die ihre Jobs da erledigen. Sollte man denken, aber wer weiß. Ich meine, gibt's ja, es sind ja auch viele Freiwillige bzw. Ehrenamtliche wohl dabei. Mit denen gibt es kein Problem, aber das Hauptding ist ja, und so freiwillig sind die ja auch nicht unbedingt. Die kannst du ja auch verpflichten dazu. Verpflichtet, glaube ich, ja. Aber das Hauptding ist ja klar, das sind natürlich die Sachen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die können ja auch nicht alle jetzt Urlaub haben. Also irgendwie muss man ja auch noch sicherstellen, dass die Dinge, die der Staat tun muss, halt gewährleistet sind. Und sie müssen halt damit rechnen, natürlich, ja, dadurch, dass das ja vorgesehen ist vom Gesetz her, muss man ja innerhalb von 30 Tagen hier eine Wahl organisieren können in Deutschland jederzeit eigentlich. Also das muss ja eigentlich schon gehen. Ne? Also ja, hier vor Weihnachten. Oder in den 60 Tagen sind es ja. 60 meine ich auch, ja. Ja, Anfang Januar oder so, warum denn auch nicht? Meine Güte. Ja, die Leute haben ja auch schon vermutet, dass wahrscheinlich Herr Scholz möchte, dass das gerne noch hinter den Wahlen in Hamburg ist. Und die sind dann Anfang März. Und das wird dann direkt danach dann irgendwie stattfinden oder so. Na, da sind ja die, wie heißt das immer bei denen? Was der so möchte, ne? Nicht Landtagswahl, reine sondern... Insolvenzverschleppung. Bürgerschaft. Bürgerschaft, genau. Ach so, ja. Ach ja, genau, bis dahin wollte das schleppen. Das war's, genau. Vermutung, ja. Damit er aus Hamburg dann Rückenwind mitnehmen kann, weil es ja traditionelles SPD-Pflaster ist. Kann er mit seinem Goldman Sachs-Kumpel, den Cookies, die er angenommen hat, kann er nicht abhauen. Schnell. Ja, hier gibt es eine Konferenz zum Artenschutz und ja, was besprechen die? Ne? Eigentlich geht es nur darum, irgendwie Geld zu sammeln und dann, keine Ahnung, irgendwelche Aktionen oder so zu starten, Geschäftsmodelle, wie auch immer. Und das war sehr enttäuschend, haben sie jetzt geschrieben. Eine Blamage, hat jemand behauptet. Ich glaube, die Veranstalterin da aus Chile, was meine ich. Ja, und das Enttäuschende war jetzt vor allem, dass sie eben weniger Geld zusammenbekommen haben und weniger Zusagen bekommen haben, Bezahlungen, als sie sich erhofft hatten. Erhofft hatten sie sich immerhin 3 Milliarden Euro oder so. Ja, gibt es wahrscheinlich auch unendliche, nicht nur Geld, sondern wahrscheinlich auch diese ganzen Selbstverpflichtungen. Ne? Also wir unterschreiben ja das Papier, dass wir uns verpflichten, mindestens so und so viel Störche irgendwie. Ja, und Ausgleichszahlungen für arme Länder und so weiter. Ja, das sowas Ziel, bestimmt ne? wahrscheinlich ja, auch. Ja, ja. Mit Sicherheit. Das ist so also eine Annahme von mir, aber nehme ich mal. Steht im Artikel so, ne? Was halt auch unglaublich lustig war, ist die Tatsache, dass sie das Ding um einen Tag verlängert haben, was aber dazu geführt hat, dass die meisten alle schon abgereist sind und nicht mehr beschlussfähig waren. Ja, konnten sie erst recht nicht mehr beschließen, genau. Ja, zusammengekriegt haben sie jetzt so 400, meine ich, wovon die Deutschen schon mal 90 Millionen bezahlen. 90 Millionen mal ebenso. Ey, Mama, und wir haben es doch. Das ist dann praktisch eigentlich der einzige... Erfolgreiche Teilnehmer waren dann die Deutschen praktisch. Ey, wenn der Flusswieselnde Wander-Shop ja. nicht gerettet wird, dann gewinnt Putin. Wie heißt die nochmal vom Entwicklungsministerium da? Svenja Schulze. Svenja. Die ich muss mal jetzt im Kopf, wie viel Geld darf ich denn mitnehmen? Svenja Solarfahrradweg Schulze. Also 100 Millionen, okay. Katsching. Ich weiß nicht, ob es dem Artenschutz wirklich hilft. Ich befürchte vielleicht nicht so. Naja. Ja, wenn die Tiere sterben, dann nehmen wir einfach Roboter, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du einen Artikel aus dem Schon 10 hier einreiche. Findest du das Video gut? Ich habe es mir nicht angeguckt. Okay, ich glaube, ganz oben was hier. Oder? Das ist ja doof. Entweder hier oder jetzt oben. Sehen. Also, als ich das aufgerufen hatte, konnte ich... Ach doch, da ist es. Ja. Oh, das ist doch was. Ja, ich meine, es ist ein bisschen unspektakulär. Er sortiert da irgendwie Sachen hin und her. Und das, was ich ganz interessant fand, ist, dass er was von der Lauftechnik her, dass sie das total anders gemacht haben, als man jetzt erwarten würde. Der läuft eben seitlich, vorwärts, rückwärts mit dem Unterteil, während das Oberteil dann irgendwie stabil bleibt oder so. Also dreht sich lustig in der Mitte hin und her. Also ne, um 360 Grad oder so, kein Problem. Ja, das ist, dann sieht natürlich ein bisschen unnatürlich aus. Aber ansonsten sind die ziemlich fit. Und ich denke jetzt auch manchmal so an diese KUKA-Roboter. Ne? Die waren dann zwar nicht so mobil, aber die waren auch ziemlich schlau eigentlich. Ne? Die waren schon ziemlich gut programmiert und so. Wenn man hier irgendwelche Sachen erkennt und die dann selbstständig wegräumen kann sozusagen. Ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber könnten andere Firmen vielleicht auch. Ne? Wie gesagt, würde ich das auch zutrauen, hinten zu kriegen. Aber sie sind schon ganz schön weit. Und ich habe heute noch gesehen, gibt es noch einen zweiten Humanoiden und verschiedene, habe ich das auch schon mal gelesen, dass sie so einen Humanoiden bauen würden. Ich meine, okay, das kannst du jetzt zum Arbeiten gebrauchen, ansonsten wüsste ich nicht so richtig, ne? Als ja, zum Partner Arbeiten so. Reicht ja erstmal schon mal. Zum Arbeiten ist ja wahrscheinlich schlecht, ne? Glaube ich auch. Ja. Ja, aber kann auch das Klima schützen? Gute Frage, ja. Da müsst ihr doch mal irgendwann die Maschinensteuer einführen. Ich bin dafür, dass wir als allererstes erstmal die Gleichstellungsbeauftragten durch diese Roboter ersetzen. Sie haben 20 Sekunden Zeit, die Waffe fallen zu lassen. Ich habe das Klicken nicht gehört. Schöne neue Welt. Ja, jetzt gibt es auch hier das erste Bild gemalt von einem humanoiden Roboter. hat jetzt hier für über 1 Million Dollar den Besitzer gewechselt von wahrscheinlich dem Hersteller von dem Roboter. Das ist hier der Roboter. Ja, Boston Dynamics Refinancing oder so. Achso, das ist der Roboter. Den habe ich schon mal gesehen, glaube ich, ja. Das ist aus Japan, glaube ich, oder? Aida. Und das ist das Bild hier. Ups. Achso. Das hat sich gemalt. Ist in der Mitte ist ein Selbstporträt oder was? Nicht schlecht. Toll. Oh. Was ist denn so toll daran, dass ein humanoider Roboter das? Ich meine. Okay. Hat man das Bild denn vorher einprogrammiert und sie hat das gut nachgemalt oder hat sie das irgendwie selber sich ausgedacht? So KI-mäßig. Das da vielleicht. Tja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dreimal falsch angesetzt und deswegen sieht es jetzt so aus. Mit den Gesichtern. Keine Ahnung. Ja. Ich meine, das hat einen künstlerischen Anspruch, ne? Scheinbar. Irgendwo was rauskopiert oder so. Hast du schon so einen leeren Blick? Ja, ja. Wie manche andere Künstler auch. Ja, die haben sich wirklich richtig beweglich gemacht, also die haben richtig Gesichtsausdruck und so. Ich weiß. Painting für den Mund. Das ist AIDA. Wegen AI, weißt du? Ja, also er hat ein Bild gemalt von dem bekannten Mathematiker und Computerwissenschaftler Alan Turing. Achso. Hast du nicht erkannt, oder wie? Hab ich auch nicht erkannt, aber. Uff. Das, was da steht, sehe ich schon. Ne? Ist der aus Turing? Gedisch. Was soll man machen, ne? Tja, sowas nicht, ne? Alter, nee, also. Erinnert mich ein bisschen. Nehmen Sie schon unsere nutzlosen Jobs weg hier, das ist so. Ja, genau. Dieser Roboter, das Gesicht erinnert mich so ein bisschen an diese rekonstruierte Jesus-Zeichnung von ein paar Jahren irgendwie. Ja. Aus dem Tuch oder aus dem Leichentuch. Ne, so. Nee, das war auch dieses Gemälde, was da einer mal restaurieren sollte und dann. Nee, die Frau wollte das, glaube ich, einfach so restaurieren. Ich habe aber auch schon mal gesehen, dass man Jesus-Gesicht im Toastbrot machen kann. So. Also, das Gemälde das auch, war schon wirklich ein Gemälde, was Jesus darstellen sollte. Aber ja, das sollte dann halt überarbeitet werden und die Person, die sich da berufen gefühlt hat, hat das nicht so gut gemacht. Das ist jetzt zu so einem halben Meme geworden. Ja, wenn man nur den Bart malt und die Latschen oder so, das reicht vielleicht nicht immer. Kunst, ey. Geh mir weg, du. Ja, Moment. Kunst ist ein Auge des Betrachters. Okay. Genau. Weiß doch heute auch keiner mehr, was Kunst ist. Und der Rest ist goldener Schnitt, oder wie war das, ne? Ja, goldener Shit. Ja, genau. Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch, sag ich mal. Was? Kennst du nicht, das ist eines der bekanntesten Werke von Beuys. Sieht aus, als hätte jemand so ein paar Reste von der Baustelle auf den Haufen geworfen. Und ja. Stahlträger durch irgendwie. Das kommt ja gut, ne? So Müll sammeln oder so. Das kommt ja gut. Wenn wir nicht aufpassen würden, würde er uns alles vollfilzen hier. Ja, es ist ein bisschen grob, ne? Schon so von den Konturen her oder so, was er gemacht hat. Ja. Manche sagen, es hätte die Ankunft des Drachenlords vorhergesagt. Ich glaube, diese Menschen haben recht. Ich bin hier in der Küche von einem Freund. Kommt her, wenn ihr euch traut. Irgendwer hat die Annalena mit der PC-Computerstimme angerufen. Beim Tischen wie diesem habe ich schon viele Armrücken gewonnen. Ne? Und viele Bier getrunken. Und viel dummes Zeug erzählt. Ja. Lest Miete pro Kopf und knickt dich, geht in den Wald und geht auf thatsafespace.net und abonniert das Marmon-Magazin. Denn es ist sehr gut, und wenn ihr den Preis irgendwo seht, sagt ihr mir, er ist ein vaterlandsloser Geselle, der sich gefälligst mal melden soll. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lass euch nicht gendern. Gene. Wald. Wald. Der Price irgendwo seht, ja. Da ist so ein Wald. Kleines Figürchen mit einer Eins und so einem Cape irgendwie um. Das war doch von Netto damals, die Werbepreise. Ich glaube von Plus. Oder Plus oder irgendwas. So. Hat er nicht ein Preisschild einfach? Nee, ein das war so ein lustiger kleiner Preis. Jetzt schon. So, Männer, wir legen ab. Macht's gut. Wir sehen uns. Lasst euch nicht ärgern. Ja. Ja, das Zeit Wichtigste ist eigentlich noch, also ich würde sagen, Ampel schwärzt Papier und Stein schlägt Ampel ein. Oder? Ich will einfach von Ampel nichts mehr hören. Wie wär's damit? Nee, wegen unserem Titel. Noch nicht mal metaphorisch. Ich wollte nochmal aufklären. Ja, ich kann das gibt. Wort einfach nicht mehr hören. Ja. Hatten wir ja heute auch schon zwei, dreimal. Ja, okay. Jetzt, lasst euch nicht ampeln. Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus. Wir sehen. Tschüss. Ampel in den Wald. Ampel in den Wald? Nein.